Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Der Preis ist stumm. Ja, ich bin stumm am 4. Juli. Ne? Ich muss, glaube ich, nicht sagen, was heute für ein Feiertag ist. Genau, heute ist der Schönen guten Tag Abend. der Befreiung von der Tyrannei des Königreichs von Hannover. Natürlich, es ist der International Spare Ribs Day. Juhu! Yay! Ach Dafür bin so, ich auch da. das ist Hallo. auch noch, ja. Hey, Mammon. Hi. Ja, aber das Königreich Hannover hat uns lang genug mit Schrecklichkeiten versorgt. Ich finde, da sollten wir auch mal unabhängig werden. Und Weg mit der Steuern. Baerbock, weg mit den Scorpions, weg mit dem Das war ganzen alles viel anderen Kram. später. Das kam alles viel später und das Aber war es Mellendorf. weniger schlimm? Ich finde nicht. Ja, doch, es kam später, es war weniger schlimm und es war teilweise aus Mellendorf. Also ja. Immer das Gleiche. Immer mehr im Wedemark und hast du nicht gesehen, immer nur Ausflüchte. Ja, Was Leute, ist wir brauchen auf jeden Fall weniger Verhältnismäßigkeit. Ne? Wenn wir eins weniger? weniger brauchen, dann das. Ja, mehr, Verhältnismäßig mehr weniger Mammon. Verhältnismäßigkeit. Weniger Verhältnismäßigkeit, mehr Mammon. Was sage ich dazu? Durchgeimpft. Guten Abend. Durchgeimpft. Durchgeimpft. Bist du, Jawohl. oder was? Wir waren auch von Kretschmann, der Spruch. Jetzt wird hier durchgeimpft. In der Krise braucht es den Rechtsstaat und keine autoritäre Versuchung. Dass ich das mal über die Grünen lesen würde, hätte auch keiner gedacht. Ja, der Herr Kretschmann hat ja gesagt, man müsse im Zweifelsfall die Bürgerrechte einschränken und den Leuten irgendwie auf die Finger kloppen. Frühzeitige Maßnahmen gegen die Pandemie, die sehr hart und wohl möglichst zu diesem Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gegenüber den Bürgern sind, könnten eine Seuche schnell in die Knie zwingen. Er wünsche sich, dass eine grundsätzliche Debatte zur Frage, ob wir nicht das Regime ändern müssen, sodass harte Eingriffe in die Bürgerfreiheiten möglich werden, um die Pandemie schnell in den Griff zu bekommen. Was Kretschmann zur Debatte stellen will, heißt Grundgesetz, sagt hier der Alexander Kissler in der NZZ. Womit er unzufrieden ist, nennt sich Gewaltenteilung. Was ihn ärgert, ist der Rechtsstaat. Die bisherigen Grundrechtseingriffe im Zuge der Epidemie waren allesamt umstritten, unter Bürgerrechtlern wie unter Juristen, selbst unter Virologen und Epidemiologen. Kretschmann gingen sie nicht weit genug. Er träumt von einem endgültigen Durchgriffsrecht der Regierung und insofern einem Regimewechsel. Es ist Wahlkampf, deswegen wird das Ganze etwas polemischer geführt, glaube ich, vom Herrn Dieringer, als es vielleicht angemessen wäre der Sache, aber grundsätzlich in der Sache sagt er ja nichts Falsches. Drückt er sich denn auch so dusselig aus, Herr Kretschmann? Ja, das ist auf jeden Fall meine Antwort auf die Frage, die sich viele Leute ja stellen, was der bei den Grünen verloren hat. Ne? Ich habe mich das noch nie gefragt, ehrlich gesagt. Weil er geht ja da irgendwie so als, ja, sowas ist halt, so wie die Baerbock gilt ja auch als Realo und er natürlich auch und alle Leute da, ne, also so nach dem Motto, ja, es gibt da halt ein paar Verrückte, aber dann gibt es ja auch die vernünftigen Leute, die dann da irgendwie mal sagen so, ja, man kann nicht über Elektroauto-Ladestationen hinbauen und so, das geht doch nicht. Und dann feiern ihn alle, dass er so ein normaler, vernünftiger Mensch ist. Aber diesen ganzen Krempel, diese ganzen Grundannahmen von den Grünen hat er natürlich auch gefrühstückt, ne? Das Ist habe ich im dann Laufe der nur. Woche als Analyse gelesen, dass das so ein bisschen das schleichende Patriarchat ist bei den Grünen. Dass sie eben immer den älteren Herrn oder so, den insolventen Mann oder so da vorne stehen haben, der dann alles wieder gerade rückt. Was die anderen hinten rum so verbocken. Auch an Aussagen halt. Fand ich nicht so verkehrt. Selbst wenn Kretschmanns These auf pandemische Sonderbedingungen gemünzt ist, spielt sie mit einer für ein Verfassungsorgan indiskutablen Leichtigkeit mit den Grundfesten der Bundesrepublik. In einem Rechtsstaat stehen der Regierung keine harten Eingriffe auf Verdacht zu. Sie vollzieht den Willen des Volkes. Sie ersetzt ihn nicht. Von der Unsicherheit sämtlicher Prognosen, gerade in dieser Pandemie abgesehen, die Erfahrung lehrt, dass Ausnahmetatbestände die Neigung haben, sich auszuweiten, sich zu verstetigen und das auslösende Moment hinter sich zu lassen. Darum ist die Verhältnismäßigkeit zentral. Ja, und er zitiert dann auch Guido Westerwelle, der sagt, die Freiheitsbedrohung komme in Deutschland mit allerlei Begründungen daher, mit oftmals auch gut gemeinten Begründungen. Als Beispiel nannte Westerwelle die Eingriffe in die Bürgerrechte, um den Schutz einer Gesellschaft zu erhöhen. Damals war es terroristische, heute ist es pandemische Gefahr. Westerwelle setzt als Gegengift auf das Immunsystem der Bürger, dass sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung. Wie nötig dieses staatsbürgerliche Immunsystem heute ist, zeigt die heute ist die wache Weigerung, sich als Untertan behandeln zu lassen, zeigen auch die Einlassung des Rostocker Oberbürgermeisters Klaus Ruhe Madsen. Er sagte gegenüber der Tageszeitung Die Welt, der Alltag für Ungeimpfte müsse unangenehmer sein, dann überlegen sich die Leute, ob sie sich nicht doch lieber impfen lassen. Es gehört nicht zu den Aufgaben von Politikern, Menschen das Leben beschwerlich zu gestalten. Und es gehört nicht zu den Rechten von Bürgermeistern, einen indirekten Impfzwang auszusprechen. Das G in Grundgesetz meint nicht, dass dessen Geltung auf Genesene, Getestete und Geimpfte beschränkt ist. Wie gesagt, ein bisschen polemisch, aber grundsätzlich ein sehr guter Artikel zu dem Bürgermeister von Rostock ist noch anzumerken, dass der am Wochenende, der ist ja Däne und er war im Stadion beim Dänemark-Spiel und siehe da, ohne Maske. Also vielleicht besser mal von der eigenen Tür kehren, wenn man für seine Bürger irgendwie die Zwangskeule rausholen will. Ja. Ja, schlimmer ist nur noch der in Hamburg für euch, ne? Also gefeierter Hardliner. Ist das nicht der Scholz? Ach nee, der war das. Ja, und nach dem großen Reset kommt gleich die nächste Verschwörungstheorie übers World Economic Forum. Und zwar wurde hier gesagt, dass das World Economic Forum sich in Zukunft um schädlichen Content und schädliches Verhalten online kümmern will. Jetzt weiß ich nicht genau, was das mit der Weltwirtschaft zu tun hat. Aber für Leute, die halt da schon den Drang haben, sich den Aluhut aufzusetzen, wenn sie den Namen World Economic Forum hören, ist es natürlich irgendwie komisch, wenn die jetzt auch da einsteigen und auch dort versuchen, Druck auszuüben. Es möchte vor allem die Koordination zwischen Big Tech und den Regierungen verbessern. Man sollte halt unter den Unternehmen und den Staaten halt die Best Practices austauschen und zusammen daran arbeiten, dass das Risiko von Harm, also von Schaden, von schädlichen Inhalten abgewendet wird. Standardisierte Umsetzung und standardisiertes Reporting across Regions. Also es geht hier so ein bisschen in, wir möchten gerne, dass überall die gleichen harten Regeln gelten. Diese Global Coalition for Digital Safety zum Beispiel, die besteht aus Mitarbeitern der Regierungen von Australien, England, Indonesien, Ukraine, Bangladesch, Singapur, Mitarbeitern von Microsoft, ja, und einer Profanity-Filter-Plattform namens Two-Head Security. Also hier kommt auf jeden Fall zusammen, was zusammengehört. Also absolute Rechtsstaaten wie Indonesien, Ukraine, Bangladesch und Singapur. Uiuiuiui. Also Singapur noch am ehesten Rechtsstaat, aber halt auch für seine knallharten Gesetze und die knallharte Umsetzung der Gesetze bekannt. Global Online Safety is a collective goal that must be addressed by working across borders as well as by individual nations. Ja, ich weiß aber gar nicht, ob euch das überhaupt irgendwas angeht. Weil. Ob wir das wissen dürfen, überhaupt. Nee, ich meine, ob das hier die Jungs von der World Economic Forum irgendwas angeht und die Mädels. Also, weiß ich, ob die sich nicht lieber raushalten sollen aus dem, also die können gerne ihre Theorien spinnen und ihre Treffen veranstalten, da habe ich nichts gegen, aber sobald die anfangen, Gruppen zu bilden mit Regierungs- und Wirtschaftsleuten, um halt unser aller Meinungsfreiheit zu beschneiden im Namen. Ja, genau, das sieht nach so einer Frontenbildung aus, ne? Und ich meine, wir wissen ja, dass Google, Facebook und die ganzen Leute schon praktisch mit Gewehr bei Fuß stehen, um damit zu machen. Ja, weil in der Gesellschaft so viele böse Elemente stecken wahrscheinlich. Und ich meine, das wird auch, nee, wir müssen, wenn wir haben ja jetzt als letztes diesen Artikel von Herrn Kissler gehört und da steht, da hat ja auch gesagt, sowas verselbstständigt sich, sowas verstetigt sich und im Zweifelsfall passiert dann sowas wie hier, nämlich dass YouTube Uiguren sperrt, Videos runternimmt. Wo haben wir es denn? Ich habe es da hier irgendwo da. Ja. Also es gibt eine Menschenrechtsgruppe, die Videos mit Millionen von Aufrufen online gestellt hat, mit Zeugenaussagen von Menschen, die halt sagen, die in der Region Xinjiang leben, in China, und die sagen, meine Verwandten sind verschwunden, ich weiß nicht, wo meine Verwandten sind. Jetzt muss diese Gruppe, nachdem YouTube das ganze Zeug gelöscht hat, müssen die auf eine Plattform mit viel niedriger Reichweite ausweichen, nach Odyssey. Ist schon irgendwie merkwürdig, oder? Dass solche begründeten Dinge auf einmal auch verschwinden, wo es wirklich nun nicht um Harassment oder irgendwas geht, sondern nur um Winnie the Pooh und was der nicht hören will. Ist schon irgendwie merkwürdig. Ja, also die 11.000 Videos mit insgesamt über 120 Millionen Aufrufen, darunter tausende von Menschen, die in die Kamera über die Verwandten sprechen, von denen sie sagen, dass sie in Xinjiang spurlos verschwunden sind, sind weg. Ja. Danke, YouTube. Das ist wie hier, ne? Ich meine, ja, das ist halt eine Mischung zwischen Policy, dass der chinesische Staat beziehungsweise andere Regierungen auch, die mit dem chinesischen Staat kollaborieren, Druck auf YouTube als Unternehmen ausüben und natürlich dann, die Wu Mao, ne, die chinesischen bezahlten Online-Trolle, die halt die ganzen Videos melden. Und so kommt sowas zustande. Und nachdem Reuters die Nachrichtenagentur nachgebohrt hat, warum das passiert ist, hat YouTube dann gesagt, es würden dort personenbezogene Daten in den Inhalten verbreitet. Was natürlich klar ist, wenn jemand da sagt, hier mein Onkel Peter Meyer ist verschwunden, dann kann man das als personenbezogene Daten werten, aber dann müssten einige Videos auf YouTube gelöscht werden. Ja, ich meine, für so eine Firma wie YouTube ist doch China oder Deutschland, wie auch immer, sind das so einfach nur Kunden. Und da wird das dann eben so geregelt, wie die das haben wollen. Ja, viele Leute sehen das so, dass es einfach nur Kunden sind. Ja, das sind ja, dann ja auch irgendwie Leute, so die sich, wenn sie irgendwo einen Film drehen, sich bei bestimmten Leuten in der Region dafür bedanken, wie Disney es ja getan hat. Die haben ja quasi bestimmten Unternehmen, die nachweislich mit solchen Arbeitskontingenten aus diesen Lagern gearbeitet haben, denen haben wir ja gedankt. Aber gut, das sind ja sowieso alles teilstaatliche, teilprivate Konstrukte dort. Ja, also wenn du da irgendwie sowas hast wie die Xinjiang Regional Development Corporation, ja, das ist dann halt ein halbstaatliches, halbprivates Konstrukt, was aber auch nicht von Leuten aus Xinjiang wirklich kontrolliert wird, sondern einerseits natürlich von der Partei und andererseits halt von Kapitalgebern, die nicht in der Region sind, sondern eher in Südchina oder in Ostchina. Naja. Und die ganze Xinjiang-Region ist ja weiterhin im Fokus. Wann haben wir das? Wir haben seit drei Jahren berichten wir mindestens drüber, auf jeden Fall. Wir haben ja hier auch schon einige Klopper gehabt und das wird ja nicht besser dort. Aber es gibt halt diese große Online-Propaganda-Maschine mittlerweile, die da aufgebaut wurde von China. Und es gibt ja, das ganze Propagandaministerium in China bietet jetzt Touren an, dass man in die Region kann. Und dann ist man da halt in 2-3 Städten und sieht sich ein paar ländliche Gegenden an. Aber diese Touren sind halt, ja, da hat man halt Regierungsaufpasser dabei, was ja nicht unüblich ist, auch in anderen Ländern. Ja, wenn man als Tourist in bestimmten Ländern unterwegs ist, da werden einem ja nicht unbedingt die Schattenseiten gerne gezeigt, sondern nur die guten Seiten. Und so ist es hier auch. Und das gilt halt auch für Regierungsdelegationen, die dann halt sagen, gut, wir entweder können wir uns frei bewegen oder wir können uns wirklich so bewegen, wie wir wollen. Aber solche Farce-Touren machen wir halt nicht mit, weil da wohl halt schon einige Beobachter waren, die hinterher nicht viel berichten konnten, die einfach gesagt haben, so gut, also wir können jetzt nicht sagen, dass es hier keine gab, weil die Teile des Landes, die uns gezeigt wurden, da waren keine, aber in bestimmte andere Teile, wo wir hin wollten, durften wir nicht hingehen. So, und naja, die es gibt ja die Satellitenfotos von den ganzen Lagern, die es ja bestehen, und ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, wie viele das sind. Ja, wenn wir hier über mehrere Millionen reden, die in diesen, in Anführungszeichen, Umerziehungs- und Trainingslagern sind, ja, und da in einem Lager sind 10.000 bis 20.000, wie viele von diesen Lagern gibt es dann? Ja, ziemlich viele, ja, und ja. Mich erinnert das so ein bisschen an damals, als sie angefangen haben, in Theresienstadt das KZ zu bauen, da haben sie ja auch dann behauptet, es sei eine jüdische Mustersiedlung und haben ausländische Gäste da durchgeschleust auf Touren und haben gesagt, guck mal, wie gut wir die behandeln und so. Ja, den Vergleich muss sich China da wohl gefallen lassen. Der Führer baut den Juden eine Stadt. Ja, und weiterhin bei China. Es gibt ja die Lakash-Region in der Nähe von, also im Norden von Indien. Und China, Indien und Indien stehen sich da ja seit Jahrzehnten gegenüber. Sind allerdings durch einen Waffenstillstandsvertrag quasi gebunden, der ihnen einerseits verbietet, Territorium gegenseitig abzunehmen. Und wenn es zu Konflikten doch kommen sollte, aufgrund, dass Territorium umstritten ist und vielleicht ein bisschen was genommen wird, dann dürfen halt kein grobes Militärgerät darf eingesetzt werden, aber auch keine Schusswaffen. Das hat halt in den letzten Jahrzehnten zu Szenen geführt, dass halt Hunderte von Chinesen gegen Hunderte von Indern mit mittelalterlichen Waffen gekämpft haben, mit Hillebarden und allem Möglichen. Also auch nicht schön. Er hat es im letzten Konflikt, den hatte ich auch besprochen, ich weiß jetzt nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr oder so ist es her, da hat es ja 20 bis 80 Tote gegeben, ne? Je nachdem, wem man da trauen kann, weil die Chinesen und die Inder die ganzen Sachen einerseits übertreiben oder andererseits runterspielen wollen in ihrer Bedeutung. Und die Chinesen hatten ja einen großen Teil Territorium, also groß in Anführungszeichen, einen kleinen Teil, aber 10.000 Quadratmeter oder irgendwie so wirklich was Lächerliches, das hatten die quasi übernommen und hatten da eine halbe befestigte Station gehabt. Das hatten die ja aufgegeben vor einigen Monaten. Und beide Seiten haben jetzt angefangen, halt die ganze Region infrastrukturmäßig aufzubauen, dass da halt im Zweifelsfall schweres Kriegsgerät hingeschafft werden kann. Ja, also wir reden hier über Städte, Tunnel, Eisenbahnschienen und solche Sachen, die es halt da natürlich vorher nicht gab. Ja, wir reden hier über bergiges Territorium, ja. Da kommt man an sich auch nur mit Helikoptern oder sowas hin. Oder zu Fuß. Ja, also es ist schon. Ja, und die bauen die Straßen natürlich immer nur bis zum Teil dieser, in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt einfach mal neutralen Zone, wo sie nichts bauen dürfen. Aber ja, China hat einige Militärbasen dort, die Inder auch. Und die haben jetzt einige hunderttausende Truppen dort stehen. Zusammengenommen. Ja, das ist halt schon, ja, ne, da können wir mit solchen Zahlen können wir jetzt Deutschland nicht dienen. Ne? Können nicht mal irgendwo 100.000 Truppen stationieren. Nee. Wo, also gibt es denn da was in der Gegend oder ist das so ein reines Symbolgeplänkel? Also man muss ja erstmal zwei beziehungsweise drei Sachen sich überlegen. Ja, erstmal, wir reden ja hier nicht von China, sondern wir reden von Nepal, Bhutan, Indien. Ja, und die Ladakh-Region ist halt umstritten in Kaschmir. Das hatte ich vorhin falsch gesagt. Ich habe es mir jetzt gerade nochmal auf der Karte angeguckt. Ja, ich meine nicht die Ladakh-Region, sondern es geht um die Gesamtheit von Arunachal Pradesh. Ja, und ja, es geht um Wasser, es geht um militärisch-taktisches Gelände, wenn man da halt, wenn man quasi einen gewissen Gebirgspass dort langfristig militärisch besetzen kann und da, dann könnte man mit Truppen quasi von Indien nach China oder von China nach Indien einmarschieren. Das ist der militärische Vorteil. So, weil das halt komplett gebirgiges Gelände ist und da gibt es halt eine Plateauregion, wo man da halt was machen könnte. Ja, und ja, deswegen ist es so umstritten. Und die andere Sache ist Trinkwasser aus dem Gebirge, was halt Indien und China beide benutzen und beide für sich beanspruchen wollen, für die Zukunft gesehen. Und dann geht es halt auch noch darum, ja, einfach historische Konflikte. Einfach historische Konflikte. Indien und China waren nie wirklich Freunde. Ja. Also wir könnten, weil ich ja vorhin auch den Fauxpas hatte mit Ladakh, könnte ich jetzt auch zu sagen, China befeuert ja auch den Konflikt zwischen Pakistan und Indien sehr diplomatisch. Ja, und naja, da wird es jetzt nicht in nächster Zeit knallen, weil es ja schon es hat ja quasi zu einer Entspannungspolitik geführt und entweder ist es jetzt so, dass sie so viele Truppen dort stationieren, dass sie sich darauf vorbereiten, dass es einen Konflikt gibt, oder sie stationieren so viele Truppen, dass es halt quasi ein ewiges Patt, eine Patt-Situation ist, weil ich habe es ja gesagt, sobald ein komplett militärisch das Terrain kontrollieren kann, hat man diese komplette Barriere mit dem Gebirgszug nicht mehr, wenn man wirklich Krieg führen wollte, und dann hätte man einen sehr großen militärischen Vorteil. Tja, bei uns geht es wieder aufwärts mit der Atomkraft. Hier ist ein Bild von einem Atommeiler, der in Köln. Ach nee, das ist die Zentralmoschee, der DTIP. du kannst mal ein Stück runterscrollen, da kommt noch ein Bild, da kommt das Detail, das architektonische Detail, um das es in dem Artikel geht. Hier, genau. Na, jetzt bist du schon fast zu weit runter, weil das ist nämlich oben am Bildrand, der Name Allahs, der hier gezeigt wird, sondern ein Stückchen drüber noch, ist noch ein Schriftband. Ja, genau. Und dieses Schriftband, das zitiert auf Arabisch den 286. Vers der zweiten Sure des Korans. Und da gibt es jetzt ein bisschen Streit drüber, wie der zu übersetzen ist. Aber Konsens ist eigentlich, dass es bedeutet, du bist unser Schutzherr, so verhilf uns zum Sieg über die Ungläubigen. Was ich einen ziemlichen Hammer finde, wenn das wirklich so auszulegen ist. Dass auf unserem Boden praktisch ein Gotteshaus errichtet wird, in dem der Kampf gegen unsere Lebensweise nicht nur propagiert wird. Das wussten wir ja schon länger, dass es merkwürdige Predigten gibt in deutschen Moscheen. Aber dass sie hier sozusagen in Stein gemeißelt ist. Natürlich kommt dann die sogenannte Chapli-Verteidigung. Wir wissen ja alle, Allahu Akbar sagt man nicht nur, wenn man was Böses will, sondern man sagt auch Allahu Akbar, bist du schön, zu einer Frau. Und so ähnlich ist das hier auch. Also das würde halt eher Also es, man könne das nicht irgendwie kriegerisch sehen, sondern das sei, hier hat jemand zum Beispiel, ein saudischer Religionsgelehrter hat gesagt, der Sieg gegen die Ungläubigen kann durch das Wort und die Beweisführung geschehen, aber auch durch das Schwert und die Waffen. Und ich nehme an, die DITIB meint natürlich Wort und Beweisführung, wenn sie vom Sieg über die Ungläubigen redet. Ja, sie zerstören die Ungläubigen mit Fakten und Logik wahrscheinlich. Ne? Oder mit Rezo, der macht ein Video dann. Die Zerstörung der Ungläubigen. Oh yeah. Das DITIB-Pressereferat sagt natürlich, der Vers bedeutet, hilf uns gegen die Leugner oder die Zweifler. Alle, die meisten anderen Übersetzungen sind halt dummerweise leider auch eher so, wie ich es vorher gesagt habe, grant us victory over the unbelievers, verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk, stehe uns bei gegen das ungläubige Volk, unterstütze uns gegen das Volk der Ungläubigen beziehungsweise die ungläubigen Leute. Ja, das sei legitim, weil das Arabische vieldeutig und nuancenreich ist. Man kann nicht sagen, dass die kämpferische Übersetzung vom Sieg über die Ungläubigen die einzig mögliche ist. Ja, Allerdings könnte man das Mittel des Kampfes aus dem Wortlos keinesfalls ausschließen. Ja, Also ich hätte eine gute Idee, die hat mit einem Presslufthammer zu tun. Und wenn ich hier was zu sagen hätte, würde ich die auch dazu zwingen, den Presslufthammer da anzusetzen. Weil das hat auf unserem Boden nichts zu suchen. Also beschützen uns vor den Ungläubigen und beschützen uns vor dem Unglauben ist ein ziemlich großer Unterschied. Und da würde ich doch gerne mal wissen, wie es denn nun gemeint ist. Ja, und Sieg auch noch über die Leute. Ne? Also es geht Sieg ist natürlich, darum, ist natürlich eine Sache. Dass man sich irgendwie aufschreibt, lass uns nicht zweifeln oder sowas. Ne? Das ist ja eine andere Aussage. Ja, genau, beschützen uns davor, unseren Glauben zu verlieren oder so. Auf andere Leute dann halt bezogen und mit... Ja, Sieg, ne? Wir stehen in Konkurrenz mit denen und wir müssen dann gewinnen gegen die. Ja, ein Sieg ist eben ein Hinweis darauf, dass es um Kampf auch geht und dann möglicherweise zum Kampf aufgefordert wird, sehe ich auch so. Und das ist jetzt, finde ich, schon ein bisschen diffizil von den Übersetzungen her. Kannst du da noch mal ein paar vorlesen, ich weiß nicht. Aber wenigstens haben sie nicht Globalisten oder sowas gesagt. Das wäre auf jeden Fall eindeutig, ne? Oder Eliten oder irgend sowas. Ja, womöglich. Helf uns im Kampf gegen die Eliten. Und was halt dabei natürlich auch lustig ist, ist, dass diese Moschee steht natürlich in NRW und NRW hat ja jetzt gerade wieder die Zusammenarbeit mit der DITIB bei der Schulbildung bestätigt. Es ist eigentlich kaum auszuhalten, was unserem Land da für einen Bärendienst erwiesen wird. Baerbock-Dienst, bitte. Baerbock-Dienst. Ja, du kannst ja mal auf den nächsten Artikel, da geht es auch gleich nochmal um diesen Komplex sozusagen. Und zwar, dass alle reden über die DITIB, aber was ist mit Milli Görüsch? Also es gibt halt die Kritik daran, dass die DITIB Teil der Kommission zur Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfalen ist. Darüber wird viel geredet. Es gibt aber einen weiteren Verein und der heißt Islamische Religionsgemeinschaft NRW. Und laut Kritikern verbirgt sich dahinter nichts anderes als Milli Görüsch, also eine politisch-islamische Vereinigung. Und wenn man dazu ein bisschen recherchiert, taucht dazu der Name Dr. Fatih Kuyunchu auf, der noch 2016 im Vorstand dieser Gemeinschaft bestätigt wurde. Wo haben wir es? Der hat... So wurde dort noch 2020 der Gründer der Milli Görüsch-Bewegung, der Antisemit Erbakan, vom IGMG-Vorsitzenden Kemal Ergün als Mann, der sein Leben auf dem richtigen Weg widmete, glorifiziert. keine Ausnahme auf einer Seite, auf der auch Literatur des Rassisten Necip Fazıl Kızılkürek beworben wird, der in seinem Buch, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, dazu aufgerufen hatte, Aleviten, Drusen und Jesiden wie Brennnesseln auszureißen und wegzuwerfen. Und auch der, angeblich ist der Chef dieser IGMG von diesem Necmettin Erbakan, dem Gründer der Milli Görüş, auf seinem Sterbebett als Vorsitzender ausgewählt worden. Also ein Zusammenhang zwischen IGMG und Milli Görüş ist halt nicht von der Hand zu weisen. Ein besonderes Anliegen der IGMG ist die Ausbildung junger Frauen, die sich für Führungs- und Schulungsaufgaben im Frauenverband eignen, die in der Organisation vermittelte Konzeption der tugendhaften Frau, die eine ebensolche Gesellschaft hervorbringen soll, orientiert sich an einer Islamauslegung, welche die Einhaltung spezifischer Verhaltens- und Bekleidungsvorschriften einfordert. Das Tragen des Kopftuchs bzw. die als islamkonform erachtete Verhüllung wird zum Identitätsmerkmal und zur Pflicht erklärt. Kopftuch und Verhüllung sind die sichtbaren Symbole einer auf Geschlechtertrennung gründenden Gesellschaft. Wunderbar, und die sollen jetzt am Schulunterricht beteiligt werden. Nordrhein-Westfalen, Failed State irgendwie. Und der Chef, der da mitmacht, kräftig, der soll jetzt Kanzler werden. Na, gute Nacht. Da wird das vielleicht doch noch was mit dem Sieg über die Ungläubigen. Ja, und das ist mal wieder, das ist hier, da haben wir unsere Madita Oeming, haben wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal gehabt. Die ist eine Porno-Forscherin, eine kink-positive Porno-Forscherin. Aufgekupter. Und ihr Kink scheint zu sein, sich über den Tod von Menschen zu freuen. Sie fordert hier, man soll es normalisieren, sich über den Tod toxischer Menschen zu freuen. Ja. Ich dachte, Toxik ist nur so eine Beschreibung von Eigenschaften, die dann auch den betroffenen Personen, für die auch schlecht sind und so, dass es eher gar nicht so negativ gemeint ist, toxisch. Ja, aber komisch, sowas, ne? Ja, plötzlich dann doch irgendwie, ne? Auf von allen giftig Zeiten ist nicht gleich, negativ gemeint, ja. Bei Pilzen vielleicht. Kann der Pilz ja nichts mehr, dass er giftig ist. und oder wir, Kröte wir, oder so. Aber nicht an den Kröten denken, Kinder. Denk dran. Genau. Da ist Toxic Kröten. Ich find's halt abartig, weil das sägt an dem Stamm einer Gesellschaft, wie in der wir leben wollen, nämlich wo gewisser Respekt eingehalten wird und über die Toten nur Gutes, ist ja auch so ein Spruch, der eigentlich irgendwie im zentralen gesellschaftlichen Ding drin ist. Egal, wie sehr man jemanden nicht gemocht hat, man jubelt am besten nur verhalten über seinen Tod oder vielleicht hinter verschlossener Tür, aber normalize celebrating, also das Feiern von Toten zu normalisieren oder von Todesfällen zu normalisieren, das ist krank und nicht mit einer gesunden Gesellschaft vereinbar, Frau Oeming. Normalize Krötenschlucken, hast du sich gedacht. Krötenschlucken ist es. Nicht mehr schlecken. Ja. Porno-Forscherin. Ja. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, denke ich vielleicht auch. Ja. Vielleicht auch lieber wieder über Kopulieren auf Film was schreiben, ja, statt über cinematische. Und nun zu etwas völlig anderem. Und zwar höchstens vielleicht eine Person, die viele Leute, wo sie sich wahrscheinlich auch drüber freuen würden, wenn der was passiert. Scheint zumindest so. Ja. Es geht um die wöchentliche, den wöchentlichen Ansatz, um Herrn Maaßen zu einem Unmenschen, ganz furchtbare Person zu erklären. Und zwar dieses Mal kursiert hier bei Twitter ein Schnipsel aus diesem Interview hier von TV Berlin. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt noch gibt. TV Berlin habe ich irgendwann mal, als ich noch Satellitenfernsehen hatte, irgendwie Anfang der Nullerjahre, Da konnte man das da empfangen. Da gab es immer Football aus Deutschland. War ganz nett. Aber ja, gibt es wohl immer noch. Und da gibt es ja auch so eine Politiksendung, die es wohl auch schon länger gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da war jetzt hier der Herr Maaßen zu Gast. Und ja, irgendwie ist es so, also ich habe es mir jetzt natürlich nur angeguckt wegen diesem ganzen Aufreger, weil ich halt wissen wollte, wie das da im Kontext von dieser Sendung passiert ist. Und es war natürlich wieder anders, als man denken sollte. Und wieder habe ich erlebt, wie ich den Herrn Maaßen wieder sympathischer finde als vorher. Also mit jedem Interview, was ich von ihm sehe, finde ich ihn vernünftiger und geeigneter und eigentlich das Gegenteil von dem, was die Leute halt machen möchten. Und zwar, also ich habe jetzt hier die Stellen noch nicht rausgesucht. Was war denn der konkrete Vorwurf? Ja, der konkrete Vorwurf ist, dass Herr Maaßen spricht natürlich wieder über seine Vergangenheit, in der als er hier Flüchtlingspolitik mit ausgearbeitet hat, übrigens damals unter der rot-grünen Regierung von Herrn Schröder. Und er sagt ja auch wieder, dass er halt damals mit den Sozialdemokraten da zusammengearbeitet hat dafür und dass das gut funktioniert und so weiter. Das müsst ihr euch mal vorstellen, dieses Ding, wo jetzt hier die Leute meckern, dass es als rechtsextrem ist und so und zu weit geht, wenn man irgendwie sagt, man muss regeln und so weiter in der Flüchtlingspolitik, man kann nicht jeden reinlassen. Das ist das, was Herr Maaßen, Hans-Georg Maaßen, zusammen mit den Sozialdemokraten in den 90er Jahren irgendwie erarbeitet hat unter einer rot-grünen Bundesregierung. Also es ist echt, ist echt irre. Und ja, und dann spricht er also halt darüber, dass er das möchte, was ja eigentlich die FDP letztes Mal bei der letzten Bundestagswahl 2017 so ein bisschen ja darauf hingedeutet hat, dass sie das auch wollten, aber dann nicht weiterverfolgt haben, nämlich einen Untersuchungsausschuss im Bundestag zu den ganzen Sachen halt 2015 mit der Flüchtlingskrise. Und im späteren Verlauf von diesem Interview sprechen sie dann über Journalismus und da sagt dann halt der Moderator, so der erste Untersuchungsausschuss ist der hier mit Flüchtlingskrise und dann machen wir noch einen Untersuchungsausschuss mit Journalismus. Also das kommt von dem Moderator. Und darauf sagt Herr Maaßen erstmal, das ist ja eigentlich Ländersache und nicht Bundessache und fängt dann an vom NDR zu erzählen und dass es da die Tagesschau gibt, die vom NDR verantwortet wird und dass es da Leute gibt, denen Herr Maaßen halt eine ja, Nähe zum Linksradikalismus unterstellt, was ich durchaus verstehen kann. Also wenn wir hier die Frau Abud oder wie sie hieß, von letzter Woche, ne, wenn ihr euch da noch erinnern könnt. Und dann haben wir ja den Faktenfinder mit Herrn Gensing. Ich denke mal, das war wahrscheinlich, also man hat mich zumindest bei Twitter darauf hingewiesen, dass er wahrscheinlich Herrn Gensing meint, weil er spricht auch von Antifa-Nähe und Herr Gensing, da gab es ja diesen Fall, wo er da in einem mittlerweile gelöschten Tweet bei irgendeinem Feine Sahne Fischfilet-Konzert da seine Solidarität mit der Antifa bekundet hat. Und ja, dass man da quasi Untersuchungsausschuss macht, aber er sagt halt eben A, dass das nicht gehen würde, weil es halt Länderaufgabe ist und B, führt er dann groß darüber aus, nach diesem Schnipsel quasi, führt er noch groß darüber aus, was halt eben das Problem ist, nämlich, dass die Leute, die da halt irgendwie arbeiten, selbst wenn man denen jetzt irgendwelche Vorgaben machen würde, dass die halt nicht ja, irgendwie Sympathien mit irgendwelchen extremistischen Bewegungen da irgendwie haben dürfen in irgendeiner Art und Weise. Es gibt halt keine Möglichkeit, das irgendwie durchzusetzen, weil es halt keine Sanktionsmöglichkeiten und nichts irgendwie gibt. Und so ist es halt geregelt, das ist einfach der Fall, ne? Und er spricht halt auch in diesem ganzen Interview immer wieder davon, vom Durchsetzen des Rechts und dass er halt sein Problem mit der Flüchtlingspolitik ist, dass man die Sachen, die da in dem Gesetz drin stehen, was er ja genau weiß, weil er A, darüber promoviert hat, B, daran mitgearbeitet hat, ne, und das ist halt ein Tenor von diesem ganzen Interview, dass er immer wieder darüber redet, was halt rechtlich machbar ist und irgendwie der Zustand ist, und da kommt er halt zu diesem Thema auch drauf. Und das wurde jetzt halt von den Leuten wieder so hingedreht und auch in, es gab auch ein Bericht von der Welt darüber und da wurde es immer so hingestellt, wie Maaßen fordert, irgendwie Maaßen fordert, Gesinnungsprüfungen im bei Journalisten und so. Er fordert das. Aber es ist halt nicht so, dass er da jetzt gesessen hat und einfach gesagt hat, ach ja, was wir auch unbedingt brauchen, ist eine Gesinnungsprüfung oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern sie sind quasi von diesem Untersuchungsausschuss im Bundestag zur Flüchtlingspolitik auf Journalismus gekommen. Und da hat der Moderator gesagt, da braucht man einen Untersuchungsausschuss. Und er hat dann quasi erklärt, warum das eigentlich nicht funktioniert, aber dass da schon einiges im Argen liegt. So. Ja, also aus meiner Sicht absolut akzeptabel, absolut vernünftig. Ich kann da keine antidemokratische Haltung, bla bla bla, Krempel irgendwie erkennen. Wo ich das sehr wohl erkennen kann, ist bei irgendwelchen Gensings oder solchen Leuten, die irgendwie, oder hier, da hatten wir letztens Funk, da gibt's ja jede Woche irgendwelche Scheiße. Das letzte Ding, was ich da irgendwie mitbekriegt hatte, war 12 Fragen jetzt zum Thema: Brauchen wir den Kapitalismus oder sollen wir den abschaffen oder wie auch immer und so, ne? Ja, das ist alles so, das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ne? Also, dass jedem, der das objektiv beurteilt, ist es halt einseitig. Und ja, selbst die Leute, die das ja abfeiern, die würden ja wahrscheinlich auch sagen, dass es einseitig ist, weil, ja, sie wollen es ja so haben auch, dass es einseitig ist. Das ist eigentlich nur, dass der einzige Unterschied ist, es gibt halt Leute, die finden es falsch, dass es einseitig ist, und es gibt Leute, die finden es richtig, dass es einseitig ist. Aber dass das jetzt nicht einseitig sein soll, ich glaube, das wird wohl niemand versuchen, uns irgendwie wirklich ernsthaft glauben zu machen. Also, ja, und er hat halt auch recht dabei, natürlich, es ist klar, man kann es nicht einseitig machen, man kann nicht beigehen und irgendwie sagen, so, pass auf, die Leute, also man könnte jetzt schon beigehen und sagen, die sollen hier keine Sympathien für irgendwelche extremistischen Sachen irgendwie äußern, aber im öffentlichen Rundfunk halt eben. Aber man kann es nicht im Journalismus generell machen. Ne? Das geht eben natürlich nicht, aber es fordert er auch gar nicht, mit keiner Silbe. Und es geht halt um den öffentlichen Rundfunk und da ist halt eben das Problem dann genau, du kannst es halt praktisch einfach nicht tun. Ne? Du kannst nicht hingehen und sagen, die Leute müssen jetzt raus, weil das würde nicht funktionieren. Und das ist genau das gleiche Ding auch mit dem Thema eben, was wir hatten mit dem ganzen islamischen Extremismus und Zeug und so, da kannst du es halt auch nicht so machen. Da geht es halt auch nicht darum, irgendwie, was die Leute irgendwie jetzt konkret irgendwie sagen und so, sondern es geht halt darum, wie viele Leute unterstützen die da, ne? Wer entscheidet das politisch irgendwie und so weiter und so fort? Und du kannst es halt nur komplett wegmachen. Ansonsten wirst du immer wen haben, der sagt, nee, hier Gleichbehandlungsgrundsatz, keine Ahnung wie was, oder das ist halt nicht möglich. Wir können da nicht von oben herab irgendwie sagen, was richtig und falsch ist. So funktioniert das halt nicht im Journalismus und so funktioniert das nicht in der Religion. Und das Einzige, was man halt machen könnte, und deswegen ist das auch meine Position, bei dem Religionskram Staat und Kirche trennen, machen wir halt diesen ganzen Bums, den wir jetzt für die Christen haben, auch nicht mehr. Dann braucht man den Bums auch nicht für die Muslime anfangen. Und bei dem ganzen öffentlich finanzierten Rundfunk sagen wir dann halt auch, den haben wir jetzt nicht mehr. Und dann brauchen wir uns auch nicht mehr beschweren, dass es da keine Konservativen gibt und nur Linksextreme. Und weil wir das andere ja auch nicht ändern können, müssen wir es dann halt komplett wegmachen. Das ist halt der einzige Weg, da irgendwie dabei zu kommen. Weil ansonsten, du kannst dich halt nicht hinstellen und den Leuten da irgendwelche Gesinnungsgelöbnisse irgendwie abnehmen oder so und das dann noch irgendwie Journalismus nennen, das funktioniert halt auch nicht. Auch wenn dieselben Leute, die das jetzt natürlich hier als furchtbar schlimm und jetzt zeigt sich sein wahres Gesicht, was sie ja jede Woche irgendwie meinen, wegen irgendeiner Sache, neuen Sache wieder, jetzt meinen, dass dieselben Leute sind natürlich dann auch wieder der Meinung, dass irgendein Roland Tichy ein unglaublicher Unmensch ist und sofort weggehört und so, was das meines Erachtens noch sogar noch ein besseres Beispiel ist als das Reitschuster-Beispiel, was wahrscheinlich Maas uns gleich ausführen wird. Aber beim Tichy, da war es ja nur dieses Ding, was er freigegeben hat, irgend so eine Glosse von irgendwem, die er da freigegeben hat, wo die Leute dann irgendwie meinten, oh, hat er die Chebli beleidigt und das ist hier furchtbar schlimm, die Demokratie geht in den Arsch, da kann ich mich noch genau erinnern, der Lambsdorff hier von der FDP hat dem Tichy vorgeworfen, er würde die Demokratie irgendwie ablehnen oder so, weil er irgendeinen Beitrag da noch nicht mal selber geschrieben hat, irgend so einen kurzen Witz, da irgendwie nur freigeschaltet hat auf seinem Portal. Klar, er ist natürlich als Chefredakteur der Verantwortliche dafür. Insofern schon, aber da jetzt irgendwie eine antidemokratische Haltung draus abzulesen, aber das waren Frauen, aus irgendeiner so Geschichte und dann auch noch eine Sache, die ihm dann selber noch peinlich war und wo, na, also, wo er sich dann auch richtig für entschuldigt hat und nicht mit diesen ganzen Entschuldigungen, die wir aus dem linken Bereich dann immer kennen, auch von Frau Baerbock immer mit diesen ganzen hier, ja, ich wurde falsch verstanden, ja, die Leute haben mich ja nicht richtig verstanden, ich meinte natürlich komplett was anderes als das, was ich gesagt habe, ne? Und tut mir so leid, dass die Leute mich falsch verstanden haben. Das ist ja immer so die Formulierung von denen. Die hat der Tichy nicht verwendet, sondern der hat gesagt, das ist mir peinlich. Ja, ja, und dieses ganze Zeug. Und außerdem sagt der Maaßen in dem Interview, was mir auch sehr gefallen hat, er sagt halt eben, er sieht sich weder als konservativ noch als rechts. Und das Gefühl habe ich bei ihm halt eben auch, weil in einem anderen Interview hat er ja auch gemeint, dass ja seine Ansicht zu diesem ganzen Religionsthema ja auch so ist, dass das jeder so machen muss, wie er möchte und so und sich der Staat da nicht reinmischen muss und das ist für einen CDU-Abgeordneten aus meiner Sicht auf jeden Fall jetzt keine ja, ist aus meiner Sicht halt eine gute Haltung eigentlich, also normalerweise bin ich von den Leuten ein anderes gewöhnt, ne, wenn sie schon das C im Namen drin haben und das ist überhaupt, ich sehe da bei den Maßen einfach überhaupt nichts, was mich jetzt irgendwie denken lassen würde, dass der hier irgendwie, keine Ahnung, das christliche Abendland retten will, indem er allen Leuten irgendwas aufzwingt oder sonst was machen will, indem er irgendwelchen Leuten irgendwas aufzwingt. Für mich ist der Mann ein absolut rationaler Mensch, der von seinem Fachgebiet in der Juristerei, nämlich diesen ganzen Migrationsthemen, Ahnung hat wie wahrscheinlich kein anderer in Deutschland. Und das meines Erachtens nach vollkommen sachlich und fair vertritt diese ganzen Dinge, ohne da irgendjemanden jetzt irgendwie zu pauschalisieren oder was weiß ich nicht was oder irgendwie dann zu fordern, keine Ahnung, wir packen jetzt alle sofort raus hier, weil irgendwelche Leute irgendwas falsch machen, weil es zu viele Straftaten gibt, dies, das, jenes und so. Ne? Also ich sehe da überhaupt kein Umschwenken in irgendwelche Extreme bei dem. Überhaupt nicht. Und aus meiner Sicht sind solche Sachen, wenn die Regeln wieder gelten und die Leute auch das Gefühl haben, dass die Regeln gelten und die Leute das Gefühl haben, dass wenn jemand von irgendwelchen Migranten, Flüchtlingen, wie auch immer, straffällig wird und das vernünftig dann auch mit allen Mitteln des Rechtsstaates dann nachgegangen wird, das ist aus meiner Sicht dann auch das, was dazu führen wird, dass die Leute weniger, ja, weniger Panik schieben und so auch dann und weniger Stereotype haben und weniger schlechte Einstellungen dann auch gegenüber solchen Leuten. Weil wenn man halt eben weiß, wenn die irgendwie sich daneben benehmen würden oder irgendwas falsch machen würden, dann würden die hier auch wegfliegen als Individuen. Dann gibt es ja auch weniger Anlass, da groß in Panik auszubrechen in diesem Themenbereich. Ne? Also, ja. Okay. Ja, aber man, ja, so Blend fertig. Also das Ding ist ja, wir hätten das ganze Problem nicht, wenn sich die Leute an den Pressekodex halten würden. Also das ganze Ding existiert ja nur, weil der Haltungsjournalismus immer weiter einreißt. Früher war klar, der Löwenthal ist rechts, der Bednarz ist links, aber es war nicht so, dass es verboten war. Ja, es war auch nicht so, es war auch nicht so beeinflussend, wie das heute ist, wo dann unter dem Deckmantel des Faktenfindens praktisch Ideologie verteilt wird oder so. Da war klar, der ist so, der ist so. So eine Rosinenpickerei, auch bei der Auswahl der Zitate dann gemacht wird halt, ne? Das ist auch ein bisschen, das war früher, glaube ich, auch nicht so. Und der Großteil des Journalismus, gerade im Öffentlich-Rechtlichen, hat sich um Objektivität und Neutralität bemüht. Das ist halt heute nicht mehr so. Und deswegen kann man auf solche Ideen kommen, auch wenn ich natürlich eine Gesinnungsprüfung für Journalisten auch für Schwachsinn halte. Also, weil A, wie du gesagt hast, Chris, es ist nicht wirklich durchführbar. Und B, sind wir halt immer noch ein freies Land, wo jeder denken kann, was er will. Aber sobald halt die berufliche Sorgfaltspflicht verletzt wird, da müsste man dann eigentlich sagen, Moment mal, bis hierhin und nicht weiter. Ja, und in der Presse... Vor allen Dingen, wenn es halt öffentlich finanziert ist. Ne? Also von der Taz, da rege ich mich zwar drüber auf, wenn die da irgendwelche einseitigen Leute haben, die nur ihre Ideologie runterschreiben. Ja, genau. Hänger und so. Ja. Aber steht ja wohl außer Frage, dass die das dann machen können. Wo ich mich dann nur aufrege, sind dann so Sachen wie, ja, mit dem Pressekodex, was du gerade meintest, wenn man dann da irgendwelche Scheiße schreibt über Cops are berufsunfähig und gehören auf die Müllhalde und so weiter und so fort, dann fände ich das so lange in Ordnung, wie man dann halt eben, ja, nicht bei anderen Themen dann auch überall sofort die Menschenfeindlichkeit sucht und halt eben fordert, dass alles weggelöscht wird und dann mit dem feinen Kamm durch jeden Nebensatz und jedes Wort und jede Formulierung durchstreicht und meint, oh, hier habe ich noch einen Globalismus gefunden und da habe ich noch eine Elitenkritik und das ist ja alles schlimm. Und hier hat einer gesagt, Grünpolitikerin XY wäre Doppelmoralistin. Hier, das ist eine Frau, das ist Frauenhass. Und diese ganze Scheiße, ne, wo sie dann da alle die ganze Zeit immer fordern, dass die alle unter Welpenschutz gestellt werden und alles, was gegen die gesagt wird, dann sofort irgendwie den Rang von die Würde des Menschen ist unantastbar. Also so irre sind die da schon. Und auf der anderen Seite sagst du dann, ja, hier alle auf die Müllhalde, alle schlimm und so. Und da kommt dann der Presserat und sagt, ja, das ist schon ein bisschen hart, aber das können wir jetzt nicht beanstanden, weil das ist ja ein Meinungsartikel und die Meinung kann man ja haben, muss man ja nicht teilen oder so, ne? Mhm. Weil, ey, das kannst du dann bei den ganzen anderen Sachen halt auch sagen, ne? Also, diese Doppelmoral kotzt mich da halt an dieser Stelle. Also, tut mir furchtbar leid. Und wenn es öffentlich finanziert ist, dann geht es halt aus meiner Sicht nicht. Und da man das halt nicht trennen kann, wie ich eben schon meinte, dann da muss es halt weg, dann diese öffentlich finanzierte Geschichte. Da muss es halt dann komplett weg und dann kann jeder da, sollen die alle noch drei Tatzes gründen. Die, ja, genau, in der Presse gibt es halt so gewisse Selbstheilungseffekte. Selbst in der Taz gab es ja jetzt den Baerbock-kritischen Artikel und so weiter, da gibt es ja noch gewisse Selbstheilungseffekte. Aber beim Rundfunk eben nicht mehr, ne? Der öffentlich finanzierte. Da ist scheinbar kein Halten mehr oder so. Bemühen sich jedenfalls nicht besonders, da ausgeglichen zu sein. Ja, mir ist dazu noch so ein bisschen aufgefallen oder eingefallen, die SPD hatte ja immer so ein Credo gepflegt, so nach dem Motto, wir machen das Gesetz jetzt. Du hast ja auch von Regeln machen gesprochen und so, oder Regeln einhalten. Und wenn das irgendwie nicht in Ordnung ist, dann pfeift das halt das Verfassungsgericht das da zurück oder so. Und der Maaßen war ja eigentlich so ein bisschen auch als ja beschriebene Typ, der das eben immer eingehalten hat oder auch bei der Formulierung noch einen drauf achten musste, dass das irgendwie dann vielleicht doch durchgeht oder so. Deswegen ist dann möglicherweise jetzt auch das entsprechende Ziel von so Leuten, ne? Und dass die SPD weitreichenden Arm in den Medien hat, ist ja nun auch bekannt. Also, was haben wir denn hier? Die Suche nach dem rechten Phantom. Ja, auf diese Story wurde ich hingewiesen und wurde gefragt, ob wir über diesen Riesenskandal nicht auch reden müssten. Oder ob wir das nicht tun würden, weil es was mit der AfD zu tun hat. Okay. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, die Person dachte, dass wir AfD nahe sind irgendwie, warum auch immer. Aber egal, es geht im Endeffekt darum, dass ein Journalistenteam von verschiedenen Nachrichtenoutlets über Jahre eine Spur verfolgt hat nach einem Strippenzieher innerhalb der AfD in Österreich, Süddeutschland, hat mit CDU, FDP und AfD-Politikern zu tun und hat eine maßgebliche Rolle gespielt, laut der Lesart, bei der Gründung der AfD insgesamt, hat Spender gesammelt, hat gewisse Kandidaten innerhalb der Partei zu Erfolg verschafft, hat ein Netzwerk erstellt und versetzt gewisse AfD-Bundestagsabgeordnete in Angst und Schrecken, wird hier quasi kolportiert, bezogen auf, also es ist ein in verschiedenen Nachrichtenoutlets was gekommen, unter anderem gibt es auch eine Dokumentation im NDR und andere Video-Auskopplungen von diesem großen Protest, wo halt dieser Herr dargestellt wird. Also er ist im Endeffekt ein Lobbyist und ein Strippenzieher, der im Hintergrund Leuten verhilft oder Leute verhindert, wie es sie in verschiedenen politischen Parteien gibt. Also es ist kein unbedingtes Alleinstellungsmerkmal, würde ich jetzt mal sagen, von der AfD. Tom Röhrböck ist der Name. So, musste ich jetzt erstmal nochmal gucken. Also bei mir ist es nicht so ganz hängen geblieben und es ist halt ein ja, ich habe es jetzt an sich schon recht gut umschrieben, was der Herr macht. Ihr könnt euch das alles vorstellen. Ja, ich finde das jetzt alles nicht so großartig bemerkenswert. Diese Strippenzieher gibt es in allen Parteien. Habt ihr davon überhaupt was mitbekommen? Weil, wie gesagt, mir wurde das jetzt als der riesige Skandal gezeigt, wie schlimm die AfD sei. Was hat er jetzt konkret gemacht? Ich habe es auch nur mal überflogen und ja, aus meiner Sicht ist es halt eben auch wieder, dass diese Person wird halt hochstilisiert zum Mann dahinter quasi. Ne? Also ich kann halt jetzt auch nur über diesen Christian Fuchs sagen, den habe ich ja schon mal live erlebt. Der hat ja auch dieses eine Buch geschrieben über neue Rechte, Netzwerke und so und war auch auf diesem einen Republika-Talk, den wir uns mal angeguckt hatten, glaube ich, zusammen damals mit diesem einen Fritz von auf Klo und so, Stegemann. Ist ja doch ein ganz gutes Namensgedächtnis. Ja, ist mir jetzt gerade eingefallen auf jeden Fall, aber jedenfalls ja. Und also, was man Gutes über das Buch sagen muss von dem Fuchs, war, dass er da wenigstens auch den Dugin erwähnt hat. Der wird ja immer selten erwähnt, obwohl das ja eigentlich ein richtig wichtiger ist bei diesem ganzen neurechten Gedöns. Auf das Buch von dem wird sich auch mal viel bezogen. Wir haben auch mal einen Sonderstream gemacht über den vor langer, langer Zeit. Könnt ihr noch bei uns finden in unserem Backkatalog über Russland, Dugin und so weiter. Ja, aber was sie halt auch machen ist, sie ja, stellen auch Verbindungen her zwischen Bannon und Trump und dem ganzen Gedöns und da weiß ich ja nicht, ob das alles wieder so zusammengehört, aber ja. Ja, das fand ich bemerkenswert bei dieser ganzen Darstellung, war dieser Vergleich, der an sich relativ offensichtlich ist, überhaupt gar nicht präsent. Es fliegt kein einziges Mal Bannon. Okay. Weil, obwohl der Bannon ja eine relativ ähnliche Position ausübt in den amerikanischen Kreisen. Aber es ist schon so ein bisschen so ein Netzwerk bei denen. Ja, auch in der europäischen Politik bietet er sich ja zumindest allen möglichen Leuten und ja nicht nur rechten Leuten, na, auch irgendwelchen, bei diesen griechischen Linken war er doch, glaube ich, auch irgendwie unterwegs oder so. Ja, der bietet denen ja auf jeden Fall seine Beratertätigkeiten da ja überall an. Ne? Das ist ja, der Bannon hat halt die Populismus-Plattform, die er für sich ja programmatisch, die er sich ja einverleiben will. Ja, stimmt, aber wenn ich das richtig verstanden habe beim Überfliegen, ist das ja bei diesem Herrn ja scheinbar auch so, ne? Also, dass der irgendwie als Berater da irgendwie fungiert. Ja, aber er war immer eher so unterwegs, okay, wie kann ich meine Machtposition im Hintergrund verbessern? Die haben auch E-Mails von dem wohl irgendwie bekommen. Ich habe mir zwei Videos angeguckt dazu und habe den sehr, sehr, sehr langen Artikel hier noch nicht komplett durchgelesen, weil halt doch sehr viele Details waren, die nicht unbedingt relevant sind für das. Also das Detail beispielsweise, wo die ganzen E-Mails herbekommen haben und Gruppenchats und solche Sachen. Und da war der Tenor schon immer so, nicht so, wie können wir jetzt dem deutschen Volke zu neuer Macht verhelfen, indem wir die AfD gründen und oder wie besiegen wir die Globalisten, sondern es war immer nur so, okay, der Mann, den hab ich quasi unter Kontrolle, deswegen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass der Präsidiumspräsident wird und so. So hat er eher hinter den Kulissen agiert und halt Politiker eingeladen auf luxuriöse Hoteltreffs, wo die dann potenzielle Millionäre und Milliardäre getroffen haben als Parteispender oder andere Gönner, wie man das auch immer interpretieren will. Also wie gesagt, nicht wirklich was Ungewöhnliches, aber halt eher weniger so der ideologische Fokus als egoistisch, also so wird es hier kolportiert. Es kann ja auch sein, dass sie die ganzen Sachen so selektiv darstellen, dass er doch ideologisch sehr stark geprägt war, aber es kam eher so rüber, dass der einfach nur die Machtspiele auch genossen hat und quasi sich selber allen anderen Leuten so aufoktroyieren wollte, vor allem der ganzen Partei. Der wollte quasi die Partei aus dem Hintergrund steuern und mit der Frauke Petri, glaube ich, hatten die ein Interview gemacht. Jetzt muss ich doch mal kurz nochmal. Nee, mit Alice Weidel hatten die ein Interview gemacht. Und da sagt die Alice Weidel, dass die Hälfte der AfD-Fraktion zumindest losen Kontakt mit dem hätte, was nicht bedeutet, dass sie sich unbedingt mit dem koordinieren, aber dass der denen geläufig ist und bekannt ist. Und das einfach mal um... Ja, aber das ist schon, also, er ist schon eine wichtige Lobbyisten-Person im Hintergrund. Ja, aber... im Fall. Also ich finde es deswegen interessant und deswegen ist es auch eine Leseempfehlung, weil halt sehr viele Machenschaften und sehr viele Szenarien, die der in der Partei oder mit irgendwelchen Geldgebern und irgendwelche Firmenkonstruktionen, die der aufgebaut hat, um das Geld fließen zu lassen, das ist interessant, sich das anzuschauen, wie sowas funktioniert, aber man sollte im Hintergrund halten, dass halt das nicht nur bei der AfD so ist, sondern alle Parteien haben halt diese Strippenzieher im Hintergrund. Und das ist interessant, dass es da mal aufgearbeitet wird. Warum wird es nicht bei allen anderen Parteien auch aufgearbeitet? Ich wundere mich auch, weil eigentlich ist es doch antisemitisch, wenn man sowas benennt. Oder gilt das nur, wenn George Soros Geld verteilt? Wahrscheinlich. Hattest du das Interview auch reingenommen als nächstes, was auch zu dem Thema war? Oder nee, das hatte ich rausgelassen. Das ja, dann, aber da stehen interessante das Sachen drin. Ich habe mir das nämlich aufgemacht hier. Da sagt er zum Beispiel, der Fuchs, im Fall, den wir recherchiert haben, war es ganz eindeutig so, dass einige der AfD-Gründer, die von Tom Rohrböck finanziell unterstützt wurden, sich das politische Engagement anders nicht hätten leisten können. Das ist sicher ein Problem. Okay, die haben sich ja, also unterstützt. Auch. Also da gibt es andere Akteure, die sowas auch machen würden. Aber, das Lustige ist, weiß ich noch ganz kurz, das ist nämlich ein Interview mit dem Christian Fuchs explizit, den du gerade auch genannt hast, ist Chris. Deswegen fand ich das auch interessant einzubauen. Aber dann die Frage darauf von Weiß hier, wenn rechte Milliardäre und ihre selbsternannten Söldner in Schweizer Luxushotels die deutsche Politik bestimmen, warum sollte ich dann überhaupt noch wählen gehen? Macht dich das manchmal demokratieverdrossen, solche Dinge herauszufinden? So erstmal, wo bestimmt die AfD die deutsche Politik? Wo? Ich habe es nirgendwo gesehen. Ja, aber höchstens durch so eine Vermeidungsstrategie, dass sie ja die Journalisten nicht sagen, was damit gemein sein könnte oder so. Wobei sie da alles andere, alles dafür tun, dass sie möglichst irgendwie grün klingen. Das ist natürlich eine Form von Einfluss, aber der ist nicht wirklich irgendwie auf die AfD zurückzuführen. Ne? Ja, also. Ja, also ich traue diesem Fuchs halt auch nicht groß, wie ich eben schon meinte. Ja, genau das, was du gesagt hast, dann kannst du direkt weiterreden. Das unterstreicht nämlich, was du sagst. Er sagt nämlich hier selber. Normalerweise kann man da ja gar nicht so recherchieren, weil da ist man direkt, oh, man hat was gegen irgendwelche, oh, reiche Leute, was meint man denn damit und so. Und da sagt er nämlich hier, das kam uns sehr skurril vor, also haben wir angefangen zu graben. Wo führen die Firmen hin? Mit wem machen sie Geschäfte? Also ganz klassisch, follow the money, wohin fließt das Geld? So, genau. Es ist genau diese Rhetorik, die sonst immer so gesagt wird, oh, follow the money, da weiß man schon. Ja, genau, das war auch genau das, was er damals bei der Veranstaltung auch ganz stolz gesagt hat, wo ich da war und ihm zugehört habe. Und das habe ich auch damals bei uns bei den Weltraumaffen, als ich davon berichtet habe, auch genauso erklärt, dass das ja auch so ein Ding ist, was ihn bei anderen Sachen halt eben immer richtig tierisch aufregt. Die Leute so nach dem Motto, ach, das heißt doch überhaupt nichts, das bedeutet doch nichts. Schlimm, schlimm, schlimm. Ne? Und bei dem Ding so, ey, steckt mit einem unter der Decke, follow the money. Ne? Und tralala und so. Das war übrigens auch derselbe Honk, der zumindest da damals bei der Veranstaltung auch irgendwie gemeint hatte, dass halt diese, ja, das mit dem Rekrutieren von den Gamern durch die Rechten. Und der hat dann irgendwie gemeint, dass auf diesem Reconquista Germanica Discord da irgendwelche Leute da irgendwie dann waren und die haben einfach nur eine Challenge gesucht. Und also laut ihm, ne, und sind dann da direkt reingesogen worden in diesen rechten Abgrund. Und das ist ja so dieses Standardding. Deswegen, also, ne, wirklich nochmal, fickt euch alle, die an diesem komischen Dreck da damals beteiligt waren. Das ist wieder nur dieses, wo sie jetzt alle wieder drauf zeigen können und sagen können, hier, ne, Gamergate-Krampel, so, wir haben es euch ja schon immer gesagt. So als ob irgendwelche Rechten einfach nur den Leuten irgendwie so, hier, ich habe ein interessantes Spielchen für dich. Und dann stehen die dann morgen da mit Sturmhaube und grölen irgendwelche Parolen oder so, irgendwelche Leute. Vollkommener Bullshit. Alle Leute, die sich da bei so einem Krempel da rumtreiben, die wissen ganz genau, was gemeint ist mit diesen ganzen Sachen da aus dem rechten Milieu. Das ist nicht so, dass irgendwelche Leute da einfach nur sind und Herausforderungen suchen, ihr Spinner. Ja. Ja, und auch zu behaupten, sowas habe es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Nun. Ja, Elbe Geist hat gerade zu Recht gesagt, die Linken haben die SED-Gelder. Ja. Zwei Worte. Flick-Affäre. Da wurden CDU, CSU, SPD und FDP geschmiert. von jemandem, der Einfluss nehmen wollte, oder von der ganzen Familie, die Einfluss nehmen wollte. Also ja, aber das SED-Beispiel ist auch gut, ne? Also ja, zum Beispiel Journalismus haben die ja ganz stark gefördert, ne? Linken Journalismus. Und was sie auch gemacht haben, ist hier damals die das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt verhindert, indem sie da auch zwei Abgeordnete von der CDU damals bestochen haben. Ne? Ja, aktuell kann man sich streiten, hier wahrscheinlich. Aber gut, das war ja die Politik in Berlin dann und nicht in der Schweiz, die das dann gemacht hat. Das war da wahrscheinlich viel, viel besser. War zwar auch ein anderes Land, aber egal. Tja, ja. Aber ja. Hier wird ja im Endeffekt auch von denen postuliert. Die fanden das deswegen so ein Skandal, weil sie halt meinen, die AfD wäre gar nicht gegründet worden ohne den Typen. Was halt eine steile These ist, ne? Weil mit diesen Firmen politische Aktivitäten finanziert wurden. Bisher hieß es immer, die AfD sei so erfolgreich geworden, weil sie eine politische Großwetterlage genutzt hat. Konservative waren angeblich heimatlos, die Menschen unzufrieden mit der Migrationspolitik, ja, der Bundesregierung, nee, die CDU war viel zu liberal geworden. Ne? Und das war immer die große Erzählung vom Aufstieg der AfD. Ja. Aber nein, es war der Typ. Der Tom Röhrbock. Wacht auf, also, Schlafschafe, müssen Sie noch unterschreiben. Genau. Genau, einfach mal den Namen durch einen anderen Namen ersetzen und dann kriegt man direkt Probleme. Also lustig. Ja, auf der anderen Seite laufen die Fäden wahrscheinlich zusammen bei irgendwie Frauenbeirat oder sowas. Ja, also, aber es ist halt, wie gesagt, interessant, weil unter anderem der Baron von Finck auch darin vorkommt, wie es gerade im Chat auch wieder gesagt wurde. Also es gibt da natürlich reiche Geldgeber und sowas, aber das haben alle Parteien an sich. Und nehmt das einfach mal wieder als ein Beispiel, wie es oftmals auch in der außenpolitischen Berichterstattung ist, wenn es um Russland geht, wenn wieder gesagt wird, oh, Russland benutzt diesen diplomatischen Trick, um irgendwas zu umgehen, dann kann man davon ausgehen, alle benutzen das, aber es ist schön, dass wenigstens, wenn man über den Bösen redet, dass man dann wenigstens mal die technischen Details erfahrt, wie funktioniert sowas. Unter diesem Aspekt eine interessante Story, aber ich sehe nicht den riesigsten Skandal. Nö, die übliche Korruption halt. Low-Level-Korruption. Die Geschichte eines Kampfbegriffs, der Kulturmarxist. Nee, doch nicht. Critical Race Theory. Hier hat der Faktenfinder mal wieder zugeschlagen in Person von Carla Reveland von NDR. Oh Mann. Der Spiegel bezeichnet die sogenannte... Sei vorsichtig, Chris, das ist illegal. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Zu machen. Der Spiegel bezeichnet die sogenannte Critical Race Theory als einen Angriff auf die Werte des Westens. Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer schreibt von einem Zangenangriff auf die Demokratie. Direkt. Und rechtspopulistische Medien wie die Weltraumaffen halten sie für zerstörerisch. Extra korrekt, mit Sternchen. Oh. Ja, und dann wird natürlich gesagt, das sei, ist ja nur ein Theorieansatz, das ist ja alles nicht schlimm, Rassismus als historisch gewachsene Struktur, Amerika, bla bla bla bla bla. Drei Absätze und dann kommt ein Absatz, wo erklärt wird, warum das, wie andere das sehen, falsch ist. Konservative bis rechte Netzwerke deuten die Critical Race Theory hingegen so, dass Menschen dafür bestraft würden, als Weiße geboren zu sein. Sie kritisieren den Ansatz der Theorie als rassistisch. Der texanische Senator Ted Cruz, Republikaner, beschreibt die Theorie als genauso rassistisch wie die Klanmänner in weißen Laken. Korrekt. Ja, bravo, Herr Cruz, genau richtig getroffen. Weil Cruz, die Ratte. Es ist ja keine Theorie mehr, es ist ja Praxis. Es gibt diese Shaming-Seminare in Amerika, wo die Leute irgendwie Abbitte leisten müssen dafür, dass sie weiß sind. Die denken wir uns ja nicht aus. Wir haben, ich weiß noch hier, diese Geschichte mit den zwei schwarzen Frauen, die zu weißen Frauen irgendwie hingehen, um da ein Dinner zu veranstalten und denen dann erzählen, was sie für üble Rassisten sind. Also es ist ja da, es existiert ja und es hat nichts mehr nur mit Theorie oder Wissenschaft zu tun. Das spaltet schon die Gesellschaft. Und das schon seit Jahren. Ja, außerdem, ich meine, ich habe dieses Buch ja jetzt hier mittlerweile auch liegen, aus dem der James Lindsay immer zitiert, hier Critical Race Theory in Introduction. Und da steht ja eindeutig drin, dass sie ja selber sagen, dass sie das alles hinterfragen damit und ja im Endeffekt weghaben wollen. Also sie sagen zwar Questions, wo dann halt, das meint der Lindsay ja auch immer, die ganzen schlauen Leute dann immer sagen so, ja, aber da steht doch nur Fragen. Oder so wie damals Sally ja auch zu uns gesagt hat bei dieser Rote Angst-Geschichte von wegen, kritische Theorie bedeutet doch nur kritisch sein. So, das bedeutet doch nur Dinge hinterfragen. Oh, der Sally. Ja, so genau. Und ja, aber natürlich lehnen die das ab, das ganze Zeug. Weil ansonsten, darauf läuft es doch hinaus. Die schreiben dann irgendwie rein, so, ja, hier, wir stellen hier die liberale Ordnung in Frage und wir stellen hier in Frage, dass es man irgendwie in irgendwelchen Rechtsdingen irgendwie zu vernünftigen Schlüssen kommen kann, und wir sagen halt, das ist alles dann Machtgefüge und so, ne? Und dann beziehen wir uns noch auf Gramsci, das steht da halt auch direkt drin, so, ne, ja, wir basieren auf Gramsci und Radikalfeminismus und so. Da haben wir das alles her. Und ja, also wortwörtlich, ne? Und deswegen Gramsci, Kulturmarxismus, das war nun mal der Typ mit dem Kulturmarxismus. Und die schreiben in ihrem Buch, wo sie beschreiben, was sie mit ihrem eigenen Gebiet, was sie selber gegründet haben, erreichen wollen, schreiben sie, wir basieren auf Gramsci. Und jetzt kommt ihr mir hier mit eurem Faktenfinder und findet mir den Fakten, dass irgendwelche Konservativen sagen, was mit Marxismus und bladidadida. Also, ja, wenn man nicht, sagen, hat Gramsci etwa von den Rechten abgeschrieben oder was? Naja, da sind wir auch nochmal wieder bei dem Fuchs. Ne, damals bei der Geschichte, da meint er dann halt auch so, ja, hier, und die Neurechten, die lesen ja irgendwelche Bücher, zum Beispiel diesen Gramsci, ich weiß gar nicht warum, der ist eigentlich ein Marxist, so. Also ja, die lesen den wegen diesem Kulturmarxismus-Kram, weil sie halt gesehen, wie wunderbar das funktioniert, und die wollen das halt auch so haben, weil die nämlich genauso große Arschlöcher sind wie ihr, und das reiht ihr nur nicht. Das kriegt ihr nur nicht in euer Hirn rein. Ja, diesen ganzen Rassismuskram und dieses ganze Zeug, was ihr alle meint, mit dass die Leute alle rassistisch sind und dass es alles so schlimm ist und dass jeder seins haben soll, weil das sonst Aneugnung ist und so weiter und diesen ganzen Kram. Das könnt ihr denen alles erzählen und dann sagen die, ja, genau, so ist das. Aber wir sind wirklich die Kings hier. Und ihr seid alle scheiße. Und das sagt ihr ja auch. Ihr sagt ja auch, dass die Weißen alle so klasse sind und alles beherrschen. Und die anderen, ja, keine Ahnung, jetzt irgendwie da übervorteilt werden müssen, weil sie es ja selber nicht hinkriegen und so. Das sagt ihr ja auch mit eurem Scheiß. Ah. Ähnlich wie zuvor, die Begriffe Cancel Culture oder Political Correctness haben Konservative und Rechte in den USA mit dem Begriff der Critical Race Theory einen neuen Kampfbegriff auf den Plan gerufen. Seid ihr bescheuert? Das ist deren Begriff, ja. Das ist deren Begriff jetzt. Ja, den haben die erfunden, ja. Nee, aber das ist halt wie mit dem Great Reset. Wenn die Angie Great Reset sagt, ist es gut. Wenn der Maaßen Great Reset sagt, meint er damit die Weltherrschaft der jüdischen Verschwörung oder so? Und jetzt ist, also wenn Robin DiAngelo Critical Race Theory sagt, dann ist das gut. Wenn Joe Rogan Critical Race Theory sagt, ist es schlecht. Also ich stehe durchaus einigen Leuten ein, dass sie das ernst meinen und glauben, sie könnten irgendwie aus der Universität und Theorie oder so irgendwelche Sachen in die reale Welt rüberholen. Aber die Leute verstehen am Ende das darunter, was da steht dann. Und was darunter ja berichtet wird und so. Und nicht irgendwas Abgeseichtetes, was vielleicht irgendwo mal gelehrt wurde. Das ist ja nun mal so. Und dann hat das Ganze wieder die ursprüngliche Bedeutung, die sie da vermeiden wollten. Aber es lässt sich nicht vermeiden, wenn man rumerklärt. Das hilft nicht. Auch der hochrangige General Mark Milley verteidigt die Critical Race Theory. Er spricht bei einer Anhörung für den Verteidigungshaushalt für das Unterrichten des Theorieansatzes an militärischen Universitäten aus. In dem viral gegangenen Video sagt Milley: Ich möchte Weiß für Wut verstehen. Und ich bin Weiß. Er wolle wissen und analysieren, warum Tausende von Menschen am 6. Januar das Kapitol stürmten und versuchten, die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika umzustürzen. Und das steht unter Faktenfinder, oder was? War das so? Tausende Menschen haben versucht, die Verfassung zu... Ich hab ein paar abgerissene Arschlöcher gesehen, die da irgendwie Zeug rumgeworfen haben. Aber ich habe keine Tausende gesehen. Gegangen sind, ja. Also, er finde es beleidigend, dass das US-Militär beschuldigt wird, woke zu sein. Ja. Habt ihr jetzt wenigstens begriffen, dass das eine Beleidigung ist? Wenn es sich mit strukturellem Rassismus auseinandersetze. Er habe auch Werke von Marx oder Lenin gelesen und sei deswegen kein Marxist. Es gehe darum, verschiedene Theorien zu verstehen. Ja, und hier auch fällst du voll ins Loch, Milli. Ja, aber das ist keine Theorie mehr. Ja, das würde ich ja sogar noch anerkennen, wenn er nicht vorher sagt, ich möchte weiße Wut verstehen und ich bin weiß. Nee. Wenn er sich das verkniffen hätte. Ne, ich meine, ich habe den Krempel ja auch gelesen. Ne? Das ist schon richtig, dass man den Krempel ruhig lesen kann und dass man deswegen ja natürlich nicht diese Sachen dann teilt. Aber wenn man dann vorher sagt, ja, ich will ja hier die Anliegen des Proletariats und der Bourgeoisie gegen die Bourgeoisie verstehen, aber nur weil ich das lese, ne, also versteht ihr, was ich meine? Wenn man dann schon den Schluss, den man da draus dann irgendwie ziehen kann, schon mal voraussetzt, ja, tut mir leid, dann sehe ich das auch nicht so, dass man dann einfach nur verstehen möchte, was da irgendwie drinsteht, sondern ja, dann möchte man da ankommen, wo man vorher schon sagt, dass man da hin will, ne, also ja, ich find's grauenvoll, also das ist ein hoher Militärmensch da irgendwie von dieser Ausbildungsstätte. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren mal dieses eine Ding, wo einer da irgendwie in seine Mütze irgendwie reingeschrieben hat, Kommunismus mit Gewinnen, die er da irgendwie anhatte bei der Graduationsfeier da, wo sie da ihren Abschluss machen von der einen Militärakademie. Ich weiß nicht mehr, ob das die von der Marine oder die von der Armee war. Aber ja. Also... Gibt's auch Verrückte, gibt immer mehr Verrückte, habe ich das Gefühl. Und das will halt überall rein, in sämtliche Bereiche. Und auch bei der Geschichte wieder, ne, weil ja viele Leute jetzt meinen, es schwappt drüber oder so. Aus meiner Sicht ist das schon lange geschwappt, ne? Also, ich meine, wir haben ja schon zigmal erzählt, diese Center for Intersectional Justice bei uns. Ich könnte mal wieder zurückschwappen. Und so. die Frau Bär vom Verfassungsgericht, die ja da schon vor Jahren sämtliche Regierungsbehörden angeblich laut ihrer eigenen Aussage beraten hat zu deren Voreingenommenheit und so im Bereich auf Geschlechterfragen und Dinge und sich selbst ja auch als Radikalfeministin bezeichnet. Und in diesem Buch von den Delgado und dem anderen Fuzzi, Stefanic heißt das, glaube ich, also diesem Critical Race Theory and Introduction, ja, da schreiben sie ja, dass sie den Kram auf Radikalfeminismus gegründet haben, ne? Also, Critical Race Theory builds on the insights of two previous movements, schreiben sie, Critical Legal Studies and Radical Feminism, ja. Wie kannst du dich da bloß dagegen aussprechen? To both of which it owes a very large debt. Also, dem Radikalfeminismus schuldet die kritische Rassentheorie alles. Und ich meine, auch ich habe auch vor Jahren dieses Buch gelesen von dieser Bell Hooks, und das ist ja noch eine von denen, die eigentlich noch am freundlichsten klingt, von den Leuten, die jetzt nicht so riesig unterwegs ist mit, wir müssen jetzt hier alle in die Knechtschaft zwingen, weil wir ja früher unter der Knechtschaft waren oder so. Und die hat ja dieses Buch geschrieben über Bildung, wo sie da hier Critical Pedagogy fordert, also kritische Pädagogik, und dann irgendwie die ganze Zeit auch nur von Rasse redet. Rasse dies, Rasse das, weiße Schüler, schwarze Schüler, weiße Schüler, schwarze Schüler, bla bla bla. Die ganze Zeit ist nur Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, Rasse, von früh bis spät. Das ist das einzig Wichtige für diese Person. Und halt auch Leute erziehen zum zu diesem Denken. Das fordert sie da. Und das ist auch eine, die von diesen ganzen Mainstream-Feministen hochgefeiert wird. Das ist eine von den Großen, von dieser Intersektionalitätstheorie, ne, hier die Bell Hooks. Und das ist keine, die irgendwo in der Nische sitzt und davon niemanden ernst genommen wird, ne? Und vor allen Dingen, wenn du das dann liest, und da schreiben sie halt eben auch, die Leute müssen, dieses ganze Ziel von der Bildung soll nur noch sein, die Leute zu erwecken für den Aktivismus, zu erwecken für ihre ganze Identität, die ja sich dann nur darauf aufbaut, was sie für eine Hautfarbe haben, was sie für ein Geschlecht haben, über Dinge, die kein Mensch beeinflussen kann. Und das ist Sinn und Zweck, soll das sein von der Bildung, da nur über diesen Krempel nur noch nachzudenken. Und dann kommt ihr mir hier und sagt irgendwie jetzt, oh, die bösen Konservativen, die spinnen, die sagen, das wäre hier gegen die Demokratie und so. Und das wäre ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Es ist gegen die Demokratie. Und das sag nicht ich, das sagen die Leute selber, die diesen Scheiß seit Jahrzehnten fordern. Und es wird nur immer einflussreicher. Es wird nur immer einflussreicher. Und es ist auch schon lange geschwappt. Also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Die Leute, die Grundlagen von diesem Kram, die haben wir ja auch schon die ganze Zeit drin. Und dieses Ding ist jetzt hier schwer uns zu vermitteln, aber sie versuchen es doch. Sie versuchen es doch. Braucht ihr nur euch Funkkanäle und diesen ganzen Kram mal anzugucken, wo sie sich auch von früh bis spät nur mit den Hanebüchen den Krempel da probieren, irgendwas da noch zu finden, dass die Pflaster, die man bei Drogerie kauft, die falsche Farbe haben oder whatever. Ja, jeden Dreck wird irgendwie da irgendwie rangezogen, um das dann hinzukriegen, hier wieder zu sagen, diese Gesellschaft ist schlecht und die Freiheit und die so Marktlogiken, dass man sagt, ja, es gibt halt nicht so viele Leute hier und deswegen sind die halt ein bisschen speziell und so sagen, das ist alles furchtbar, das ist alles Rassismus, das liegt alles auf einer Höhe mit den Nazis und der Rassentheorie von den Nazis und was weiß ich nicht, was alles, dann, was die Leute sich da irgendwie zurecht fantasieren, dann, wozu das dann überall wieder hinführt und Zeug. Und nur ihre wunderbare marxistische Logik, dass die einen die Unterdrückten sind und die anderen die Unterdrücker und dieses ganze Zeug, die wird uns davon befreien, die wird unser Bewusstsein dann stärken dafür, für diese ganzen Sachen. Und dann ist endlich Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter, wenn die Leute auch selber mal erlebt haben, wie das Leiden von diesen ganzen Unterdrückten dann da alles war. So, das wird alles in Gulags führen, das wird alles in ganz schlimme Dinge führen, was diese Leute hier irgendwie wollen. Und das wird die Demokratie abschaffen, absolut abschaffen für diesen ganzen Dreck. Und wir haben das ja auch die ganze Zeit mit den Grünen und ihrem Frauenstatut, da kommen wir auch später noch zu. Und so, dass die Leute ja alle die ganze Zeit sagen, so, ja, im Prinzip, ne, aber wir haben ja unsere Zahlen stimmen nicht und die Identitäten und die Vertretung und deswegen muss das alles weg und ersetzt werden durch unsere von oben herab und unsere, weil wir ja die sind, die das Bewusstsein schon haben, wir müssen die ganzen Leute denen das Bewusstsein geben und wir müssen die Leute empowern für das, was wir irgendwie meinen. Und so weiter und so fort. Na, und das untergräbt die Demokratie. Weil ihr sagt das ja, euch passen die Ergebnisse ja nicht von der Demokratie, so wie sie jetzt ist. Und ihr wollt das alles ändern. Und ihr steht dann da und sagt so, ja, jetzt wir müssen doch. Hier, guck mal hier, was unsere kritische Forschung hier ergeben hat. Die Leute leiden, gibt uns Macht. Die Leute leiden. Wie könnt ihr es denn wagen, uns keine Macht zu geben, wodurch die Leute leiden? Ja. Und die Regler auf 11 drehen. Alles halb so schlimm, Critical Race. Ja, und hier ist derselbe Salmon eigentlich nochmal von Zeit Online. Die Weißen schonen, schreiben die jetzt. Gibt es nicht einen Erlass oder so letztens sogar in Deutschland, dass das irgendwie so auch nicht weiter gefördert wird oder so? Nö, sind wir weit von entfernt. Es gab in Florida, da hatten wir auch drüber berichtet. Und das ist ja auch das Ding, wo sie sich jetzt hier alle dran hochziehen. Also in diesem Artikel hier, die Weißen schonen, da geht es auch um das Florida-Ding und also schon alleine, ne, liebe Zeit Online, liebe Rieke Havertz, wenn du, na gut, die Überschrift wird sie sich wahrscheinlich nicht ausgedacht haben, aber Zeit Online hat sie sich ausgedacht. Wenn ihr sowas da schon drüber schreibt, dann solltet ihr euch wirklich mal selber mal Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet. Ne? Also weil was ihr ja im Prinzip damit sagt, ist so nach dem Motto, ja, die sollen ja alle nicht geschont werden, die sollen ja alle angegangen werden. Ja. Die sollen ja richtig hier mal, ne? So. Und das wollen wir ja. Und jetzt kommen ja aber diese bösen Konservativen und so und sagen, man sollte vielleicht die Leute lieber für sich beurteilen. Und na, also, was sie ja hier direkt dann schreiben, was dieses Gesetz dann halt eben will. Also, die Frame ist natürlich erstmal mit George Floyd und dem ganzen Krempel so nach dem Motto, ja, weil das ja alles war, ist das ja ganz furchtbar, was sie machen. Und kein Lehrer, soll die folgenden Konzepte zum Bestandteil des Kurses machen, dass eine Rasse oder ein Geschlecht einer anderen Rasse oder einem anderen Geschlecht von vornherein überlegen ist. Ja, würde ich sagen, wäre ganz sinnvoll. Amerikanische Lehrer dürfen nicht das deutsche Grundgesetz zitieren? Komisch. Wäre Warum? Sinnvoll, dass das an der Schule nicht so gelehrt wird, würde ich eigentlich sagen, wenn mir jemand ankommt und mir irgendwie sagt, ach ja, übrigens, diese eine Rasse ist übrigens dieser anderen Rasse überlegen. Ja, dann würde ich nicht sagen, willkommen im Bildungssystem, hier sind meine Kinder. Also, dann würde ich lieber sagen, das ist ja auch schon normal. Gehen Sie weg. Der Knackpunkt kommt. Der entscheidende Zusatz ist aber hier auch, oder repressiv ist, ne? Dass also die Behauptung über den anderen, dass sie repressiv sei, ob bewusst oder unbewusst, ist ja eben auch verboten dann sozusagen hiermit. Ja, da, das war ja so die Aussage auf die Kern der Ideologie. Ja, genau, das haben sie sich darauf zurückgezogen sozusagen. Und dieser Nachsatz, die Vermittlung der Geschichte der Versklavten im Land der Bürgerrechtsbewegung, auch der aktuellen Fälle von rassistischer Polizeigewalt und strukturellem Rassismus wird unter diesen Voraussetzungen schwierig. Ja, das solltet aber nur, wenn du doof gehen. Ja. Nur wenn du doof bist. Wenn du die falsche Geschichtskitterung so beibringen willst, wie deine Ideologie dir das vorschreibt, dann ist das schwierig. Ja? Genau. Also wenn du quasi dich nicht an den Fakten orientieren willst, sondern dem Ganzen eine politische Message geben willst, ja, und das nicht unter einem akademischen Standpunkt aussiehst, sondern von einem pädagogischen Standpunkt aus, dass du sagst, ich muss dich erziehen und das ist wichtiger als die Fakten. Ja, ich muss dir deine Schuldgefühle bewusst machen. Darauf wird ja explizit hingewiesen. Keine Schuldgefühle sollen erzeugen. Ja, und außerdem wird jetzt mit so einem Einzelbeispiel dann das Ganze begründet, oder was, wenn ich das sehe? Naja, Moment nochmal. Also ich möchte zu dieser Geschichte jetzt halt noch sagen, auch da wieder, ne, Zeit online. Überlegt euch mal, was ihr hier selber schreibt. Also ihr sagt, die Vermittlung der Geschichte der Versklavten im Land und der Bürgerrechtsbewegung und auch das, was ihr für akute Fälle von rassistischer Polizeigewalt und was ihr für strukturellen Rassismus haltet, wäre unter diesen Voraussetzungen schwierig. Unter den Voraussetzungen, dass ich sage, es soll nicht möglich sein, zu sagen, dass eine Rasse der anderen überlegen ist. Unter dieser Voraussetzung ist das schwierig, oder was? Unter der Voraussetzung ist es schwierig, die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu vermitteln, oder was? Unter der Voraussetzung, ja? Meint ihr das, ja? Also, ich glaube, ja, da braucht man eigentlich nichts weiter zu sagen, was ihr da draus gemacht habt aus dieser Scheiße. Ja. Und das ist nämlich auch schon wieder dieses Ding, kritische Rassentheorie, Bürgerrechtsbewegung, ne? Da schreiben sie ja in ihrer, und das wird hier auch später noch erwähnt in diesem Artikel, dass diese kritische Rassentheorie sich von der Bürgerrechtsbewegung, die ja für ungenügend hält, die ja quasi für falsch zielgerichtet hält. Weil das ja so nicht funktioniert, was die wollte, angeblich. Hat das nicht eher auch zu Entschuldigungen schön beigetragen? Und sie sagen ja halt eben, das reicht alles nicht. Und stattdessen müssen wir halt hier auf die Leute dann los und Kulturkampf machen. Und jetzt haben sie hier so ein Beispiel über irgend so einen Übergriff von damals und sagen hier, da sind Leute gestorben und verletzt worden und so weiter und so fort und behaupten jetzt, man könnte da nicht drüber reden unter diesen, welche Worte sollen Lehrkräfte über die Geschichte des eigenen Bundesstaates, das sage ich euch, welche Worte. Die sagen dann, in dieser Stadt ist dies und das passiert an dem und dem Tag. So. Und das kann ich doch sagen, ohne dass ich sage, das eine ist dem anderen überlegen oder wir müssen jetzt hier... Ja, vor allem, dass das inhärent wäre. Repressiv, bewusst oder unbewusst, bla bla bla, genau. Man muss da überhaupt keinen Menschen für erfinden, der von Natur aus böse ist oder was weiß ich nicht, was für ein Scheiß. Aber ihr scheint das zu denken, dass man das muss. Ne? Und das ist ja gerade dieses Ding halt eben. Aber ich glaube, sie verstehen es einfach nicht, weil oben wird ja gesagt, man darf das nicht postulieren, eine Rasse ist der anderen überlegen. Und hier steht ja, ohne von den Überlegenheitsgefühlen der Weißen und bewussten tödlichem Rassismus zu sprechen. Natürlich kann ich in dem Zusammenhang bei den Einwohnern von Tulsa, die da gemordet und gebrandschatzt haben, kann ich davon sprechen, dass sie Rassisten waren, dass sie offensichtlich von Überlegenheitsgefühlen geleitet waren. Natürlich kann ich das. Aber ich postuliere ja dann nicht, dass diese Überlegenheitsgefühle berechtigt waren. Ich meine. Ja, oder dass die irgendwie inhärent oder was weiß ich, die was sind. Ja, oder das ist zur Hautfarbe gemacht wurden. Ohne Merkmale sein. Ja. Ja, das ist doch. Ne, die Weißen können nichts dafür. Das ist ja der unbewusste Rassismus. Ne? Das ist ja die inherent whiteness. Ja, naja, in dem Fall würde ich sagen, haben sie sich wahrscheinlich zusammengerottet und haben da irgendwie das schon gemacht, auch irgendwie vielleicht in rassistischem Sinne, aber es. Ihren Überlegenheitsgefühl vermittelt das ja nicht, gerade wenn die sich zusammenrotten. Im Gegenteil, also ein Einzelner hätte wahrscheinlich sich ein bisschen nicht unbedingt überlegen gefühlt, vielleicht. Also angemerkt. Ja, gut, aber dass das durch ein Überlegenheitsgefühl, also da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass Rassismus oft durch ein Überlegenheitsgefühl. Ja, sie werden schon das Gefühl gehabt haben, sozusagen, sie haben das Recht dazu, jetzt da irgendwie. Ja, genau, solche Dinge halt. Ja. Genau. Ja, aber sie halt eben so. Diese Menschen und nicht sie, die weiße Rasse oder so ein Scheiß. Das ist ja richtig, der Unterschied. Das, also, und Nachweis dafür gibt es im Prinzip auch, weil es das auch. Und das ist ja das, wo sich die Leute heute vor die Leute stellen, die heute da sind und denen das halt eben so dann verklickern wollen. Dass die jetzt quasi nur sozusagen ja das letzte Hühnchen auf dem Dorf sind, was geschlüpft ist und in der Tradition von den anderen Hühnern vorher halt stehen, die auch gegackert haben. Ne? Also das ist ja eigentlich das, was sie da ja tun die ganze Zeit mit dieser Scheiße. Ja, und jetzt kommen sie halt zu dem Bell-Professor an der Harvard-Schule und der gesagt hat, was ich eben schon meinte, und dass das nicht gereicht hat und dass der Rassismus eigentlich nur noch schlimmer gewesen sein soll, angeblich wegen den Sachen nach der Bürgerrechtsbewegung. Ja, das hat er dann gemeint. Und deswegen müssen wir jetzt die Demokratie bekämpfen. Aber ja, natürlich nicht, weil das ist ja nicht wirklich demokratiefeindlich. Bla bla bla. Ja. Und dann sagen sie hier, das ist aber dann ja nur an der Universität und hier, ja genau, mit Schulunterricht haben diese akademischen Debatten nichts zu tun. Ja, aber mit Schulunterricht haben eure Struggle-Scheiße und was ich ja auch nicht wusste, bevor ich das Buch von der Judith gelesen habe, dass dieses Schule mit Courage, Schule gegen Rassismus-Ding, das ist ja verknüpft mit diesem Typen, der ja auch solche Sachen da irgendwie macht mit diesen, das war glaube ich dieses mit diesem blauäugigen Ding, dass man den Leuten irgendwie sagt, alle Blauäugigen sind unterlegen und so und die Leute dann denen dann da irgendwie das vermitteln möchte, das ganze Rassismus-Thema und da halt eben auch die Leute dazu zwingt, irgendwelche Erfahrungen zu machen und dann, na, also schlechte Erfahrungen halt zu machen. Und diese Heuchelei. Das wusste ich ja auch nicht. Also unter dieser Bedingung würde ich halt sagen, diese Scheiße gehört halt auch weg. Diese Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage oder wie dieses Ding heißt. Wenn da so ein Dreck dahinter steckt, dann gehört das auch gecancelt. Und da würde jetzt wahrscheinlich auch, oh, hier ist einer gegen Schule ohne Rassismus. Das ist ja dann rechts oder keine Ahnung wie. Nee, wir müssen uns nicht vor Schüler stellen und die quälen mit irgendwelcher Scheiße. Und wir müssen auch wir müssen auch keine Muslime quälen, weil Muslime früher ja auch Sklaven hatten oder so ein Kram, müssen wir ja auch nicht. Und wir müssen aus dem gleichen, wir müssen auch keine Blonden quälen, weil es irgendwann mal die Nazis gab, die das gut fanden, wenn die Leute blond sind. Also, tut mir leid. Das müssen wir alles nicht. Bei der Hälfte der Weltbevölkerung finde ich das oft auch ganz okay, wenn die blond sind. Mit Schulunterricht haben diese akademischen Debatten nichts zu tun, aber zu glauben, dass Lehrer so etwas an Schulen unterrichten würden, sei in etwa so, als würde man Kindergartenkindern Quantenphysik beibringen wollen, sagt Bridges. Das ist anmaßend, ne? Diese beschissene Überheblichkeit geht mir so auf den Sack. Die Kinder werden getriezt, die müssen diese Struggle-Sessions und was weiß ich machen und dieser, aber das ist ja eigentlich eher akademisch. Wir müssen jetzt aber Quantenphysik ein bisschen lernen oder so. Oh Gott. Jetzt nicht Kleingarten, Kindergartenkinder, aber Kinder halt. Mann. Und gibt es da noch eine zweite Seite, die interessant war? Ja, gab es noch eine zweite Seite, ich weiß nicht mehr, ob da auch noch was Interessantes stand. Ja, hier kommen sie auch mit diesem, genau mit dem gleichen Scheiß hier, ne? TV in der Fox News hat das so und so viel mal erwähnt und so. Ist die, lustig, ne? Man könnte ja fast meinen, dass der Artikel aus dem gleichen Loch kommt. Ja, aber ich glaube aber, das stand ja bei dem anderen Ding vom Faktenfinder, da haben sich auf dieses Media Matters bezogen und das ist ja auch einfach nur. Aber die Absätze sind ja auch ähnlich. Ja, Kulturkampfrunde im Weg, auf dem Weg zu den Zwischenwahlen, das steht auch in dem anderen Artikel drin und so. Ja, genau. Ich glaube, das ist halt dieses Ding von diesem Media Matters wahrscheinlich. Ne? Das ist ja so ein Ding von den Demokraten. Da schreiben sie dann einfach fleißig von ab. Ne? Und der Witz ist halt eben, dass sie sich hier darüber beschweren, dass hier Agenda-Setting betrieben wird von Fox News, während sie Agenda-Setting direkt kopieren von an der anderen Seite. Ne? Also ja, es hier ist wird so auch wieder, irre. Es ist völlig hier. Also ja. Hier wird auch wieder dieser Tweet von dem gleichen Aktivisten Ruffalo, ja, wie gesagt, Christopher Ruffo vorgelesen sozusagen. Und da in dem anderen Artikel stand, das sei der bedeutendste irgendwie Kämpfer gegen die. Und ich habe den Namen noch nie gehört. Twitterer, warum? Der bedeutendste Twitterer. Ja, also ich hab warum habe ich den Namen noch nie gehört? Ich hatte den auch nicht gehört, aber eben als ich das Bild gesehen habe, ich glaube, ich folge dem auch bei Twitter. Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal, aber ich sehe da auch nicht viel von dem. Wahrscheinlich wird er auch irgendwie runtergeratiot schon bis zum Abwinken, dass seine Sachen halt nicht erscheinen irgendwie. Und ja, aber Rieseninfluencer, keine Ahnung. Ja, bla bla bla. Und dann ist natürlich schon das Nächste. Also sie wollen es natürlich alles so hindrehen, so nach dem Motto, ja, wir wollen ja das Gute, aber da sind diese bösen Konservativen und sie wollen uns, sie wollen den Rassismus aufrechterhalten, indem sie, ja, und auch schon wieder, dass sie halt behaupten, das hat ja mit der Schule nichts zu tun, aber dann wieder behaupten, man könnte ja auch keine Gesetze machen, weil dann können wir ja überhaupt in der Schule nichts mehr machen von den wichtigen Dingen, ne? Also das widerspricht sich ja auch schon wieder. Ja, und mit dem General kommen sie natürlich dann auch noch um die Ecke. Wieder kommen wir zu einem weiteren urdeutschen Wort. Cancel Culture. Yes. Genau, und hier haben wir auch die Frau Reuk in der Mitte von der Center for Intersectional Justice, genau, die ich eben gerade schon genamedroppt habe. Ja, auch mit der Kimberly. Die wir vor kurzer Zeit ja auch in dem 13-Fragen-Ding gesehen haben, das wir reingeguckt haben. Genau. Und da haben sie ja nicht darauf hingewiesen, dass sie da die Chefin von diesem Center for Intersectional Justice hat, der Herr Lanz, da einen besseren Job gemacht? Boah, ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich mir sowas angucke, skippe ich über die okay. Begrüßung weg, weil das eh schon stressig genug ist. Ich meine, wir haben hier halt den Herrn Di Lorenzo von der Zeit, die Frau Röck, die Frau, wie heißt sie, Dorn und den Hahnreich. Die sich nach Adorno benannt hat, ja. Achso, ja, Thea Dorn. Mhm. Ach, der Schlammerlogo dabei. Ja. Und die unterhalten sich halt über Cancel Culture, was ich schon mal lustig finde, weil, also, okay. Es sind ja schon mal, also, eigentlich alles Vertreter des linken Mainstreams, finde ich schon mal voll für den Arsch, Herr Lanz. Warum sitzt da nicht irgendwer, der vielleicht auch mal sagt, nee, Moment, finde ich scheiße, was du da redest. Nee, das habt ihr schön gleich abgestellt. Aber die schaffen es trotzdem, sich noch hier und da zu streiten. Ich weiß nicht, willst du einfach mal irgendwo reinskippen oder einfach mal, oder wollen wir uns da gar nichts angucken und das dem Masochismus unserer Zuschauer überlassen? Ja, keine Ahnung, ich wollte auch keinen Copyright schon wieder haben. Ich glaube, beim Lanz gibt es auch häufig. Ich habe auch mal gucken, was die so erzählt. Oder ihr Logo. Ja, also die Frau Röck ist natürlich, die sieht überall den Rassismus natürlich. Und am Ende wird auch mehr über Rassismus und Sexismus geredet als über Cancel Culture und Meinungsfreiheit, wie das immer ist. Ja, weil wir ja nur den Rassismus und die Meinungsfreiheit, den Rassismus und den Sexismus müssen wir ja nur wegbekommen. Und die Cancel Culture, die sogenannte, ist ja nur der legitime Weg für die früher Unterdrückten, jetzt nicht mehr unterdrückt zu sein. Aber das hat nichts mit Marxismus zu tun, auf gar keinen Fall. Ja, aber argumentieren die ernsthaft so, oder? Ja, normalerweise immer, ja. Ich meine explizit so. Ich kann jetzt Zeilen sagen, die sehen auch schon so aus. Aber ja, na klar. Die argumentieren so, dass es ja Rassismus und Sexismus gibt und dass jetzt ja sich einfach nur das geändert hat, dass jetzt die Sachen nicht mehr unwidersprochen bleiben. Das ist doch mal diese Formulierung, die sie haben. Und ne, die also Leute dachte, lassen sich das dachte, jetzt nicht mehr. Es wäre immer noch das Narrativ, nein, Cancel Culture gibt's nicht und alles andere ja, ist einfach nur eine ganz berechtigte Gegenrede von unterdrückten Menschen. Ja, genau. Ja, jetzt genau. Sagen sie, nein, Cancel Culture ist ein Instrument, was wir aktiv. Nee, das ne? sagen sie nicht. Nee, gut, aber, das meine ich nämlich. Weil das okay. Nein, das, ne? das sagen sie, das, also das sagen sie nicht wörtlich, aber das ja, läuft klar. Da darauf hinaus. Ne? Also, nicht ehrlich genug. Ja, ja. Nee, ich war nur gerade überrascht, weil du das gesagt hast. Ich dachte jetzt, die hätten das hier wirklich tatsächlich gesagt in dieser Talkshow. Das wäre was. Das wäre was Sehenswertes dann tatsächlich. Ja, hier haben wir aber wieder die fortschreitende Degeneration. Yes, kink belongs at Pride and I want my kids to see it. Also ja, diverse sexuelle Neigungen gehören auf die Pride Parade. Und ich möchte, dass meine Kinder die sehen. Wir kennen ja alle diese Bilder von Leuten, die irgendwie Leute in Lederklamotten als Hunde vor sich herführen. Die Washington Post ist das, oder ist das nicht die Zeitung, die der Bezos gekauft hat? Washington Post? Kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, plädiert die Frau hier dafür, dass man Kinder gar nicht früh genug sozusagen an queere Liebe heranführen kann. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum Kinder überhaupt sich damit beschäftigen müssen, dass andere gerne Menschen wie Hunde irgendwie behandeln und da drauf einen Kick kriegen oder so. Das merken die noch früh genug, wenn sie Pulp Fiction gucken oder so und die Politik der Respektabilität verlangt, dass sich queere Menschen so weit wie möglich in die Cis- und Heteronormativität assimilieren und dabei den gängigen kulturellen Standards entsprechen. Mitglieder der queeren Community haben diese Normen so weit verinnerlicht, dass wir uns selbst danach beurteilen und andere dann kritisieren und ausgrenzen. Ja, aber Kinder, die Zeuge von Kink-Kultur sind, werden beruhigt, dass alternative Erfahrungen von Sexualität und Ausdruck gültig sind, egal wer sie mit zunehmendem Alter werden. Aber es gibt doch eine Zeit für alles. Es gibt doch für alles, und da müssen doch, ich muss doch keine Schulkinder irgendwo hinschleppen, wo sich irgendwie Erwachsene irgendwie den abseitigsten Sachen. Also ich würde ja auch keinen Kindern keinen normalen Sex zeigen, bis sie alt genug sind, irgendwie da selber Erfahrungen zu machen oder bis es notwendig ist, sie aufzuklären. Lass die Kinder doch bitte Kinder sein. Das ist doch nicht zu ertragen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder sich Sorgen machen, dass es tabu ist, irgendeinen Aspekt von einvernehmlichem Sex oder Berührung zu erforschen. Aber doch nicht mit 8! Mann! Die Bestätigung der Kink-Community hilft unseren Kindern, sich selbst und andere mit Mut und Widerstandsfähigkeit zu lieben. Hätten meine Frau und ich als junge Menschen so wilde und entschlossene Vorbilder gesehen, hätten wir vielleicht viel früher gelernt, wir selbst zu sein. Dann hätten wir uns viel früher Hundehalsbänder und Leinen gekauft und Gummianzüge und ja, das müssen Kinder auf jeden Fall gesehen. Vielleicht macht man auch so, dass man so wie Projektwochen an der Schule macht, ja? Dass die an der Schule direkt halt, dann wird jeder in so eine Kink-Gruppe eingeteilt, die einen sind Hunde, die anderen sind die Leute mit den Leinen, die einen ziehen einen Gummianzug an, die nächsten, keine Ahnung, treffen sich mit Reik anders und er erzählt was aus dem Nähkästchen. Ich weiß es nicht. Was soll das? Was hat das mit Queer Love zu tun? Was hat das überhaupt? Also das ist... Es leuchtet mir überhaupt nicht ein. Aber die Dame hat wohl einen ordentlichen Shitstorm kassiert, wenigstens. Ja, die Zeitung hört den Bezos. Ja, okay. Aber er hat auch MGM gekauft. Aha. MGM, James Bond. Ja, das ist immer noch der James Bezos. Ja. Mein Name ist Bezos. Amazon Bezos. Das ist sein Mittelname, ja. Gestreamt und nicht gerührt. Ja, ich habe jetzt ja auch mal die Übersetzung eingeschaltet, weil das ist eh ein englischer Artikel über einen französischen Präsidenten, der in der Übersetzung sagt, aufgewachte Linke ruinieren Frankreich. Oh. Behauptet Emmanuel Macron, also Vogue heißt das natürlich im Original. Die Vogue Linke ruiniert Frankreich, sagt Emmanuel Macron. Und er hat recht, würde ich sagen. Und er führt das auch auf jeden Fall aus. Hier auch. Er meint, dass ethnische Minderheiten von der linken Ideologie effektiv unter Hausarrest gestellt werden. Also für sich beansprucht halt eben und dann quasi, ja, die sind ja die unsere Schützlinge hier sozusagen. Achso. Und ja, alle Leute denken nur noch an Geschlecht und Hautfarbe. Was sie tun, objektiv, kann man nicht anders sagen, ne? Und ich sehe, dass die Gesellschaft immer rassistischer wird. Wir haben uns von diesem Ansatz befreit und kategorisieren die Menschen jetzt wieder nach ihrer Rasse und stellen sie damit komplett unter Hausarrest. Und ja, sie meinen hier, dass das als wohl verstanden wird als Versuch von Macron, sich weiter in die Mitte zu bewegen, wegen den Parlamentswahlen, den nächsten Parlamentswahlen. Und er sagt, mein Feminismus ist ein Humanismus. Ich bin auf der Seite des Universalismus. Ich unterschreibe keinen Kampf, der jeden nach seiner eigenen Identität oder seiner eigenen Besonderheit definiert. Vive la France! Sehr gute Formulierung. Hier sagt Julius Huey, er behauptet, dass schlafende Konservative ruinieren das Land noch mehr. Da ist natürlich was dran, aber es widerspricht sich irgendwie auch nicht unbedingt, oder? Schlafende Konservative? Ja, die nicht merken, wie das Land zerstört wird, denke ich mal. Und zu spät eingreifen oder zu wenig oder so. Ja, und er schreibt natürlich, was auch stimmt, ne, dass junge weiße Männer es auch nicht immer einfach haben, auch Schwierigkeiten haben. Und das sieht man ja auch. Also. Ja, das macht die Gesellschaft irgendwie. Ich werde dem Wahnsinn nicht nachgeben, der darin besteht, zu sagen, dass jeder, der eine Anklage ausgesetzt ist, zwangsläufig schuldig ist. Der schaut dich an, MeToo. Ich verteidige die Unschuldsvermutung. Ja, das sind auch alles Aussagen gegen kritische Rassentheorie, die ja halt eben meint, dass dieser ganze Justizbetrieb hier auch nur Herrschaftsform von irgendwelchen Männern ist und dass deswegen diese ganzen Sachen wie Unschuldsvermutung und so ja nur Teil davon sind und dass man das einfach abschaffen muss und glaubt den Opfern und bla bla bla. Okay. Macron umwarb französische feministische Gruppen mit der Behauptung, er sei der erste Mainstream-Führer gewesen, der häusliche Gewalt auf die politische Agenda des Landes gesetzt habe. Okay. Weiß ich auch nicht, was sich dahinter verbirgt. Das will ich auch, glaube ich, nicht wissen. Aber ja. Ja, dieses überaus verwunderliche Fundstück hat uns der liebe Stapelchips geschickt. Soll noch mal einer sagen, dass die Taz nur in eine Richtung schreibt? Dörte Stein, Symbolkämpfer in der Sackgasse. Die Idee, mit dem Gendersternchen eine diskriminierungsfreie Gesellschaft zu erzwingen, ist gescheitert. Die Gendersprache schließt zu viele Menschen aus. Die zweite Genderwelle hat das dritte Geschlecht in die Sprache eingeführt. Es bringt neben der Diversität einen verstörenden Absolutheitsanspruch mit sich. Gendersterne und kuriose Wortneuschöpfungen machen Kommunikation zum Hürdenlauf. Die Befürworter des Genderns nehmen die sprachlichen Hürden sportlich und wollen durch das gelegentliche Stolpern Aufmerksamkeit erzeugen. Die Gegner zeigen weniger sportlichen Ehrgeiz, sie haben einfach keine Lust, sich ihre natürlich gewachsene Sprache zergendern zu lassen. Die Gegner des Genderns sollen vorwiegend männliche, konservative, Privilegierte sein. Im Umkehrschluss müssten die Befürworter tendenziell weiblich oder divers, progressiv und unterprivilegiert sein. Zumindest Letzteres ist unwahrscheinlich. Immerhin sind sie in der Lage, maskuline Substantive durch Synonyme oder Partizipien zu ersetzen und sich einen Sprachduktus mit hörbarer Gendersensibilität anzutrainieren. Gendern kostet Zeit und Hirnschmalz. Demnach scheinen gendernde Menschen hochgebildet und unterbeschäftigt zu sein, also durchaus privilegiert. Der Widerstand gegen das Gendern richtet sich gegen die aufgezwungene Sprachpolitik und ist nicht gleichzusetzen mit der Ablehnung von Diversität, Gleichstellung und Diskriminierungsfreiheit. Diese Werte sind mittlerweile über ein breites politisches Spektrum konsensfähig und in einer aufgeklärten, egalitären Gesellschaft angekommen. Die Gender-Befürworter vertreten sie nicht exklusiv, wobei halt hier auch schon wieder Sachen wie Gleichstellungen drin sind, die mir nicht gefallen, aber gut. Dann wird darüber gesprochen, über die technische Seite des Genderns und halt auch, dass es Leute ausschließt, zum Beispiel, dass blinde extreme oder sehbehinderte Menschen extreme Probleme damit haben. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband empfiehlt, auf das Gendern durch Satz- und Sonderzeichen generell zu verzichten und stattdessen neutrale Begriffe oder Doppelnennungen zu verwenden. Ach was. Aber natürlich kommt dann am Ende dieses Artikels, wie es kommen muss, da wird dann gesagt, ja, im Gender Pay Gap Ranking der Europäischen Union belegte Deutschland 2018 Platz 27 von 28. Nur Estland war noch schlechter. Ob Estland auch mit dem unbereinigten Gender Pay Gap gearbeitet hat, der keinerlei Aussagekraft hat, ich weiß es nicht. Soziale Probleme lassen sich nicht symbolisch lösen, das ist Augenwischerei. Die spitzenverdienenden männlichen Führungskräfte lehnen sich im Sessel zurück und lachen sich ins Fäustchen, wenn wir für das große I und das Gender-Sternchen kämpfen, anstatt für Macht und Geld. Natürlich sind es nur Männer, die sich ins Fäustchen lachen. Keine Frauen, auch die Ehefrauen von den reichen Männern nicht, die dann kurz mit der Kreditkarte mal zu Dior gehen. Die ärgert das auch überhaupt nicht. Ein beachtlicher Teil der Sprachgemeinschaft ist vom Gendern gänzlich unberührt bis genervt, empfindet es als Unsinn oder ist einfach zu bequem dafür. Eine pragmatische Haltung ist nach wie vor verbreitet und vielleicht eine Überlegung wert. Gendern in der Anrede und da, wo es kontextbezogen darauf ankommt, zum Beispiel bei Stellenausschreibungen. Sonst nicht. Damit könnte ich mich fast zufriedenstellen lassen. Also wegen mir, dann macht Gärtner, Gärtnerin, MWD und sehr geehrte Frau, Gärtnerin, lass den Rest einfach in Ruhe. Ich habe das jetzt in letzter Zeit, wenn man Dokumentationen oder so Beiträge guckt, kommt das ja auch immer öfter und mich berührt es immer sehr, sehr unangenehm, wie das wächst so nach und nach. Danke für den Tipp, Stapel. Ja, es hört ja nicht auf. Ja, ja. Aber das ist mehr so ein, das hier kann man sich durchlesen, wenn man interessiert ist an einer Gesamtzusammenfassung der ganzen Geschichte, wie das passiert ist, dass Dungeons & Dragons in diese Woke-Spirale geraten ist. In einer unglaublichen Zurschaustellung von journalistischer Integrität werden hier beide Seiten, Befürworter und Gegner, zu Wort kommen gelassen in dem Artikel. Wir schauen mal, was am Ende draus wird. Der interessantere Artikel ist eigentlich der andere, den ich eingereicht habe. Das hier ist wirklich nur so ein mehr oder weniger mal eine Zusammenfassung von der ganzen Geschichte Dungeons & Dragons und Wokeness. Do today's players care if all orcs are racist? Schmerz. Aber das andere, der nächste Artikel, der ist eigentlich interessanter. What a racial reckoning in Dungeons and Dragons can teach America about itself. Also, was die große Abrechnung mit dem Rassismus in Dungeons and Dragons Amerika darüber, über sich selber beibringen. Und es geht nicht nur um Elfen und Trolle, sondern dieses Spiel die Umgestaltung des Spiels erinnert daran, wie Unterdrücker den Status quo aufrechterhalten. Und dann erzählt er erstmal der Autor hier 4 Absätze lang davon, wie er als Kind zu Dungeons & Dragons gekommen ist, was ich schon mal voll wichtige Informationen finde. Mein Ziel war es, das Spiel zu beherrschen. Aber ich wollte auch sicherstellen, dass niemand jemals aus einem Spiel ausgeschlossen wird, das ich spielte. Ja, so sind Kinder, ne? So sind Kinder auf jeden Fall. Die kommen, die spielen irgendwas und dann denken sich, ja, was eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass ich dafür sorge, dass nie jemand aus dem Spiel ausgeschlossen wird. Und Kinder sind auch gar nicht so drauf, dass sie sagen, nee, du spielst nicht mit, du bist ein Arsch, dich mag ich nicht oder sonst irgendwas. Würden Kinder nie machen. Nie. Nie. Vielleicht ist ja genau das passiert und das wird jetzt kompensiert. So begann eine jahrelange Suche in der realen Welt, bei der ich schließlich vom Spieler zum Ausführen und Erstellen von Kampagnen wechselte. Ich wurde offizieller Dungeon Master. Und es macht mir nichts aus, Ihnen zu sagen, ich bin ein großartiger Dungeon Master. Ich krieg jetzt... widerlich. Wie kann man sich denn so auf die Schulter klopfen? Ich bin selber Spielleiter. Es würde mir nicht im Leben einfallen, zu behaupten, ich sei ein großartiger Spielleiter. Also, ich habe das von Spielern schon gesagt bekommen, aber ich würde das niemals über mich selber behaupten. Das habt ihr gar keinen Anstand mehr, ihr jungen Leute. Oh. Ich war normalerweise die einzige Schwarze in jeder Sitzung, in der ich war. Oder der einzige Schwarze in jeder Sitzung, in der ich war. Und größtenteils war ich damit einverstanden. Ich spielte zuerst mit Leuten, die Freunde waren. Also waren die Interaktionen informiert und im Allgemeinen respektvoll. Trotzdem gab es Elemente im Spiel, die mich fragen ließen, ob etwas nicht stimmte. Die Kunstwerke in zahlreichen Büchern und Abenteuern zeigten selten, wenn überhaupt, menschliche Charaktere, die nicht weiß waren. Es gab eine ganze Ablegerrasse zwielichtiger Elfen, die von Natur aus pechschwarz und schurkisch waren. Die Art und Weise, wie einige Kreaturen dargestellt wurden, warf die Frage auf, ob Stereotypen bequem auf nichtmenschliche Arten eingeprägt werden. Ich erinnere mich, dass ich ein Bild von einem meiner Charakter, Bonjour der Barbar, Humor hast du auch keinen richtigen, ne? Als Schwarzen gezeichnet habe. Ein anderer Spieler wies darauf hin, dass Barbaren nicht aus schwarzen Orten kamen. Dies ist ein eskapistisches Rollenspiel, das nicht auf der Erde spielt, wohlgemerkt. Wow, der zentrale Satz des Artikels und du hast nicht mal gemerkt, dass du ihn geschrieben hast. Dies ist ein eskapistisches Rollenspiel, das nicht auf der Erde spielt, wohlgemerkt. So fucking ist es auch egal, ob die Drow schwarz und böse sind oder ob die Elfen weiß sind. Mann. Ich habe diese Dinge als Kind der Reagan-Ära bemerkt. 40 Jahre lang bestanden diese Beispiele als normale Funktion des Spiels. Als Dungeon Master, der Handlungsstränge entworfen hat, habe ich es vermieden, diese Elemente in meine Kampagnen zu integrieren. Du bist echt der Beste, Scott. Ist echt schade, dass ich nicht mit dir spielen kann jede Woche, sondern mit meinen weißen Freunden spielen muss. So ein toller Spielleiter wie du. Boah, Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Ja, und Frauen und Farbige sind keine Einhörner mehr in der D&D-Szene. Irre. Ich habe fast immer mit Frauen Dungeons & Dragons oder andere Rollenspiele gespielt. Da waren eigentlich immer 1-2 Frauen dabei und die hatten immer Spaß. Scott, ich weiß nicht, was du so machst, aber gut. Ach, Mann. Es gibt diesen Sweet Spot in der Abrechnung der Rassen, der spezifisch für Weiße ist, wo die Konfrontation mit dem rassistischen Selbst stattfindet. Der Scheideweg, an dem sie sich befinden, ist die Entscheidung, ob ein bestimmter Vorfall oder eine Beobachtung von Rassismus als gültig akzeptiert oder bekämpft werden soll oder nicht. Es ist der Punkt, an dem sie Gutes tun oder schaden können und dann, je nach ihrer Entscheidung, an Lösungen oder Problemen teilnehmen können. Und es ist immer eine Entscheidung. Die meisten Weißen scheitern an dieser Herausforderung. Wenn die meisten Weißen an dieser Kreuzung die richtige Wahl treffen würden, wäre es an der Rassismusfront nachweislich besser. Leider passiert das derzeit nicht auf der Welt. Ich meine, wenn man die Dinge immer wieder mit Selma aus dem Jahr 1965 vergleicht, gibt es natürlich Fortschritte. Aber gab es seit 1985 oder 1995 den gleichen Fortschritt? Wie viel Fortschritt wurde gemacht, weil Schwarze es tun mussten, nicht weil Weiße es taten? Alter, redest du immer noch über ein Spiel? Das ist wirklich... Wo gibst du immer so Sachen aus? Heidewitzka. Es ist nicht so, dass D&D plötzlich ultra-rassistisch geworden wäre oder dass es bei der Neubewertung des Spiels des Rassismus für schuldig befunden wurde. Beides würde darauf hindeuten, dass es nicht immer eine rassistische Schattenseite hatte und dass die Leute seit Jahren nicht darauf hinweisen. Was passiert ist, dass ähnlich wie Polizei, Bildung und Gefängnisse D&D jetzt an der Reihe ist, mit seiner Geschichte abzurechnen. Dasselbe passiert in jeder anderen Ecke der amerikanischen Gesellschaft, wenn sie lernt, dass es eine rassische Abrechnung nicht nur ein Gespräch ist, sondern dass es tatsächlich Arbeit zu tun gibt. Wenn ich mal ein Rollenspielbuch rausbringe, schreibe ich davon rein, dieses Buch ist für alle, nur nicht für fucking Scott Woods, der das Spiel nicht verstanden hat. Ja, weiter geht's mit etwas low-hanging fruit. Jetzt nicht die weltbewegendste Sache, aber tja, Boba Fetts Firespray 31er Schiff hat er ja Sklave 1 oder Slave 1 genannt auf Englisch. Und wer hätte es gedacht, da gab es ja schon an sich Diskussionen darüber. Und Lego hat jetzt angefangen, das nicht mehr so zu nennen, wie es immer genannt wurde. Ausgerechnet Sklave Lego. 1 oder Slave 1, sondern die nennen es jetzt einfach nur noch Boba Fetts Starship. Und da muss ich wirklich sagen, da hätten die es auch wirklich Boba Fett's Firespray oder sowas nennen können. Ja, da waren sie wirklich ein bisschen faul. Ja, die nennen ja auch das den X-Flügler oder den X-Wing von Luke Skywalker, nennen sie ja auch nicht Luke Skywalker Starship, sondern die nennen das so, wie es genannt ist. Und wenn die schon nicht den Taufnamen in Anführungszeichen nehmen wollen, dann Denen ist aber schon klar, dass Boba Fett im Endeffekt ein böser Charakter ist, ne? Ein Kopfgeldjäger, jemand, der Menschen jagt für Geld. Ja, es gibt ja, das ist ja auch ein Plot-Device quasi gewesen vom George Lucas, dass er gesagt hat, okay, alle alle Namen von den Schiffen vom Imperium, die müssen alle bedrohlich wirken, ne? Die Executor und Indomitable und bedrohlich und alles... ganz düster. Die müsste man dann auch ändern in, was weiß ich, Regenbogen, Pony, Sternschweif. Selbstbiss und Snowflake fallen mir da ein. Genau, ich meine, der Sternzerstörer wirkt ein bisschen aggressiv, muss ich schon sagen. Könnte man vielleicht auch anders nennen. Tone it down, please. Den Sterneinfüger vielleicht. Ja, Heideröschen wäre auch ein schöner Name. Und ich meine, ich freue mich dann auch schon auf die neuen Lego-Bausätze irgendwie. Captain Kirk, Starship, Admiral Adama's Enterprise. Böser Kapitalismus geht doch mal gar nicht. Auch wenn man gar nicht versteht, was Enterprise bedeutet. Aber man kennt nur Enterprise. Ah, das muss was mit Kapitalismus zu tun haben. Deswegen heißt es jetzt auch Discovery für Discovery des Kommunismus, würde ich sagen. Selbst im Held der Steine ist es aufgefallen im neuen Lego-Katalog. Ja, nichts, wofür man sich fürchten müsste, aber lustig. Ja, hier sind wir bei der Schwarzen Witwe, bei Scarlett Johansson als, wie heißt sie, Natalia, nee, doch, Natalia? Wie kann das die eigentlich Tante sein, dass da, ein die, Weiße, die Schwarze da. Witwe spielt, hä? Natascha, genau, hier Natascha, nicht Natalia. Und da möchte ich eigentlich nur einen Absatz draus vorlesen, der dann auch schon völlig reicht. Unnötig zu erwähnen, dass der Film einen weitaus besseren Job macht, als die halbgare Inklusivitätsgeste am Ende von Endgame, um seine feministischen Neigungen zu unterstreichen. Black Widow besteht nicht nur den Bechdel-Test. Es zwingt die Männer, sich zu winden, da er sie in ihre Schranken weist. Ein herausragendes Stück ist es, dass die Frauen ihren nervigen Adoptivvater mit Gesprächen über ihre Periode ruhig stellen. Das, ich meine, da gehst du doch sofort in den Film, oder? Ich denke auch, das mache ich. Also da bin ich sofort dabei. Wenn ich nicht sowieso üble Marvel-Fatigue hätte und mir nicht mal mehr irgendwie die Sachen angucke, die mich vielleicht vor ein paar Jahren noch interessiert hätten, aber dann das. Ein Film, der mich, bei dem ich mich winden muss, weil er mich in meine Schranken weist. So. Das ist doch, wofür ich 15 Euro plus 10 Euro für Knabberzeug bezahle im Kino. Möchte das denn überhaupt jemand sehen? Gucken die Frauen das oder so? Ja, das hat bisher ja nie so gut funktioniert mit Ghostbusters und Ocean's 8 und diesem ganzen Kram. Ich fürchte halt, wenn das irgendwie weiter so aufgeblasen wird, wird auch Black Widow ein Problem kriegen. Aber macht mal. Je früher ihr Hollywood kaputt gespart habt, umso früher kann man anfangen, aus den Trümmern was Neues zu bauen. Eric Cohn. Ja, das wird dann durchvermarktet an Sky oder so und die zeigen das dann eben, dass einer guckt oder nicht. Das gibt aber nicht so viel Geld. Das stimmt natürlich. Aber es ist vielleicht auch nicht komplett unlukrativ. Jetzt wird's diabolisch. Oh, oh. Ja, und zwar ist das hier Eric Cohn. Das ist ja so der Videospiele-Journalist von Forbes, von dem Magazin. Und den kennen wir ja noch aus der Gamergate-Zeit, wo er da damals einer der wenigen Leute war, die überhaupt über die konkreten Dinge, die Gamergate jetzt kritisiert hat, an dem Spielejournalismus, an den ganzen Sachen da in der Branche und so überhaupt das Ganze mal ernst genommen hat und das überhaupt mal dargelegt hat. Und dafür haben sie ihn natürlich schon gehasst. Und jetzt hat er sich hier nochmal mit der Lea Alexander und diversen Leuten angelegt, weil er sich nämlich ja nicht wirklich auf die Seite von dem geschlagen hat, kann man das glaube ich nicht sagen. Aber er hat halt eben den Chris Avalon interviewt. Und das war jemand, dem man Vorwürfe gemacht hat, so MeToo-Vorwürfe. Und ich glaube, das war diese Nummer, wo er damals da auch noch dann direkt irgendwelche Sachen auch. Also er konnte, glaube ich, auch irgendwas liefern, irgendwelche Nachweise auch, dass diese Geschichten, die da über ihn erzählt worden sind, nicht hätten stimmen können. Und trotzdem hat halt die versammelte, die üblichen Leute halt eben dann geschrieben, dass das ein unglaublicher, furchtbarer ist und es wird halt alles sofort immer, es gibt eine Anschuldigung und dann wird es halt sofort so behandelt, als wäre es halt Realität. So, ne? Und ich kann mich ja noch erinnern, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, also wenn ich das jetzt nicht verwechsel, sich darüber aufgeregt haben, über die Beweise, die er da vorgebracht hat, so nach dem Motto, ja, und jetzt kommt hier jemand mit Beweisen und das ist ja auch schlimm. Jetzt wird den Leuten wieder noch weniger geglaubt, nur weil man diese Beweise dann irgendwie ernst nimmt, Leute, so verrückter Scheiß. Und ja, es gibt jetzt halt auch neue Entwicklungen, dass der Avalon, also das ist ein Spieleentwickler, wenn ich das richtig verstanden habe, der Avalon, und der hat jetzt quasi auch eine Verleumdungsklage eingereicht gegen die Person, die ihn da beschuldigt hat. Und in diesem Zusammenhang hat der Eric Kane halt nochmal über ihn geschrieben und ihn wohl auch interviewt. Und ja, da ist halt die ganze Bande halt ausgetickt und hat sich halt über ihn aufgeregt. Und er schreibt halt die Sachen in der Vergangenheit, die er halt gemacht hat, unter anderem auch die Gamergate-Geschichte und dass er da halt auch für seine Prinzipien halt eingestanden ist. Ganz vernünftig. Und ich fand das hier ganz lustig, dann den Abschluss, wo er dann hier quasi schreibt, um die Leigh Alexander nochmal zusammenzufassen oder quasi abzuwandeln. Der hat ja damals geschrieben, Gamers are over, und hier der Eric Kane schreibt jetzt Game Journalists. Das ist über eine überkommene Profession, also Berufszweig, den die meisten Leute jetzt zunehmend so wahrnehmen wollen, nicht mehr lesen wollen. Und die Games-Journalists sind vorbei, weil ja Leigh Alexander damals geschrieben hat, Gamers are over, und er schreibt jetzt hier halt, Games-Journalists are over. Und that's why they are so mad. Also quasi, die Leigh Alexander hat damals geschrieben, Gamers are over, und deswegen sind sie so sauer, und er schreibt jetzt halt eben, Game-Journalists are over, und deswegen sind sie so sauer im Zusammenhang mit den Leuten, die das jetzt nicht wahrhaben wollen, dass der Avalon da vielleicht doch nicht so ein fieser Finsterling ist. Warte mal, den Absatz davor fand ich ziemlich gut. Direkt vor diesem Zitat. Soll ich mal auf und noch ein Stück runter? Warte mal hier. I no longer consider myself a game journalist. I'm a journalist and a critic, a YouTuber and content creator and writer. Game journalism can eat shit. Gibt's nichts hinzuzufügen. Yes, man. Bravo, Eric. Ja, endlich, ne? Lassen Sie den Cosby wieder frei. Ich habe ja schon immer gesagt, da war nicht wirklich was. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Warnung, glaube ich, irgendjemand hat letztens gesagt, dass man vielleicht die Staatsanwälte wählen sollte in Deutschland oder so. Und das ist, glaube ich, einer der Fälle, die damit zusammenhängen, dass der Staatsanwalt gewählt wird. Er hat sich damals nämlich zum Beispiel damit zur Wahl gestellt, dass er den Cosby hinter Gitter bringen will. Ja, aber tatsächlich ist es so gewesen, der Staatsanwalt, also die Anklage gegen Bill Cosby wurde das erste Mal, wo sie eingereicht wurde, wieder aufgehoben, weil der Staatsanwalt gesagt hat, nein, es gibt einfach nicht genug Beweis dafür, dass da irgendwas dran ist, und deswegen werden wir da nicht weiter dran arbeiten. Das war doch aber mal nicht eben anders. Ich glaube, ihr habt das beide nicht so ganz richtig verstanden. Hinter Gittern zu machen. Ja, genau. Der hat aber ja, gar nicht gewonnen, sondern der Staatsanwalt, der vorher gesagt hatte. Nee, ich habe das anders verstanden. Ach, ja, anders verstanden. Doch angeklagt. Das ich ist Thiel, war das doch, der dann gewonnen hat. Und ich habe das so verstanden, dass sie ein Zivilverfahren geführt haben, wo er dann aussagen sollte. Und das war ja wohl auch irgendwie das, wo er dann Entschädigungen gezahlt hat an die Person. Und weil die ganzen anderen Sachen alle schon verjährt waren, haben sie dann aber aus diesem gleichen Ding, wo sie das Zivilverfahren schon hatten, dann ein Strafverfahren gemacht. In dem Strafverfahren sind dann die ganzen Verjährten noch als Zeugen aufgetreten. Und diese Aussage, die er für das Zivilverfahren gemacht hat, haben sie in dem Strafverfahren gegen ihn benutzt. Genau. Und das waren wohl Sachen, die jetzt in dem Supreme Court-Urteil dann, also jetzt war jetzt nicht der US-Supreme Court, sondern der von dem Staat Pennsylvania, glaube ich. Und die haben halt eben gesagt, das funktioniert dann halt so nicht. Und deswegen musste dieses Urteil aufgehoben werden. Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass der Typ einiges von dem Zeug gemacht hat, was sie ihm da irgendwie vorwerfen. Weil das wohl auch so lange da schon irgendwie diese Sachen da im Umlauf waren vorher, und diese ganzen Einigungen und Zeug waren ja halt eben auch, ne? Und du brauchst dich ja jetzt nicht einigen mit irgendwelchen Leuten, ja, wo halt nichts gewesen ist oder so. Aber auch damals wieder diese Art und Weise, dass sie da halt sofort so ein jetzt mit das Patriarchat bezwungen Ding irgendwie draus machen wollten. Und ja, halt auch so nach dem Motto, wir schmeißen jetzt alles über Bord, damit wir den jetzt einfach bloß dran kriegen. das geht halt wieder nicht. Ne? Und das ist halt wieder genau dieses Ding, was da damals gewesen ist und wo sich halt auch der Kreis schließt zu diesem ganzen Komplex mit den kritischen Rassen, kritischen dies, kritischen jenes, weil das ist ja genau das, was sie halt meinen, ne? Dass ja die ganzen Leute alle freikommen wegen solchen Regeln, die es gibt, ne? Die man befolgen muss. Und deswegen wollen sie dann halt den Tisch umtreten und sagen so, nee, wir sind ja die, die ganz genau wissen, was irgendwie Sache ist und so, und deswegen ist das ja hier alles nur, damit die Leute ihre gerechte Strafe nicht bekommen, und müssen wir das alles überwinden, ne? Das ist ja immer so das Ding. Ja, also nochmal, im Jahr 2005 hat der Staatsanwalt gesagt, es gibt kein Verfahren. Daraufhin wurde die Privatsache verhandelt. Deswegen hat der Cosby dort die Aussage gemacht, weil er die Zusage hatte, und beziehungsweise, was heißt die Zusage? Das Verfahren war offiziell eingestellt mit Prejudice. So, er hatte quasi die Zusage, dass nichts, was er sagt, in einem Verfahren gegen ihn verwendet werden kann, weil es eingestellt wurde. Und das ist genau der Knackpunkt, an der das Gericht gesagt hat, das ist ein Verfahrensfehler, darum wird das Ganze für nichtig. Das ist sicher richtig. Das ist der Knackpunkt einer ganzen Sache gewesen. Und das Seltsame Aussage, ist, die er da getätigt hat, ist, dass in dieser Erklärung sogar drin steht, dass es eventuell zurückgenommen wird. Also es ist nicht mal so, okay, das ist zwar so, dass wir jetzt so entscheiden, aber es steht nicht mal explizit drin, dass es die Zusage ist, aber es wird quasi vom Gericht unterstellt, ja, weil der Staatsanwalt in seiner Funktion als Diener des Gerichtes das quasi, auch wenn es nicht explizit da steht, so befolgen muss. Also es geht da wirklich um Gerichtsprozedur. Es ist schon sehr, sehr, sehr seltsam, dass so entschieden wurde, aber rechtens. Es war kein ordentliches Verfahren, aus sehr vielen Gründen vielleicht, aber daran, wo es jetzt gescheitert ist, ist vielleicht ein trivial. Also ich denke auch, die Aussage, die sie ihm da zugrunde gelegt haben, als Schuldeingeständnis, gibt das nicht her. Denn das Protokoll hat da ergeben, dass sie ihn gefragt haben, ob er irgendwelchen Frauen irgendwelche Pillen gegeben hätte. Das hat er bejaht und ist darauf hingewiesen worden, dass es aber darum ging, ob er die denen auch gegeben hat, also unfreiwilligermaßen, so eingeflößt oder sowas. Und da ist sofort entschieden verneint. Also es ist nicht so, dass er das irgendwie einfach zugegeben hätte oder so. Und ich kann mir durchaus vorstellen, und ich weiß das auch, ich hab mich da ein bisschen schlau gemacht über den Fall, da ging es wild her in den 80ern, als er da irgendwie fett erfolgreich war und so. Und er ist auch richtig ein reicher Mann. So. Der hat es nicht anbrennen lassen, ne, Mr. Teflon. Das ist gar keine Frage. Aber ob er da schuldmäßig irgendwie jemand betäubt hat, um irgendwas dran vorzunehmen oder so, das ist eben nicht bewiesen. Ne? Und das hat er auch nicht zugegeben. Deswegen finde ich es gut, dass er freigekommen ist. Weil ich das als ziemlich kritischen Fall gesehen habe, was MeToo angeht, aber auch was Rassismus in den USA angeht. Ne? Also so einen ungerechten Scheiß sozusagen, so habe ich das jedenfalls empfunden, da so einen uralten Mann einzusperren für nichts und wieder nichts, was nicht bewiesen ist. Ja, das fand ich doch sehr rassistisch oder so. Ich kam mir sehr rassistisch vor. Und finde ich auf jeden Fall jetzt gut, dass es erstmal vorbei ist. Ne? Ja, man gehört auf freien Fuß, meiner Meinung nach. Ja, aber rassistisch finde ich ein bisschen viel. Also männerfeindlich wegen mir und alles, aber ich glaube nicht, dass da jetzt Aktivisten gestanden haben und gesagt haben, so jetzt machen wir mal einen Schwarzen fertig. Oder es so. Gab ja noch einen anderen Fall, wie hieß er denn nochmal? Kenner oder so, der auch irgendwie sowas Ähnliches vorgeworfen haben, und ich meine, nicht in den Knast kam oder so. Es auch ohne Beweise solche Vorwürfe gab, die ausgeführt wurden von zig Frauen. Da eben aber kein Knast erfolgte oder sowas. Also ja, aber dann hast du auf der anderen Seite Harvey Weinstein. Der ist weiß. Ja, der sitzt zum Beispiel ein jetzt mittlerweile, stimmt wohl. Ja. Obwohl, ich weiß es nicht genau, hat der vielleicht auch nur eine Fußfessel oder so. Der hat so einen elektronischen Rollator, der piept, wenn er aus der Zelle rauskommt. Ja, aber er ist auch immer noch im Rechtsstreit und hat noch nicht irgendwie sozusagen komplett die Segel gestrichen, dass er gar kein Land mehr sehen würde. Also, da hat sich ja auch in Schweden gab es ja auch seine Meldung. Ich glaube, aus Schweden kam die Meldung, dass alles, was irgendwie an Gerichtsprozessen geführt worden ist, in puncto MeToo, da auch verloren wurde, weil die Beweise nicht stark genug waren, weil die Geschichten zu, ne, tralala waren und so weiter. Ne? Also ja, da wollten fällt mir auch noch bei ein, dem Cosby-Fall vor allen Dingen, glaube ich, die Leute ein bisschen Kohle abziehen und das hat auch ganz gut funktioniert. Da fehlt mir gerade noch ein mit dem Herrn Fuchs, den wir vorhin hatten. Da gibt es nämlich auch noch eine MeToo-Überschneidung. Der ist nämlich noch ganz stolz darauf, auf seine super tolle Berichterstattung über diese ganze Dieter-Wedel-Geschichte, die ja auch ziemlich den Bach runtergegangen ist. Wenn ihr euch da erinnert. Ja, richtig. Da war er nämlich auch beteiligt. Urtiger meint, wenn man seine Opfer betäubt, sollte das nicht mildernde Umstände geben. Darum geht es nicht. Die Leute haben dann meinetwegen nach Schlafmitteln gefragt, den Cosby. Kannst du mir nicht was geben, damit ich besser schlafen kann, weil ich habe zu viel gekokst oder sowas. Ja, ja, so außerdem waren das ja wohl diese komischen Quaaludes, ne? Also wenn ihr euch da mal den Film von hier Wolf of Wall Street angeschaut habt. Ja, dann stimmt das nur noch dazu, dass die Quaaludes eigentlich gar nicht so aussahen wie die Pillen, die die Frauen beschrieben haben. Ne? Okay. Also irgendwie auch ganz komisches Ding gewesen. Ja. Viele, viele Punkte bei dem Cosby-Fall, die nicht ganz aus rein waren. Sibbedibabdu. Das hier ist ein interessanter Thread von einem studierten und promovierten Biologen, der hier Tweet von dieser Rona Duwe, die hier sagt, mir folgen kaum noch meine früheren Follower, vor allem alleinerziehende Mütter. Kürzlich sagte mir eine Mutter vor einer Lesung, lass das Transgender-Thema, das betrifft uns nicht. In diesem Thread erkläre ich, warum es alle Frauen betrifft und warum ich so monothematisch bin. Und er hat sich hier dann als Biologe, so ergänzend praktisch, hat er sich ein paar Gedanken gemacht und die auf Twitter sozusagen zu digitalem Papier gebracht. Interessant finde ich, dass die noch nicht gelöscht und er gesperrt ist, aber gut. Eine fundamentale Wahrheit der menschlichen Existenz ist es in meinen Augen, dass der Mensch in zwei Formen daherkommt, eine männliche und eine weibliche. Das sind unterschiedliche Fortpflanzungsstrategien, die sich sehr früh in der Evolution herausgebildet haben. Das Geschlecht, zu dem man als individueller Mensch gehört, lässt sich zeitlebens nicht ändern. Es hat großen Einfluss. Die biologische Seite des Geschlechts und seine Manifestation, zum Beispiel der durchschnittlichen Körpergröße, Unterschiede in der durchschnittlichen Körpergröße und Kraft, im Schnitt größere Aggressivität von Männern, ist verwoben mit den Erwartungen, die wir Menschen aneinander stellen. Es gibt eben im Schnitt typisch männliche Verhaltensmuster und eher weibliche Verhaltensmuster. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass jede Frau oder jedem Mann diesem Stereotyp entspricht. Dass es so sein sollte oder dass das gut wäre. Wir sind alle Individuen, ich nicht, und sollten als solche behandelt werden. Stereotype werden im Weiteren noch wichtig werden, denn ein großer Teil der Transgender-Bewegung baut auf diesen Stereotypen auf ungesunde Art auf. Also, im Menschen ist Geschlecht binär und unveränderbar. Wer etwas anderes behauptet, ist letztlich ein Evolutionsleugner. Sogenannte Intersex-Menschen sind ebenfalls Mann oder Frau. Intersex ist kein guter Begriff, da er etwas impliziert, was so nicht zutrifft. Kein Mensch ist außerhalb oder zwischen der Binarität des Geschlechts geboren. Es handelt sich um über 40 verschiedene Variationen der Geschlechtsentwicklung. Alle unterschiedlich kompliziert, einige ohne große Komplikationen. Andere wiederum mit besonderem Bedarf an medizinischer und auch psychologischer Begleitung. Die Accounts, die er dazu empfiehlt, sind leider von Twitter gesperrt worden. Kommen wir zum Thema Gender. Gender ist ein soziales Konstrukt, sozusagen eine kollektive Erwartungshaltung dazu, wie sich ein Mann oder eine Frau zu verhalten hat. Ich halte von solchen Erwartungen nichts. Diese führen in aller Regel zu Einschränkungen des Individuums. Warum soll ein Mann keine Kleider und Make-up tragen dürfen? Warum soll eine Frau nicht kurze Haare tragen und einen stereotypisch männlichen Beruf ausüben? Ich bin für die Freiheit eines jeden Menschen, sich auszuleben, solange er oder sie dabei die Freiheit anderer Menschen nicht einschränkt. Gegen Gender-Stereotype zu verstoßen, macht einen nicht zum anderen Geschlecht. Nur weil ich ein Kleid trage, mir einen weiblichen Vornamen gebe und erwarte, dass mich alle als Frau bezeichnen, werde und bin ich keine Frau. Daher ist in meinen Augen zum Beispiel @Georgine Kellermann auch keine Frau. Eierlikör hin oder her. Ein großer Teil der Transgender-Bewegung basiert aber auf solchen Stereotypen, darauf, wie Geschlecht durch Performance konstruiert und manifestiert wird. Damit werden Erwartungen und Vorstellungen manifestiert, die man eher aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts kennt. Das ist kein Fortschritt. hinzukommt. Kinder, die sich in sehr frühen Jahren gender nicht konform verhalten, stellen häufig während der Pubertät fest, dass sie homosexuell sind. Darauf weist zum Beispiel @AliensLGB hin. Wenn jetzt gender nicht konform Jugendlichen nahegelegt wird, sie seien trans, führt das dazu, zu etwas, das sich Transing the Gay Away nennt, also durch das, die Homosexualität durch dieses Transsexuellen ausradiert. Hier werden also homosexuelle Menschen pathologisiert. Kein Wunder also, dass sich viele Schwule und Lesben gegen die Transgender-Bewegung stellen. Dazu kommt, dass der Logik ein Mann kann eine Frau sein, folgend, dass dazu kommt, dass junge Transmänner also heterosexuelle Mädchen, die sich für einen schwulen Jungen halten, auf Grindr einen schwulen Partner suchen. Oder für Lesben, dass Transfrauen, also oft Männer, oft heterosexuell, erwarten, dass man ihren Lady-Dick lutscht. Homosexualität wird zur Genitalpräferenz. Diese sollte verlernt werden, weil sonst ist man ja transphob. Dass dieses Argument auf schlimmste Weise homophob ist und an die Praying the Gay Away Phänomene und Konversionstherapien erinnert, muss ich, denke ich, nicht weiter ausführen. Ich kann es mal bei Montana fragen. Montana Black Goliath. Und er sagte es, ich bin selber homosexuell, habe diese Erfahrung auf Twitter und Grindr immer wieder selbst gemacht. Das ist erbärmlich. Wie mir geht es vielen anderen Homosexuellen. Trans ist übrigens ein Sammelbegriff, unter dem sehr viel zusammengefasst wird, was nicht zusammengehört. Die Gründe, warum jemand sich nicht in seinem Körper heimisch fühlt oder warum jemand gerne das andere Geschlecht wäre, sind vielschichtig. Für viele Mädchen sind es negative Erfahrungen mit der frühen Sexualisierung durch Männer, die teilweise erschreckend früh einsetzt. Es entsteht der Wunsch, dem Male Gaze zu entkommen. Was ist da naheliegender, als sich als Junge zu geben und sich zum Beispiel auch die Brüste entfernen lassen zu wollen? Wer solche Erfahrungen bereits im präpubertären Alter macht, kann schnell traumatisiert werden und einen Ausweg aus der Situation suchen. Das könnte auch erklären, warum es mittlerweile so viele Mädchen betrifft, sich als Transgender zu fühlen oder zu präsentieren. Abigail Schreier hat dazu ein Buch geschrieben. Social Contagion ist hier ein Schlagwort. In einer Gruppe beginnt eine Person sich als Transgender zu präsentieren und es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Das erinnert mich doch an diese, wie hieß sie denn, die Philosophin, die auch seine eigene Zeitung hat, die Philosophie heute oder so macht. Die meinte auf jeden Fall, dass sie in ihrer Jugend das Gefühl hatte, sie würden den Feminismus verraten oder so, wenn es jetzt hetero wäre. Fundamental habe ich noch ein ganz anderes Problem mit der Transgender-Debatte und das ist das Auflösen von Begrifflichkeiten und ihrer Bedeutung. Wenn der Begriff Frau auch plötzlich Männer mitmeint, gibt es keine Möglichkeit mehr, über Frauen an sich und ihre besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse zu reden. Feminismus als Kampf der Frauen um Freiheit und Gleichberechtigung ist dann nicht mehr möglich. Wir haben also im Laufe unserer Evolution gelernt, andere Menschen korrekt zu sexen, also einer der beiden Geschlechtskategorien zuzuordnen. Aufgrund der Genitalien trifft dies in nahezu 99,9% der Fällen zu. In der Summe sind ja alle phänotypischen Merkmale entscheidend. Jetzt wird aber verlangt, Offensichtliches genau andersherum zu bezeichnen. Georgine Kellermann, der Male Pattern Baldness klar zu erkennen ist, soll als Frau bezeichnet werden. Das ist ein Orwellscher Schachzug der Kategorie 2 plus 2 gleich 5. Dieser Trend schwappte ja auch zuletzt durch Twitter. Das ist Ausdruck einer postmodernen Sichtweise auf die Welt, die unsere Art, wie wir zu Wissen über die Welt kommen, in Frage stellt und damit auch alles bisher erlangte Wissen. Begriffe werden in ihrer Bedeutung aufgelöst. Kommunikation und das Lösen von Problemen in der realen Welt ist nicht mehr möglich. Ja, wir müssen den Anfängen wehren, denn sonst begeben wir uns auf einen Weg, der nur ein schlimmes Ende nehmen kann. Die Auswüchse sieht man derzeit in den USA. Super, super Thread. Wie gesagt, es wundert mich, dass der noch online ist. Warten wir ab, wie lange noch? Oder wann dieser Mann seinen Job verliert oder wie auch immer. Warten wir es mal ab. Naja, in der Schweiz gibt es einen nationalen Feiertag und der wird wohl von so einer feministischen Union oder so unterlaufen. Und hier wird sich beschwert darüber, dass das so passiert und gefragt, wo die bürgerlichen Stimmen eben bleiben. Ja, wollte ich nur mal vorgestellt haben, also da sind die Leute dann auch unzufrieden damit. Der nationale Feiertag wird hier von den Sozialisten, von den Sozialdemokraten und den Frauen gemeinsam genutzt und mit dem lila Licht unter anderem ausgestattet, das dann an die Feministen oder den Feminismus erinnern soll. Und ja, so ist der Nationalfeiertag in der Schweiz, denen geht es auch nicht besser. Okay, das hängt wohl an diese Feier des Rütli-Spurs. Ja, genau, zur Eidgenossenspur. Mhm. Wo sich Frauen sich jetzt dann auch dranhängen wollen. Ja, historisch waren es halt Eidgenossen und keine Eidgenossinnen. Ja, glaube ich auch. Ja, genau, das war das, wo ich vorhin schon mal drauf Bezug genommen hatte. Das ist nämlich ein sehr langer Artikel, den ich auch noch nicht ganz durchgelesen habe, wo dieser Herr Joachim Behnke, hier der Autor, hat hier einige ganz gute, soll man sagen, Analysen drauf, fand ich. Ja, im Endeffekt schreibt er halt, also wenn ihr mal Bescheid wissen wollt über dieses ganze Thema mit dem Frauenstatut von den Grünen, was sie da alles so fordern und was da überhaupt, warum die das überhaupt dürfen, ob die das dürfen, wie sich das verhält mit diesen, mit den Gesetzen, die sie ja jetzt überall machen wollen, mit diesen Paritätsgesetzen und ob das da auch so geht und warum das nicht so geht und so weiter und so fort. Dieser Artikel hier, da steht das auf jeden Fall alles richtig aufbereitet. Da stand, glaube ich, auch unter, warum dieser Ulrich dann doch gewählt werden konnte, weil nämlich das Frauenstatut dann irgendwie vorsagt, wenn keine Frau mehr da ist, dann wählt halt ein Mann oder so, ne? Ja, zumindest das Frauenstatut da in dem Bundesland, wie er hier schreibt, anders, in anderen Bundesländern sei es wohl anders. Und er schreibt auch, dass sie die jetzt wohl auch dazu gezwungen haben, das auch zu ändern im Saarland mit dem Bundesfrauenstatut, was sie dann oben drüber noch haben, dass das quasi jetzt in Zukunft auch nicht mehr vorkommen soll. Ja, dann schicken wir lieber so eine Trose irgendwie in den Bundestag. Sehr gute Idee. Ja, und ich meine, im Endeffekt, klar, also die haben halt die nicht wählen wollen, ne, in mehreren Wahlgängen, die eigentlich dafür vorgeschlagen war. Und da haben die ja jedes Recht dazu. Und dann, ja, und auch dieses Ganze mit diesem... Nicht bei den Grünen, ne? Das Ganze mit diesem... also sie sagen ja quasi, dass der erste Platz muss für eine Frau sein und danach dann quasi der Platz ist für Männer und alle anderen Geschlechter und dann kommt wieder eine Frau und dann wieder Männer und alle anderen Geschlechter und dann wieder eine Frau. Mit anderen Worten, auf diesen Plätzen dazwischen können natürlich die Frauen auch kandidieren. Und was halt auch lustig ist, ist, das machen die ja auch bei den Redelisten so. Na, also wenn du da irgendwie diese Parteitage von denen, ich hatte mir ja auch ein bisschen was von dem letzten Parteitag angeschaut, hatten wir auch drüber gesprochen, aber was wir auf jeden Fall nicht behandelt hatten, war, da haben die das quasi bei dieser Aussprache und so, wo die Leute alle mal was erzählen können, irgendwie, was ihnen auf dem Herzen drückt. Da war so eine aus Hamburg und da meinte dann auch der Kommentator von Phoenix so, ja, das ist jetzt hier schon wieder die Frau XY und so, die hat Losglück. Und dann denke ich mir so, naja, habt ihr das wohl nicht ganz verstanden, wie das hier funktioniert, weil im Endeffekt die Frau XY kann halt theoretisch, ja, als jede zweite, na, wenn da halt keine Frauen auf diese Redeslots halt wollen oder nicht viele, dann ist das natürlich auch nicht schwer, dass dann da immer wieder dieselbe dann da ausgelost wird. Ne? Ja, und das ist aus meiner Sicht auch wirklich bezeichnend für dieses ganze Prozedere, weil sie ja immer meinen, so ja, das hilft jetzt hier den Frauen, dass sie jetzt auch mal zum Zuge kommen, ne, weil das ja ansonsten nicht geht. Die schaffen das ja alleine nicht und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir die ja jetzt übervorteilen, damit das dann halt eben passt. Aber im Endeffekt führt das nur dazu, dass die Frauen, die sowieso durchsetzungsfähiger sind, ne, die sowieso da irgendwie Bock drauf haben, irgendwie ihre Meinung da kundzutun oder sich für irgendwas wählen zu lassen oder so, dass die halt dann nochmal wieder mehr übervorteilt werden und die anderen dann halt eben, ja, also die haben dann zwar irgendwelche Slots dafür, aber wenn die sich sonst nicht melden oder nicht aufstellen, dann halt auch nicht, ne? Also, und das hilft halt nur, ja, den krassesten Besessenen, die irgendwie meinen halt so, wie wir wissen Bescheid, ne? Wir lassen uns aufstellen, wir lassen uns wählen, wir machen hier den, wir geben hier den Ton an. Ja, er stellt ja auch noch in Frage, warum denn diese Regeln überhaupt da eingeflossen sind, dass dann Männer ja, falls keine Frau dann da ist, dann doch zum Zug kommen können oder so. Und meinte ja, dass es wirklich so ein leichtes Entgegenkommen gewesen ist oder man wollte nicht zu harsch klingen oder sowas. Okay, das habe ich überlesen dann wohl. Also ich habe hier... Nicht da? Okay, kann sein, dass ich vielleicht woanders gelesen habe, aber ja, das passt ja eigentlich auch. Was er hier eigentlich schreibt, ist, was sie halt selber sagen. Also sie zitiert ja aus dem Statut und da sagen sie halt eben, solange wie halt die Gleichberechtigung auf der Strecke bleibt, ja, da kümmern wir uns halt drum, dass die Frauen da dann immer... Ja, wenn sie jetzt auch das härtere Bundesstatut drüber gestülpt haben, dann kann sich das natürlich direkt auch irgendwie wieder in Luft aufgelöst haben, sozusagen, den Einwand. ja, Pinkstings gibt es auch mal lustige Newsletter raus, wenn du mal runterscrollst an den Anfang. Ich fand eigentlich nur den Anfang schon ziemlich lustig von dem Quatsch. Die fühlen sich irgendwie alleine oder so und dann sie kommen nicht vorwärts mit ihren Themen, hat sie ja vorhin geschrieben, genau. Fühlte ich mich sehr allein, ohnmächtig, wütend und traurig und hilflos. Ja, oh. Geht es denn nie voran? Muss noch sagen, geht es denn nie voran? Heißt hier die Frage. Und dann gab es so viel protestierende Liebe, bla. Und zwei Sätze später, also manchmal geht es aber so schnell von absoluter Einsamkeit zum Gefühl, dass wir das zusammen schaffen. Yes, es ist nicht schön. Das ist erst so langsam und dann plötzlich auch, pa. Ja, dann habe ich so bescheuert, ne? Dann habe ich Pinkstings Macht gegeben und sofort ist alles besser geworden. Die Menschen müssen nicht mehr leiden. Ja, ich fand das ja vor allen Dingen bezeichnend. Also sie fängt ja an mit, als die UEFA Ende Juni verbot, die Allianz Arena in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Ey Leute, ihr heißt Pinkstings. Ihr regt euch darüber auf, dass in der Werbung Stereotype sind. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie eure Ideologie voranzutreiben, alles egal. Dann können wir auch das 0815-Symbol irgendwie rausgraben und das dann da irgendwie hinpflastern, weil ja auch gerade im Kalender steht, dass jetzt dieser Pride-Monat ist. Und das ist dann vollkommen egal, dass das immer dasselbe ist und dass das, ne, also dass das quasi so ein Ding ist, wo die Leute dann anspringen sollen und also genau das, was ihr sonst ja immer kritisiert halt eben, ne? Also es ist so ein Klischee wortwörtlich und steht im Kalender und deswegen wird es gemacht und da steckt nichts weiter dahinter, es ist einfach nur ja, alle Jahre wieder und was das Pink angeht, ich meine, bei euch ist auch alles pink, es ist alles pink hier, verdammte Button ist pink, das ist pink. Alles ist pink hier bei euch. Ja. Aber ihr heißt Pink Stings und regt euch darüber auf, dass der böse Kapitalismus da dann irgendwie den Leuten ihre Vorurteile und Geschlechterstereotype vermittelt oder was. Ihr schminkt euch eure Lippen rot und ja, regt euch darüber auf, dass die, ja, ich krieg Gehirn. Schrägschaltung, ich kann schon nicht mehr reden. Es ist einfach so irre, ne? wie man so sehr das eine sagen und das andere machen kann und dann trotzdem behaupten, das kommt alles von außen und wird uns aufgezwungen und so. Ne? Und überhaupt nicht kommt überhaupt nicht von uns. Kein bisschen. Ja, fand ich auf jeden Fall das Geschreibsel von der Schmiedel schon ein bisschen sympathischer eigentlich. Also die neue geht da ein bisschen auf, soll man sagen, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit erregen oder so. Oh mein Gott, Zeiten gendern sich. Ja, sicher. Ja, da geht das, also das war der Newsletter, glaube ich, der Vorwoche. Da ging es hier um diese Aktion, wie hieß es denn? Rollentausch. Wenn Männer umgedreht, genervt sind von Frauen oder so, guck so einfach mal in so ein Video rein. Das ist selbst erklärend, einigermaßen. Okay. Am ehesten sagt man, wenn man alles verkehrt umzieht. Femininum. Oh Mann! Wenn wir ein generisches Femininum hätten, dann würdet ihr jammern, weil irgendwie, keine Ahnung. Ja, ganz am Anfang hier, generisches Femininum, Schule gegen, warum Männer, wenn bei Männer bei Männer Gendersprache sich nicht mitgemeint fühlen. Zum Beispiel. Ja, aber das ist, der Witz ist doch im Endeffekt schon in der Überschrift erzählt. Es werden in Deutschland immer mehr Stimmen laut, dass sie doch so wichtig sei. Vor allem für Männer. Darüber sprechen wir heute. Frau Merz, was sagen Sie dazu? Die Sprache gibt doch vor, dass Männer beim generischen Femininum mit gemeint sind. Unternehmerin, Politikerin, ja, da steht doch schon alles. So, und ja, jetzt tun Sie so, als würden Männer sich beschweren. Das kann wirklich nicht ernst gemeint sein. Gibt es denn aktuell keine wichtigeren Themen? Aber Sprache entwickelt sich doch weiter. Das war schon immer so. Beispielsweise hat eine wissenschaftliche Studie belegt, dass Männer und Jungs sich nicht angesprochen fühlen, wenn... Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber es nervt einfach. Also ja, das ist ja schon insofern falsch. Es ist so billig, ne? Es ist so billig. Also, es ist ja insofern falsch, weil im Endeffekt ist das ja, wenn Sie jetzt wirklich sagen, dass die dann nicht angesprochen sind oder so, ja, ich meine, ihr wollt doch, dass das alles mit innen heißt. Das ist doch das, was ihr wollt. Ihr wollt doch, dass bei innen steht. Also nicht nur, ihr habt auch andere Ideen, aber das ist ja eine von den Ideen und das ist ja eigentlich auch so die Idee, die euch am liebsten ist. Also habe ich zumindest das Gefühl, ne? Wo ihr am meisten drauf abfahrt, dieses Ding mit Doppelpunkt innen. Das ist ja mittlerweile. Und als nächstes wird es dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Dollarzeichen innen oder keine Ahnung was. Fragezeichen innen. Wandfarbe innen und außen. Ja, es ist... Und das impliziert ja dann die weibliche Form nach allen Regeln der deutschen Grammatik für diese Sachen, die jetzt nicht von Hause aus schon, weil es gibt ja generisch feminine Worte, hatten wir ja letzte Woche, so Sachen wie die Stadt, die Kirche, ne, das sind ja auch keine Personen, die. Aber immerhin benennen Sie das Problem korrekt, sag ich mal. Sie gehen ja davon aus, dass die Frauen sich nicht angesprochen fühlen. Das ist ja auch ein Fehler, ein bisschen, sag ich mal, der Frauen. Sie könnten sich ja angesprochen fühlen. Aber es wird ja häufig gesagt, sie wären nicht mitgemeint. Das würde ja dann, das wäre ja praktisch die Schuld, ja, beim Sender, der Botschaft. Ja, es wird gesagt, sie sind nur mitgemeint, ja? Wird ja dann immer gesagt. Oder wären nur mitgemeint oder so. Aber der Unterschied ist eben passiv-aktiv. Ne? Bin ich mitgemeint von dem anderen oder fühle ich mich angesprochen? Ja, ich brauche aber jetzt noch, ich brauche jetzt noch Gehaltsunterschiede im Fußball. Lauf doch! Die steht doch wie ein Schiri, faul! Das ist doch unfair, Mann! Leute, ich habe letztens gelesen, dass Frauen im Fußball das 300-fache für Männer verdienen. Ja, normal. Dazu kommt noch die Werbung und so. Das ist unfair. Hä? Das guckt sich doch keiner an. Männerfußball, wo sollen da auch die Kohle herkommen? Ja, das ist wahr. Also, ich meine, klar, eigentlich ist es umgekehrt und damit spielt er ja hier, aber das ist die Wahrheit, Leute. Ich weiß, ihr wollt es nicht wahrhaben und ihr wollt jetzt hier das so hindrehen, so nach dem Motto, so, ja, dann stört uns doch jetzt nicht, wenn wir das immer behaupten mit dem Umgekehrten. Ja. Aber ja, es ist so. Das einzige Unterschied ist, im Umgekehrten ist es halt wortwörtlich so. Also, ich meine... Also sie wollen damit darstellen, dass die Argumente absurd werden, aber sie haben halt eben auch keine besseren. Ja, sie wollen damit darstellen, dass die Argumentation ja quasi nur herablassend wäre oder so, aber das sind ja einfach die Tatsachen. Also was wollt ihr denn? Die Realität außerdem gefällt euch nicht, ja, das ist so, ja. Das ist definitiv wahr. Ja, ich meine, das wäre doch dasselbe, wenn du jetzt ein Magazin übers Stricken für Männer herausbringst. Da würden die Leute auch sagen, ja, aber das verkauft sich ja nicht, weil Männer halt klassisch nicht stricken. Und genauso ist es halt, Frauenfußball verkauft sich nicht so gut, weil Frauen halt keine klassischen Fußballfans sind oder in der Minderzahl oder halt erst in den letzten Jahren gewachsen sind. Aber das ist einfach billig. Das ist einfach nicht mal mehr, also sie machen sich nicht mal mehr Mühe, sondern sie basteln einfach falsche Äquivalente zusammen. Aber beim Arzt stehen 6 Helferinnen und kein Typ, sozusagen. Ne? Also irgendwo ist da auch da eine Ungleichheit, die ja auch völlig missachtet wird, eben, ne? In anderen Bereichen. Was weiß ich jetzt, auch im Kindergarten oder so. Ne? So, das Ein-Mann-Paket soll umbenannt werden. Das heißt überhaupt nicht Ein-Mann-Paket. Das ist doch die Ein-Personen-Ausstattung oder sowas, soweit ich weiß. Das heißt, das war eigentlich nicht benennungsbedürftig. Ich weiß nicht, wie sie es umbenannt haben. Ich denke, wir gucken mal in den Artikel rein. Kommt das Versorgungspaket heißt es jetzt. Okay. Nee. Sie haben das noch nicht umbenannt. Es gibt aber einen Wettbewerb. Du kannst deine eigene Idee einschicken. Es muss aber weiter EPA heißen. Dann wäre ich für ein Personenausstattung. Oder aus Personenpackung. Fertig. Danke. Nächster. Ja. Wer das Zeug schon mal gefressen hat, weiß sowieso, dass man sich davon lieber fernhält. Also. Ja, außerdem hieß das auch noch nie Einmannpackung. Das ist irgendwie sowieso Quatsch. Das ist für eine Person, ja, für einen Mann eigentlich ursprünglich. Na gut, aber dass das halt im militärischen hergebrachten Ding im Endeffekt. Ja, man könnte mal überlegen, bei den Einmannpaketen. Also, es heißt wohl offiziell wirklich Einmannpacken. Man könnte bei den Einmannpaketen auf jeden Fall 30% mehr reintun. Die Ein-Mann-Packung enthält 27 Lebensmittel wie Brot, Belag, Getränke, Pulver, 2 Fertiggerichte für 3 Mahlzeiten eines Soldaten, zusätzlich Klopapier, Streichhölzer, Erfrischungstuch, Wasseraufbereitungstabletten. Insgesamt 3800 Kilokalorien. Du hast aber zu tun. Gibt es in vegetarisch oder ohne Schweine- oder Rindfleisch? Ja, nice. Das ist Weltraumaffen. Islamisierung, genau. Würde ich sagen. Spitze. Sind wir jetzt hier also, Prepper oder was? Einmannpaket. Ja, meinetwegen Einmannpaket. Besser Prep als Not Prep. Ja, die Nachrichtenagenturen wollen jetzt auch gendersensibel sprechen, alle. Super Idee. Alle, die auf Deutsch sprechen, ja, die Nachrichtenagenturen da. AfD, APA, DPA, EPD, also evangelischer alle. Pressedienst auch dabei. Alle. Und die EPA. Alle. Nee, die war davor. Ja, auf jeden Fall schließen sie sich alle zusammen. Alle. Diskriminierungssensibel, weil ja alle jetzt schon das gekauft haben, einfach, dass es diskriminiert ist. Die Sprache ist diskriminiert. Gekauft. Außerdem, was waren die denn dann jetzt vorher bis hierhin? Diskriminierend. Komplett oder was Schweine. Haben die geschrieben? Diskriminierend? Hunde. Oh. Genau, die ganzen Nachrichten haben die Leute in Knechtschaft gehalten, jahrelang. Ich denke. Ja, wahrscheinlich war es so. Ja, unglaublich. Ja. Hier. Ja, mal schauen, was draus wird, ne? Also. Ja, hier ist ein Artikel, den habe ich so verstanden, dass die Lehrer von der Lehrergewerkschaft GEW, dass sie gerne diese komische Art und Weise, den Kindern das Schreiben beizubringen, nämlich dieses nach Gehör und schreib mal, was du meinst und ich korrigiere das hinterher oder so, dass die das verteidigen. Und empört ist, so nachdem, ja. Dass nachdem dieser Lords da einen entsprechenden Streit entfachen wollte. Ich meine, in NRW stand das sowieso, glaube ich, mindestens auf dem Prüfstein oder wie das heißt. Und ist vielleicht auch schon abgeschafft, weiß ich nicht genau. Ich glaube, hier geht es ja um Hessen oder über das. Genau, das ist Hessen hier und die CDU möchte den Leuten, möchte mehr investieren in Schreiben lernen in den frühen Stufen. Und das finde ich halt auch so lustig. Ne? Also auf der einen Seite sagt man irgendwie, das muss alles so einfach wie möglich sein. Und auf der anderen Seite will man dann diesen ganzen Gerechtigkeitsschmuh da noch reinbringen. Und den Kindern irgendwie, also steht jetzt hier zwar nicht drin, aber darauf läuft es ja hinaus. Ne? Also wenn man diese gendersensible Sprache haben will, dann musst du dann in Zukunft den Grundschülern auch erstmal erklären, was es mit diesem ganzen Gerechtigkeitsblödsinn auf sich hat. Oder nicht. Wenn das als Teil von unseren grammatikalischen Regeln werden soll. Mit ja, weiß ich nicht, genau, vielleicht haben sie auch geglaubt, das funktioniert wirklich besser, aber es ist ja irgendwie auch... eben mindestens Streit, wie da steht, sei da ja mittlerweile schon alt. Ne? Ja, ich meine ja, hier steht jetzt überhaupt nichts Streit. Drin. Hier steht jetzt nichts drin. Hier geht es nicht um gendergerechte Sprache. Das ist jetzt nur mein... Nee. Ich sage ja jetzt nur, ne, dass wenn jetzt Ziel von der CDU ist, da jetzt mehr zu machen, dass die Leute früher oder besser ja, lesen und schreiben lernen so, und die Gewerkschaft der Leute sagt, nee, das ist kontraproduktiv, wir brauchen dieses Schreiben nach Gehör, damit kriegen die das besser rein. Und dann hast du ja on top halt eben dieses Ganze, was ich gerade meinte, halt diese ganze Bestrebung jetzt unter Erwachsenen, die dass wir jetzt Schüler unsere das Sprache rumpuschen. Dann kriegen sie noch die Gendersternchen zwischen den Beinen. Ja, genau, das müsste dann quasi ja auch noch da alles mit passieren. Ne? Und dann sprechen wir dann den Stern auch so, wie, schreiben wir den auch so, wie er gesprochen wird, oder wie? Ja. Ja. Ja, ich finde die Diskussion auch unschön und die Verantwortung der Grundschullehrkräfte für angeblich zurückgehende Rechtschreibkräfte liegt vielleicht tatsächlich gar nicht bei den Lehrkräften, sondern in dieser Methodik oder so, ja. Man sollte das absolut evaluieren irgendwie. Ne? Nicht irgendwie so, oh, wir haben eine schlechte Entwicklung, woran liegt es denn? Find's mal einfach raus oder so. Das finde ich schon gut. Ja, kommen wir zu Frau Baerbock und dem ganzen Uff. Ganzen Konstrukt, Komplex, wie auch immer. Und zwar hat sich hier der Ben Brechtgen ein bisschen in die Nesseln gesetzt, indem er hier einfach so einen Beitrag geteilt hat, wo hier irgendwie behauptet wurde, dass es beim WDR jetzt irgendwie eine Order von ganz oben gegeben hätte, dass man die Baerbock jetzt bitte nicht mehr negativ, keine negative Berichterstattung mehr über die anfertigt. Und also ich meine, das war schon relativ deutlich zu sehen, dass da einfach nur jemand probiert, ja, hier irgendwie die Leute zu veräppeln, dass sie irgendwie meinen, ja. Hier, ja, Journalismus blöd und so. Also klassische Desinformation eigentlich. Hätte ich auch nicht verteilt. Und das ist jetzt hier der Tweet von dieser, von diesen Leuten, die diese Social-App da irgendwie betreiben, wo dieser dieser Beitrag erschienen ist und den der Ben da retweetet hat. Und die behaupten jetzt hier, dass dieser User, der das geschrieben hätte, mit der WDR wäre da, hätte da irgendwelche Orders rausgegeben, derselbe wäre auch auf Mali stationiert und mache ein duales Studium bei der Stadt Neuss und ist Assistenzarzt der Uniklinik Köln, Lehrer und Polizist. Also, dass die Identitäten quasi, unter der sich derselbe User schon ausgegeben hätte, meinen die hier, ach so, ermittelt zu haben. Genau. Aber ja, und hier der Don Alfonso schreibt, manche klauen im Journalismus, weil sie faul sind. Bei anderen ist es die Schreibblockadeo oder der Termindruck. Da bin ich sehr für die Betrachtung des Einzelfalls, aber die mit Diäten vollversorgte Frau Baerbock hat für das reine Gaudi-Projekt Buch 24.000 und so weiter Euro Vorschuss bekommen. Und das sieht man dann hier unten in dieser wahrscheinlich Anzeige gegenüber den, also von Nebeneinkünften, wo sie dann hier sagt, in Kürze gebe ich ein Buch heraus, hierfür habe ich die erste Rate in Höhe von 12.000. Und das waren dann 15.000 abzüglich Agenturprovision, zweite Rate, nochmal 12.000, eigentlich 15.000 abzüglich Agenturprovision und so weiter. Also so viel Geld halt eben für ein Buch jetzt, wo quasi grüne Talking Points verwurstet sind. Ne? Also ja, sie hat die Vermarktung ja, und wer weiß, was sie jetzt die Agentur noch übernommen, ne? Sie hat da ja im Endeffekt Sachen von Joschka Fischer aus irgendwelchen Gastbeiträgen übernommen. Sie hat Sachen von Jürgen Trittin aus irgendwelchen Gastbeiträgen übernommen. Schön. Und die, wer weiß, ob die sich das überhaupt ausgedacht haben. Das sind wahrscheinlich so die standardgrünen Talking Points, ne, die sie da jetzt auch verwurstet hat. Oder ihr Ghostwriter oder wer auch immer. Und und dann hat sie sich ja noch bei der Bundeszentrale für politische Bildung bedient. Also auch halt mit wortwörtlich, ne? Also einfach komplette wörtliche Textpassagen, mehrere Sätze halt einfach eins zu eins halt übertragen in ihr Buch. Und ja, klar, ich meine, es ist keine Doktorarbeit, so ein Buch. Aber wie der Don ja halt eben schon sagt, ne, und das soll ja auch so eine Art Manifest für ihre Wahl irgendwie sein. Und das lässt auf jeden Fall schon auf, ja, jetzt nicht besonders geeigneten Charakter sprechen, aus meiner Sicht halt. Ne? Also ich meine, das ist jemand, der hier irgendwie dieses Land führen soll und was sie ja ständig immer erzählen, ist gestalten, Wandel gestalten und es wird alles schwierig und wir müssen den Wandel gestalten und so weiter und so fort. Müssen wir immer Stühle rücken. Und im Endeffekt besteht dieses Gestalten aus dem Abschreiben von euren eigenen Talking Points, die ihr sowieso schon seit Jahren sagt. Ne? Und jetzt ist es aber soll es jetzt aber plötzlich die große Vision für Deutschland sein oder wie? Es ist es nicht. Es ist dieselbe Scheiße, die ihr schon immer gesagt habt und jetzt glaubt ihr einfach, dass eure Zeit gekommen ist. Das ist alles. Und ja, durch die Klimajugend und den ganzen Kram. Klimajugend erinnert mich übrigens ganz stark an das Buch vorhin, was ich schon erwähnt hatte hier von der Bell Hooks mit ihrer kritischen Pädagogik, dass man irgendwie, ne, dieses Ganze mit den Kindern da, die dann alle meinen, so nach dem Motto, ja, wir brauchen jetzt nicht mehr in die Schule, wir haben ja schon die richtigen politischen Ansichten. Ne, das ist ja im Prinzip die Vision, die Bell Hooks damit hat mit ihrer kritischen Pädagogik und dass man die Leute einfach nur, dass das ganze Lernen nur darauf auszielen muss, dass die Leute halt die richtigen politischen Ansichten dann bekommen. Ich finde, alle Kinder sollten Mitglieder in der KJ sein. Ja. Also, ja, das ist meine Analyse dazu auf jeden Fall. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen. Ne? Also, fällt euch noch was ein. Ja, nur wie gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass sie noch nicht mal einen Finger dafür krumm gemacht hat. Wenn da auch noch eine Agentur die Vermarktung übernimmt, vielleicht hat da auch jedenfalls eine Ausagentur die ganzen Texte zusammengeklöppelt, ne? Wer weiß. Also, naja, und der Agentur. Jedenfalls 25 Kracher für nicht besonders viel Arbeit. Agentur ist wahrscheinlich jemand, der jetzt stellvertretend für sie diesen Deal ausgearbeitet hat und so und sie da angeboten hat beim Verlag und so. Genau. Das sind aber nicht die das Buch schreiben. Ne? Das ja, wahrscheinlich nicht, aber wer weiß, ne? Man weiß es nicht genau. Sie hat auf alle Fälle einen Ghostwriter dabei gehabt. Also, das ist von ihr und einem Typ, ja, der auch noch andere Bücher mitgeschrieben hat von Politikern. Heute gab es ja noch einen Artikel, da hat doch irgendwie eine Ghostwriterin. Hat sie das jetzt schon zugegeben oder wie? Nee, das war von Anfang an klar. Das warte ich schon mal. Ein Interview habe ich doch gesehen, gab es doch heute, wo die Frau gesagt hat, von ihr wurden Texte kopiert von der Baerbock und sie meinte, sie hätte schon bessere Texte geschrieben, die man hätte kopieren können oder so. Also ich meine, es gibt da auch einen Mitautoren, aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Ich schaue nochmal. Gute Frage. Hat Baerbock ihr Buch eigentlich selbst gelesen jemals? Also sie wartet auf das Hörbuch wahrscheinlich. Ja, womöglich. Vorgelesen von irgendjemand anders. Von dir selber. Ja, womöglich. Ah, da habe ich es ja mal gelesen. Ja, die Shitstorm-Republik heißt das neue Buch von Nicole Diekmann. Und stellen sie es ja auch dar, was da damals der Shitstorm war, der ihr Anlass gegeben hat, jetzt ihr Buch zu schreiben, war ja, als sie gemeint hat, Nazis raus, und dann irgendwer sie gefragt hat, wer denn ein Nazi für sie wäre, und sie dann geantwortet hat, jeder, der nicht grün wählt. Und deswegen hält sie sich jetzt für eine Shitstorm-Expertin. Und es ist ja. Könnte man fast mit dem abgleichen, was der Marsten gesagt hat. Es ist ja ein großes Phänomen und wir müssen was dagegen tun. Und ja. Also. Ja. Wer ist dazu auch eigentlich nicht zu sagen? Also. Sie schlägt in die Kerbe, die schon offen steht. Man macht aus der Not eine Tugend, ne, so wie immer. Aber es ist natürlich gesamtgesellschaftlich bla bla. Es ist halt wieder so ein bisschen Trommeln, ne, so ein bisschen Hintergrundrauschen. So, hier läuft was schief, ich bin ein blondes Mädchen, die Leute sind gemein zu mir und das nur, weil ich was gesagt habe. Ja, und auf der anderen Seite, ne, es ist dann halt wieder nur Konsequenzen, bla bla, tralala, das heißt doch nur, dass die Leute dir widersprechen und bla bla, aber hier ist es halt wieder, die Leute leiden, gibt es Macht. Ob das auch 25 Kracher eingebracht hat, das Ding? Macht. Mutti, die bösen. Also, nachgelieferter Fakt, in Zusammenarbeit mit einem Herrn Ebenmeier, aber nicht mit unserem Herrn Ebenmeier, sondern einem Michael Ebenmeier. Welcher war unser Ebenmeier denn? Stefan, glaube ich, oder? Stefan, ja, stimmt. Hast recht, ja. Oder Sebastian oder so. Im Dezember und Januar haben sie mit Ebenmeier lange Gespräche geführt. Auf Grundlage der wörtlichen Transkripte habe sie dann das Buch verfasst. Aber ja, hat sie also bei den Transkripten schon abgetranskriptet. Ich habe Herrn Ebmeier an 40 Nächten aus alten grünen Gaspatrillen vorgelesen und von der Dings-Stiftung hier, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber seid doch nicht so gemein, das Buch ist neben Ihrer aufreibenden Arbeit als Grünen-Vorsitzenden und als junge Mutter entstanden. Das war die Verteidigung von einem guten Werk, weiß ich noch, ja. Genau. Ja, und hier das Board of Elections, also die Wahlkommission von New York City, hat jetzt ja eingeräumt die Woche über, dass sie bei den letzten Wahlen in New York 135.000 Wahlzettel gezählt haben, die nur Testwahlzettel waren. Also wahrscheinlich in irgendeinem digitalen System oder so, die sie da eingespielt hatten, um das auszuprobieren. Und die hatten sie dann aus dem System nicht rausgeklärt, als sie dann die wirklichen Wahlen durchgeführt haben und das Ergebnis davon dann errechnet haben. Also die wurden mitgezählt. Klingt natürlich nach 435.000, aber ich meine, wie viel Wahlberechtigte haben die da in New York City? Bestimmt ein paar Millionen, oder? Und ja, ist ja auch wahrscheinlich nicht eng gewesen, die Wahl da in New York City. Von daher wird das wahrscheinlich an den Ergebnissen nichts ändern. Also wir haben immer ein paar Wahlen da für den Kongress ja auch und so. Aber ich würde mal tippen, dass nichts davon so eng war, dass 135.000 da irgendwie den Ausschlag geben würden. Aber das ist einfach nur ganz nett jetzt gewesen, weil das war auch wieder so, ich habe das halt auch mitbekommen von irgendwelchen Journalisten, die sich darum gekloppt haben und irgendwelchen Sachen, wo halt Zitate gebracht wurden von Leuten, die halt gemeint hatten, als es zuerst aufgekommen ist, diese Vermutung, dass es da falsch sein könnte, war es halt sofort wieder, Wahlmanipulation wird behauptet, Demokratie in Gefahr, alles soll hier irgendwie schlecht gemacht werden und bla bla. Und jetzt hast du hier halt eben die offiziellen Leute, die halt eben sagen, ja, tut uns leid, war halt so. Und ja, passiert halt. Ja, das Problem an solchen Wahlsystemen wie Wahlcomputern, aber auch an den dahinterliegenden Systemen, die Stimmen auszählen, ist, die sind fehleranfällig, die sind manipulationsanfällig und natürlich hast du immer Benutzer, die mit Computern umgehen müssen. Und gerade wenn es um so Wahlangelegenheiten gibt, sind das vielleicht nicht unbedingt immer, das sind halt dann meistens irgendwelche Staatsangestellten, die vielleicht nicht die besten Computer-Hacker sind. Das sind nicht so die Hacker-Man, das sind eher so die Büro-Kaffeetrinker-Man. Und deswegen ist da, was Wahlen angeht, bin ich für die Oldschool-Methode. Ne, einfach massiver Personaleinsatz. Ja, ein Wahlcomputer ist auch so schwer zu programmieren. Ja, auch die Finger. So muss es sein. Wer erinnert sich denn noch an das Leistungsschutzrecht? alle da. Hier versucht so eine Verwertungsgesellschaft jedenfalls aufgrund dieses Leistungsschutzrechts bei Google Kohle einzutreiben. Und wenn ich so an VG Medien oder VG Wort oder sowas denke, dann haben die ja rechtlich auch gar nicht so schlechte Karten eventuell, wenn Google das dann entsprechend den Vorgaben da genutzt hat und, ja, keine Ahnung, als eigene News dann verkauft hat oder so, was sie ja eigentlich aber auch nicht tun. Das heißt, deswegen stellt man sich da auch auf einen Rechtsstreit ein. Ja, deswegen geht es ja hier auch um diese Auszüge. Ne? Es geht um Auszüge. Mhm. Wir sind ja jetzt bei Auszügen mittlerweile. Ja. Und da meint jetzt diese Verwertungsgesellschaft Corinth Media, die meinen jetzt, das mal überschlagen zu haben, was da so in etwa rauskommen würde. Und wollen jetzt einfach mal Geld verdienen. Würde mich nicht wundern, wenn das ungefähr hinhaut. 100 Millionen. Jo. Und außerdem steht in diesem Artikel halt eben auch, dass diese Corinth Media ja noch längst nicht alle überhaupt vertritt. Also selbst wenn das jetzt stimmen würde, was die irgendwie meinen, da jetzt überschlagen zu haben, dann würde das trotzdem keinen Sinn machen, denen jetzt dieses Geld zu geben, weil die das ja nur verteilen können an die Leute, die bei denen jetzt überhaupt da organisiert sind und nicht. Ja, das stimmt natürlich. Da gibt es natürlich noch weitere, die da vielleicht aufstehen. Aber sag mal, stell dir mal vor, es würden jetzt 1,5 Milliarden an die Verlage deutschlandweit ausgezahlt. Dann hätten die aber ganz schön Kohle in der Kasse. und würden vielleicht endlich mal aufhören, auf dem Internet rumzuhacken. Also irgendwie finde ich es auch nicht so schlecht, wenn es dann irgendwie mal, wenn es dann dazu käme oder so. Google verdient ja genug Geld, das sollte denen nicht so wehtun. Allerdings weiß ich nicht genau, ob die in Deutschland auch so viel Geld verdienen. Soweit ich das verstanden hatte, haben sie das auch so überschlagen, dass sie einfach geguckt haben, wie viel die verdienen. Und dann gemeint haben, so, ja, ein Drittel davon gehört uns ja dann wahrscheinlich. Oder so, irgendwie so, ja, okay, war der Trick dabei, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ja, ja, ansonsten rechne doch mal vor oder so, ne? Keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Der Standard schreibt hier, wie so viele auch in Argumenten immer wieder anführen, von dem ökonomischen Argument für die erneuerbaren Energien. Und das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass das irgendwie widersinnig ist. Ich finde das auch ganz gut, wenn es im Mainstream ein bisschen ankommen würde, dass nämlich, wenn der Strom ganz, ganz günstig erzeugt wird, dass dann da irgendjemand, der das dann macht, da gar kein Geld mehr mit verdient und dann auch gar keinen Anreiz mehr hat dazu, das vielleicht zu machen oder so, ja, wie das nämlich bei den Windrädern ja momentan zu sehen ist. Da zeigt sich ja dann nicht nur irgendwie, dass das Argument nicht stimmt, so, sondern ja auch, dass irgendwie das ohne Subventionen halt einfach nicht machbar ist, ne? Und das ist hier ein relativ langer Artikel, der das ausführt, warum das alles immer schön viel billiger wird, diesen Strom herzustellen. Aber damit verdient da eben keiner mehr dein Geld dran. Und dann macht es möglicherweise keiner. Die Araber machen ja wohl mittlerweile angeblich Strom für 1,4 Cent, wenn ich das richtig gehört habe. Dann allerdings aus so einer Sonnenanlage, so eine Kollektoranlage, was ja okay ist. Aber die können sich das auch leisten, für 1,4 Cent zu verkaufen, weil die nur 0,2 Cent Kosten oder sowas haben. Während der gemeine Biobauer hier mit seinem Windrad, er hat für die Kilowattstunde aber schon 2,5 Cent Kosten und verdient dann eben nur noch 0,5 Cent pro Kilowattstunde dran oder sowas. Und dann hört das irgendwie auf, sich zu rechnen, wenn es nicht, wie gesagt, subventioniert wird. Und das ist einer der Trugschlüsse, der Grundtrugschlüsse meiner Meinung nach, die da so im Gange, so in der Diskussion immer wieder genannt werden, angeführt werden. Wenn die Stromerzeugung immer billiger wird, heißt das nicht, dass das dann automatisch irgendwie zunimmt oder besser wird, oder dass die Nachfrage dann steigt oder so, ich weiß nicht. Ne? Im Gegenteil eigentlich. Ja. Ich fand vor allen Dingen diesen Absatz sehr lustig, wo sie dann irgendwie mit weniger Tote das überschrieben haben. Und dann irgendwie ausrechnen, wie viel Menschen sterben. 0,07 Tote pro Terawattstunde. Genau, Gott. Ja. Erneuerbare Energie, ja. Wie viele sterben denn durch Biomasse? Das lassen sie absolut weg, ja, von den meisten Leute, die in die Güllegrube fallen. Ganz genau. Ja, oder Käfer, die. Sind das, ne? Wind das sind die mit 0,04 Opfer bei Wind. Da sind aber keine Vögel mit drin, glaube ich, sondern nur Menschen. Ja, nur und da ist auch nicht, vielleicht nicht der Aufbau gemeint oder so, sondern nur der Betrieb, ne? Tote pro Terawattstunde. Wisst ihr Bescheid? Sind schon ganz schön wenig. Ja, ich empfehle ja immer wieder die Webseite Smart mit D am Ende. Nicht Smart, sondern Smarde. Von der Bundesnetzagentur. Da kann man sich immer alles anzeigen lassen, wie viel proportional gerade eingespeist wird, wie viel verbraucht wird, wie viel produziert wird, wie viel ins Ausland verkauft wird mit den aktuellen Marktpreisen. Es ist nämlich halt in der Regel so, wenn wir viel Strom produzieren aufgrund der erneuerbaren Energien, die ja immer noch priorisiert eingespeist werden ins Netz, ist das in anderen Ländern meist auch der Fall. Wenn bei uns der Wind weht, weht bei den anderen auch der Wind. Und wenn wir dann einen Überschuss an Energie haben, den wir verkaufen oder verkaufen könnten, weil wir nicht abnehmen oder verkaufen müssen, weil wir einfach, wie heißt es? Ja, und die anderen reiben sich die Hände und bauen ihre Atomkraftwerke an die Grenze und so weiter. Aufzunehmen. Ja, dann passieren zwei Dinge. Entweder werden die Kraftwerksbetreiber dafür bezahlt, dass sie ihre Anlagen quasi kurz vorm Netz nehmen, obwohl sie weiterhin damit Strom verdienen könnten, rein theoretisch. Oder das Ausland kauft das auf, aber dann gibt es den sogenannten negativen Strompreis. Und das kann man halt auf dieser Webseite Smart sehr schön nachvollziehen. Ne? Jedes Mal, wenn viel produziert wird, verkaufen wir viel ins Ausland und der Preis sinkt in den Keller. Ja, und die anderen freuen sich und stellen ihre Atomkraftwerke an unsere Grenze auf die andere Seite und verkaufen uns das dann für teuer Geld irgendwie anschließend, wenn wir gerade keinen Wind haben oder so. Ja, das ist halt die andere Sache. Die kritischen Momente sind halt, wenn die Abendstunden und die Morgenstunden, wenn halt Wind und Sonne wechseln, was ist mehr als erneuerbares Energie, was wird ins Netz eingespeist, dann müssen wir halt meist noch Energie zukaufen, weil die Grundlastkraftwerke ja auch immer eine Zeit brauchen, um anzufahren. Das spielt sicher auch eine Rolle, aber eine Rolle spielt auch, dass irgendwie gar nicht so viel Platz ist, um so viele Windräder hinzustellen und so weiter. Schon wieder aber neun. Gut für den Thema. Weiter. Ja, lass uns mal reinscrollen in den Artikel, den habe ich noch nicht lesen können. Ich habe nur ich habe ihn gelesen, dann fasse ich das jetzt zusammen. Also, sehr gut. Den Artikel fand ich nicht so. Die Zeit wundert sich ja irgendwie darüber, dass, dass halt eben normal verdienende Menschen Sozialabgaben bezahlen und Leute außerhalb von dieser Beitragsbemessungsgrenze sich privat versichern. Und das wundert die und das finden sie schlecht und die Linke im Bundestag kritisiert das. Ja, das Thema von der Linken eigentlich, ne? Das ist ja ganz was Neues. Also ich meine, ich bin dafür, dass man da vielleicht was ändert oder so, aber das ist schon ein altes Thema eigentlich von der Linken auch. Ja, ich meine, man kann die anderen da auch alle mit reinholen in dieses System, ne? So wie sie es ja quasi in Amerika machen, wo ja auch alle Leute diese Sozialversicherung quasi über die Steuer bezahlen müssen und nur die Leute, die es überhaupt brauchen, stellen dann da später einen Antrag, da überhaupt was rauszukommen bekommen oder so, ne? Okay. Mhm. Also wenn ich das richtig verstanden habe zumindest, dann das wäre natürlich auch eine Variante oder so, ja, aber sie drehen das hier so hin, so nach dem Motto so, ja, die bezahlen ja das meiste von den Sozialabgaben. Ja, aber in diesem Fall ist es ja in Deutschland schon so, dass sie dann halt auch diese Leistung nicht erhalten. Also ich meine, was wollt ihr? Leute, die die Leistung erhalten, bezahlen die Leistung, ja. Das ist ja, das ist da muss man es auch nochmal splitten in Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenkasse und Rentenkasse und Gesundheitskasse, das sind ja die Sozialkosten. Ja, also wo Sie sich vielleicht mal drüber Gedanken machen sollten, das sind diese ganzen sogenannten versicherungsfremden Leistungen, die da irgendwie noch laufen, wo dann andere Dinge noch mit bezahlt werden, die eigentlich mit der eigentlichen Versicherungstätigkeit. Ja, gut, das ist ja nicht dasselbe Problem, dass die Leute sich aus den Versicherungen verpissen können und dann die Versicherungen sich nicht mehr die Leistungen leisten können und dann die eingeschränkt werden müssen. Ne? Oder das man holt da ganz viele Leute in diese Systeme rein, die nie eingezahlt haben und gibt denen die gleichen Leistungen und dann erhöht man die Beiträge und das geht natürlich auf Kosten der armen Leute und nicht auf Kosten der reichen Leute. Weil das ist richtig, halt über die reichen Leute, es geht ja hier um die reichen Leute, die sich den Versicherungen entziehen und keine Beiträge mehr bezahlen. Also sie eben Beamte, ja, auch keine Leistung Beamten bekommen. Und Politiker und keine Leistung bekommen. Ja, keine Leistung bekommen. Schon, die kriegen doch auch Leistungen. Sag mal, wenn sie wirklich arm werden und dann bedürftig sind, dann kriegen sie natürlich auch dieselbe Hilfe wie alle anderen. Auch mit Grundkrankenversorgung und so weiter. Ich finde auf jeden Fall, dass man darüber nachdenken könnte, ob man dieses Flüchten aus der Krankenversicherung vielleicht mal eindämmt und mit diesem Krankenversicherungsding, das hat auch alles eine Kehrseite. Also es gibt auch genug Leute, die irgendwann mal selbstständig waren, viel Geld verdient haben, so ein Krempel, die mit diesem Kram da, wenn sie irgendwann alt werden oder Beamte oder lauter solche Sachen, nur Probleme haben, weil das nicht bei diesen ganzen tollen Privatversicherungen da plötzlich so ist, dass du dann erstmal jede Scheiße hast. Dann werden die ja bedürftig und dann werden sie ja wieder gesetzlich. Nein, das läuft dann da alles weiter mit diesem Kram. Das musst du dann alles vorstrecken. Es ist eine Pflicht mittlerweile zu Krankenversicherung. Ja, es ist eine Pflicht, aber du musst trotzdem die Krempe dann selber bezahlen und das alles da. Je nachdem, wie bedürftig man dann ist, das ist schon klar, ne? Wenn du dann irgendwie ein Haus hast oder sonst was. Ja, klar, Grundsicherung kriegen die Leute auch, Hartz IV kriegen die Leute auch, aber das gehört auch eine Krankenversicherung zu. Im Zweifelsfall. Natürlich. Ja, aber Hartz IV und Grundsicherung ist nicht das, wofür du deine Arbeitslosenversicherung bezahlst, sondern die bezahlst du für Arbeitslosengeld 1, für das andere, für das, was du. Genau, deswegen sage ich ja, da soll man durchaus ein bisschen unterscheiden halt, ne? Was man da jetzt genau meint, weil in der Arbeitslosenversicherung ist es vielleicht irgendwie Blödsinn, aber bei der Krankenversicherung wäre es vielleicht sinnvoll, dass man die reichen Leute da nicht entlässt. Ja, was ich meine mit versicherungsfremden Leistungen ist nicht weniger Leistung dann, sondern versicherungsfremde Leistung, das ist so Zeug wie, wir nehmen irgendwelches Geld und stecken es in die Flüchtlingshilfe oder so ein Zeug. Ach so, was sie da ständig mitmachen mit diesem Kram. Und das ist halt auch so, klar, man nimmt sich halt das Geld von den Leuten, die nicht weglaufen können. Das ist auch so. Versicherungsfremde Leistungen sind ansonsten irgendwie so Sonderzahnkronen, die nicht in der Kasse oder so. Das hatte ich jetzt verstanden. Nee, ja, das ist es aber nicht. Deswegen habe ich das ja nochmal klargestellt. Da geht es halt wirklich um Sachen, die jetzt mit der Versicherung halt nichts zu tun haben. Und da werden aber Dinge halt entnommen aus diesem Pott, um dann andere Dinge damit zu tun, die damit nichts zu tun haben. Ja, das kommt sicher vor. Ja. Ein gutes Beispiel für versicherungsfremde Leistungen sind die Renten von ehemaligen DDR-Bürgern, die ja bezahlt werden aus Steuergeldern. auf jeden Fall. Ja, es ist eine Rentenversicherung reinkommt. Versicherung. Mhm. Ja, nicht nur deswegen macht ja der Staat dann auch einen Steuerzuschuss oder so. Rechte Tasche, linke Tasche eben, ne? Ja, der Kunstmarkt mit NFTs. Hier sehen wir ein altes Bild von Tim Berners-Lee. Der gilt ja als der Erfinder oder der Implementor des Internets in seiner ursprünglichen Form. Und der hat jetzt ein in der Blockchain beglaubigtes Paket aus einer Datei mit dem Source-Code des Internetprotokolls, des ursprünglichen, ein Video, ein Brief, der eingescannt ist und ein weiteres Kunstwerkposter als Paket verkauft für 5,4 US-Dollar als sogenanntes NFT. Das NFT ist ja quasi ein System, ein Non-Fungible Token, was vor einiger Zeit sehr einen Hype erlebt hat und auch schon wieder ein bisschen abgeflacht ist. Da haben nicht nur irgendwelche, also es ist im Endeffekt nur ein Protokoll, dass man eine Datei, was auch immer es ist, sei es ein Kunstwerk oder sonst irgendwas, eine Datei oder ein physisches Objekt mit einem Krypto-Key versehen kann, was es quasi einmalig macht. So, dass ein Künstler quasi digitale Werke zu einem Original machen kann und dann kann ein Kunstsammler, der auf sowas Wert legt, sagen, hier, es gibt zwar tausende Kopien von dieser Datei, aber ich habe das Original, kann damit angeben. Das ist im Endeffekt das Konzept. Und es ist an sich schon wieder abgeflacht, aber gerade im Kunstmarkt der höheren Klasse, wo ja auch sehr viel Gelder hin und her geschoben werden aus zwielichtigen Gründen, da wird das noch weiterhin schöne Beliebtheit erlangen. Und das ist, denke ich mal, ein positives Beispiel noch. Ja, da werden noch viel frivolere Sachen wahrscheinlich gehandelt werden. Aber das fand ich an sich eine schöne Idee, dass man kann das Internet quasi kaufen. 5,4 Millionen Dollar. Wunderbar. Wer man es hat, ich weiß jetzt nicht, wer es gekauft hat. Ja, Heise berichtet darüber, dass Zwangsfilter, so Ethikfilter, Wortfilter, das übliche Gefiltere gegen Hass und so weiter in Betriebssystemen eingeführt werden sollen. Was soll schon groß schief gehen, ne? Dachte ich mir. Die Länder, die Verbände locken Strom. Jugendschutz, sagen sie im Endeffekt. Jugendschutz, aber es kann natürlich dafür missbraucht werden eventuell, aber habe ich jetzt so auf jeden Fall in diesem Artikel erstmal noch nicht gelesen, aber kann man von ausgehen, ja. Dass sich das eventuell noch auf andere Sachen dann auswirkt. Und das soll wohl nach diesem Artikel hier... Wofür dein Betriebssystem irgendwie, also ich meine... Das soll wohl nach diesem Artikel hier schon einer von so und so vierter Anlaufversuch irgendwie sein, das zu etablieren. Das soll wohl auch schon mal komplett durchgegangen sein, wenn sich nicht ein einziges Bundesland dagegen gewehrt hätte. Das finde ich auch schon ziemlich... Ja gut, ich meine, vielleicht war früher das Internet noch Neuland, heute ist es nur noch... Halbwegs Neuland. Sollte das nicht irgendwie auch providerseitig oder so neulich mal irgendwie eingeführt werden? Ja, aber hier geht es jetzt um Betriebssysteme. Ja, ich meine nur so. Und das finde ich auch interessant, weil zum Beispiel. Fehlt an allen Sorten, so dann. Naja, ich habe hier ja ein Betriebssystem bei mir im Einsatz. Das ist ein Open Source Betriebssystem und bin ich mal gespannt, wie sie die dazu verpflichten. Ja, freiwillig. Ja, tut mir leid, Sie können diese Webseite leider nicht aufrufen. Wir haben entdeckt, dass Ihr Betriebssystem leider keinen Filter hat. Genau, ich will filterlos, ja. Emule. Ja, keine Ahnung. So ist das. Ne? DNS-Filter haben wir ja auch schon, DNS-Sperren. Ja. Und nicht mal auf staatlicher Ebene. Sondern funktionieren die mit mRNA, diese DNS-Filter? Ja, da braucht man mehrere Filter, glaube ich. Aber es gibt ja auch Mix- und Match-Filter. Und wenn die Filter sich dann gegenseitig erkennen mit ihrer Filterdefinition, anstatt, also dann haben sie eine Virendefinition und erkennen den vielleicht als Virus oder so, dann könnten die sich aber schon in ihre Quere kommen, auch mal jemand, ne? Naja, also, es ist ja aber auch kein neues Konzept. Und die Chinesen machen es ja auch wieder vor. Ja, in allen Sachen irgendwelche Abhörsoftware mit eingebaut immer. Wortfilter. Und ich meine, das chinesische Internet ist ja sowieso eine Bubble für sich, so gesehen. Und mit VPNs ins Ausland zu gehen, ist ja auch nicht legal. Hm. Deswegen, ja. Und das hatten wir ja auch schon. Ja, für einiges übernehmen. Hm? Das Verbot von VPN, der Vorstoß. Das hat nicht geklappt, glaube ich. Immer. Bitte? Hatten wir doch auch schon bei uns mal nicht das Verbot von VPN im Gespräch. Bei uns? Ja, vom Bundesrat aus. Aha. Ach, die auch noch. Die sich so gut auskennen mit sowas. Boah. Na, wunderbar. Okay. Oh mein Gott. Ja, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Ja, es geht im Endeffekt um Facebook und dass Behörden Facebook nicht benutzen dürfen, weil es nicht datenschutzkonform ist. Es müssten im Endeffekt über die allgemeinen Hinweise des Datenschutz, der Datenschutzkonformität, die Facebook anbietet, müsste mit den einzelnen Besuchern theoretisch immer, also die müssten nochmal auf die Webseite von dem Bund weitergeleitet werden und da auch nochmal die Datenschutzerklärung bestätigen und dann müsste es wieder zurückgeleitet werden auf Facebook und aus verschiedenen Gründen wird das nicht gemacht, wie ihr euch vorstellen könnt, und aber der Datenschutzbeauftragte sagt, gut, ich meine, das war der einzige Kompromiss, der irgendwie datenschutzkonform gewesen wäre und ein längeres Abwarten ist mir angesichts der fortdauernden Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten der Nutzerinnen und Nutzer nicht möglich. Oje, soweit sie eine Fanpage betreiben. Das ist natürlich wieder das tolle Beamtendeutsch. Eine Fanpage, also eine Facebook-Fanpage, ja. Empfehle ich Ihnen daher nachdrücklich, diese bis Ende des Jahres abzuschalten. Ab Januar 2022 beabsichtige ich, im Interesse der betroffenen Bürgerinnen und Bürger schrittweise den von mir nach Artikel 58 Datenschutzgrundverordnung zur Verfügung stehenden Abhilfemaßnahmen Gebrauch zu machen. Also auf jeden Fall Behörden, dich also bis hin zur Abschaltung, Geldstrafen, was auch immer, also werden die ganzen Behörden das natürlich nicht machen. Zudem prüfe ich derzeit auch die Apps von Instagram, TikTok und Clubhouse. Die Auswertung der technischen Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Erste Ergebnisse zeigen aber bereits, dass auch hier datenschutzrechtliche Defizite bestehen. Ich empfehle Ihnen daher bereits jetzt, diese Apps einstweilen nicht auf dienstlichen Geräten einzusetzen. Zur Nutzung von WhatsApp verweise ich auf mein Rundschreiben, blablabla. Also WhatsApp soll theoretisch auch nicht benutzt werden. Und es geht generell um die Online-Präsenz von Behörden und die Daten, also die Dienstgeräte, ja, dass da halt auch solche Sachen nicht benutzt werden dürfen, sei es Computer oder halt Mobiltelefone. Und ja, das gilt an sich auch für den Geschäftsbereich und das ist einfach doch ein sehr großer Sektor, wo einfach, ja, sehr, nicht nur Gefahren bestehen, was Kriminalität begeht, sondern Datenschutzbedenken und einfach ja, Sicherheitsbedenken. Ja, also Geschäftsgeheimnisse übers Internet preiszugeben, ist wunderbar. Macht Spaß. Ja. Und Herr Kelber ist der Hauptarchitekt vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz, nochmal zur Erinnerung. Ja, ich sage ja nicht, dass es alles wunderbar ist, ich weise nur darauf hin. Ja, also. Ja, und ich erinnere nur unsere Zuschauer daran. Das war jetzt kein Kommentar zu dem, was du gerade gesagt hast. Es ging nur darum, nochmal darauf hinzuweisen, dass Herr Kelber halt eben unser jetziger Bundesdatenschutzbeauftragter halt eben derjenige war, der sich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz maßgeblich ausgedacht und vertreten hat. Ja, ich meine, es ist. Er kennt sich mit Datenschutz aus, aber mit Technik vielleicht nicht so. Ich meine, Facebook-Fanpage. Er ist Diplom-Informatiker, soweit ich weiß. Ja, okay. Das wird ihm unter. Ne, das wird das ja bestätigen. Techniker. Naja. Online-Casinos werden legal. Hä? Wie? Online-Casinos werden legal? Gibt's doch schon. Ja, aber theoretisch nur in Schleswig-Holstein. Wie es so oft ist. Ja, also die Casinos an der Ecke, die sind natürlich. Legal, da gibt es ja einen Staatsvertrag. Moment mal, wie heißt das jetzt? Ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Heißt es nicht Glücksspielstaatsvertrag? Ja, ich dachte auch, aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber nennen wir es einfach so. Ist ja klar, was damit gemeint ist. Und da gibt es jetzt im Endeffekt eine Novelle, dass doch deutschlandweit da jetzt unter ganz bestimmten Bedingungen das ermöglicht ist. Beispielsweise man darf maximal 1.000 Euro im Monat, ja, in staatlich zugelassenen Online-Casinos wird künftig ein Höchsteinsatz von 1.000 Euro monatlich gelten. Also das klingt natürlich super. Ja, dazu müssen die ganzen Sachen noch besteuert werden. Nicht mehr nach der Gewinnabschöpfung, nachdem alles quasi getätigt wurde, sondern der Umsatz wird quasi, also der vom Kunden gewettete Umsatz wird besteuert, was im Endeffekt natürlich die ganze Mathematik der Profitabilität, der Ausschüttungskonzepte ein bisschen durcheinander bringt. Ne? Also wenn man 5% Steuern auf den Umsatz hat, dann ist es halt schwierig mit der Auszahlquote. Ja, also das, was quasi vom Kunden als Steuer bezahlt wird, muss direkt umgerechnet werden auf eine geringere Gewinnchance des Kunden, was der natürlich auch super findet. Und deswegen, diese ganze Sache ist im Endeffekt eine Sache, die nicht so ganz gut laufen wird, weil wir ja weiterhin Anbieter haben wie Bwin, Tipico oder solche Sachen, die einfach in anderen Ländern aber trotzdem hier das Geschäft betreiben. Und da gibt es noch ganz viele andere, die ich nicht nenne, die aber auch bekannt sind und die, ja, wie gesagt, halt nur so halblegal funktionieren. Ja, das ist halt so eine, ich will jetzt nicht sagen, rechtliche Grauzone, aber es ist halt sehr viel, ein sehr schwieriges Geschäft. Ja, eine klarere Trennung zwischen legalen und nicht legalen Angeboten ist das Ziel dieses Vertrags. Ja, das ist, es ist derzeit so, dass ungefähr ein Viertel des gesamten Online-Umsatzes sowieso auf, in Anführungszeichen, sowieso nicht mal unter dieser Schleswig-Holstein-Regelung nicht legalen Plattformen stattfindet. Und dass halt immer mehr Nutzer statistisch auch dorthin abwandern. Und nach diesem Rundfunkstaatsvertrag dürfen zwar deutsche Anbieter das legal anbieten, aber unter den Rahmenbedingungen, die denen da vorgegeben werden, ist das halt wirklich schwierig. Und schwierig ist es auch, dass in diesem neuen Vertrag geregelt wird, was den physischen Glücksspielablauf betrifft, dass halt, ich sag jetzt mal, die Spielhöllen nicht in zu naher Distanz zueinander sein dürfen. 500 Meter Luftlinie müssen mindestens getrennt sein und das hat halt auch, ja, zu einigen Schließungen geführt oder zu Problemen bei den Zulassungen und generell an sich keine so glückliche Entwicklung für die Industrie, aber das ist halt eine Sache, will man, dass mehr Glücksspiel stattfindet, will man, wenn es stattfindet, dass es geregelt stattfindet, ja, das ist halt ein komisches Thema. Will man vielleicht auch, dass es gar nicht stattfindet? Vielleicht ist das ja auch teilweise der Gedanke, ne? Ich bin dafür, das in den gemeinnützigen oder staatlichen Lotterien zu lassen und halt die klassischen Casinos und Schluss. Keine Spielautomaten, keine Sportwetten. Dieser ganze Dreck nicht, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht und die und halt großenteils auch noch in zwielichtige Hände gerät. Also, wenn man sieht, wer an sowas verdient, das brauche ich nicht. Braucht man eigentlich nicht. Hier haben wir eine Working Paper Series, ein massives Werk, was die Leitzinsentwicklung, die Expanded Forward Guidance und die SPP, APP, PSPP, Bond Programme der Europäischen Zentralbank mal etwas unter die Lupe nehmen im Spiegel der letzten 10 Jahre und zu einigen sehr interessanten Schlussfolgerungen kommt. Auf den Punkt gebracht, pro Jahr sind durch diese extraordinären Maßnahmen 1,7 respektive Prozent mehr Wirtschaftswachstum, mehr Profitabilität bei Privatunternehmen und weniger Arbeitslosenquote messbar statistisch rausgekommen, als wenn diese Programme nicht gefahren worden wären, wäre es nicht zu einer totalen Katastrophe gekommen. Das muss man auf der einen Seite sagen. Und auf der anderen Seite sind diese Sachen nicht so effektiv gewesen für die Größe, die sie tatsächlich hatten. Ja, also wir reden ja hier von der Forward Guidance. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass die Europäische Zentralbank quasi ankündigt, was sie die nächsten Monate machen wird und sich immer daran hält. Und das ist ein Instrument, um den Markt zu entschleunigen. Aber es ist halt auch ein bisschen seltsam, weil normalerweise wird ja beraten, was machen wir? Und dann wird verkündet, wir machen jetzt dies und das und wir reagieren auch kurzfristig auf irgendwelche Sachen. Und diese Expanded Forward Guidance ist halt ein Policy-Instrument, was genau das nicht macht, sondern halt quasi den Markt versucht zu stabilisieren über diese langfristige Ankündigung. Die negativen Zinssätze, gut, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Das drückt einfach die Marktzinssätze für Kredite in den Boden und sorgt dafür, dass sehr viel Kapital kreiert werden kann, was vielleicht nicht in super sinnvolle Projekte immer fließt. Und es sorgt dafür, dass mehr Leute in risikoreiche Anlagen gehen, weil risikoarme Anlagen wenig Rendite bringen. Also Sparbuch bringt ja nichts, also muss es schon mindestens eine Aktie sein für Leute, die eine Rendite haben wollen. Das ist natürlich jetzt keine Empfehlung. Und die Asset Purchase Programs, das ist ja im Endeffekt ein Tool, das die Zentralbank einfach auf dem privaten Sektor Staatsanleihen kauft und damit in den Markt eingreift und den Markt stabilisiert. Und das ist alles deswegen interessant, weil das ist ein Monster-Paper, ja, 70 Seiten, auch super interessant für Leute, die sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen. Aber dafür wirklich 1,1% pro Jahr, beziehungsweise 1,1, das sind unter 2% Effektivität für diese riesigen Brüche in der Marktlogik, die da stattgefunden haben. Ja, ist schon bemerkenswert und das ist deswegen interessant, weil man sagen könnte, okay, wenn die Sachen gar nicht so viel Einfluss haben, vielleicht können wir sie ja langsam irgendwann mal zurückfahren. Und das ist ja sowas, was die Europäische Zentralbank generell gar nicht gerne macht. Und deswegen ist es sehr interessant, dass das mit diesen Zahlen aus der Ecke der Europäischen Zentralbank kommt. Es ist ja nicht ein offizielles Statement. Es sind Ökonomen, die dort arbeiten und die das halt gemacht haben. Nicht offizielle Policy oder so. Ja. So, das geht direkt ins nächste Thema rein. Immobilienmarkt in Deutschland ist natürlich extrem explodiert in den letzten Jahren, also wirklich 35% innerhalb der letzten 10 Jahre, 9-10% teilweise in gewissen Regionen pro Jahr. Unglaubliche Zahlen, hat viele Probleme mit sich und bringt viele Probleme mit sich und hat auch gewisse Gründe. Einer der Hauptgründe war einfach ein massiver Influx von Bevölkerung. Kann man jetzt sehen, wie man will. Und vor allem ein Influx von Leuten, die aus Städten auf das Land gezogen sind und damit die Immobilienpreise auf dem Land quasi mitgepusht haben. Explizit vor allem in den letzten 5 Jahren. Ja, das sieht man hier auf der einen Grafik. Da sind auch ein paar andere Grafiken noch dazu. Das ist eine Studie von der KfW, beziehungsweise eine Zusammenfassung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, also eine staatliche Bank, die solche Sachen koordiniert. Ja, Förderkredite, wenn ihr zur Bank geht und einen Energiesanierungskredit haben wollt von der KfW, dann teilen die sich das Risiko mit der Bank und geben einen Teil der Kreditsumme. Daher kennt ihr vielleicht die KfW. Aber die machen auch Studien und die sagen im Endeffekt, der Immobilienmarkt kann noch weiter steigen. Es ist noch keine Immobilienblase, weil die Gründe, dass diese großen Immobiliensprünge stattgefunden haben, an der Bevölkerungsentwicklung, mit der Bevölkerungsentwicklung zusammenhängen, mit dem Trend, dass Leute aus der Großstadt wieder aufs Land rausziehen und dort damit für eine Preissteigerung im Gesamten, nicht nur in den Großstädten sorgen, sondern in Gesamtdeutschland hat es halt eine sehr starke Preissteigerung gegeben. Und große Unternehmen haben sehr wenig Wohneigentum erworben, im Gegensatz zu anderen Ländern. Da muss man aber dazu sagen, in Deutschland hat generell historisch gesehen eine sehr hohe Anzahl von Leuten, die zur Miete wohnen, im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern. Wenn man sich Griechenland anschaut, ich glaube, die haben eine Quote von Leuten, die im eigenen Haus wohnen, von 80% oder so, was unglaublich ist. Bei den Griechen, wenn ich das mal kurz sagen darf, ja, bei den Griechen ist es so, dass das Haus nicht als fertig gilt, wenn da kein Dach drauf ist. Man in Griechenland aber auch nicht unbedingt ein Dach braucht. Andererseits aber auch erst die Steuer fällig wird, wenn das Haus fertig ist. Ja, das aber trotzdem. Wir reden hier von Deutschland von 30-40% maximal und das hat sich auch nie großartig geändert. Das stimmt. Das ist schon sehr wenig. Ja, also und das sage ich jetzt vor dem ganzen Hintergrund, dass viele Leute auch sagen, hier, Great Reset, you will own nothing and you will be happy Und BlackRock würde jetzt alle Wohnungen aufkaufen und sowas. Dazu direkt mal, nein, nicht BlackRock, sondern Blackstone. Aber ich meine, da fängt es schon mal an. Es zeigt sich auf jeden Fall auf dem deutschen Immobilienmarkt noch nicht. Aber bei uns ist es ja sowieso schon so, dass wir einen sehr hohen Anteil an Mietwohnungen haben im Gegensatz zum Ausland. Im Ausland ist da halt auch noch viel mehr möglich, was diese großen Immobilienunternehmen aufkaufen können. Wir sind ja schon in der Phase, wo ja Vonovia und Deutsche Wohnen zusammengehen und wir halt richtig kartellrechtlich in Territorien kommen, die auch schon sehr seltsam anmuten. Also generell werden die Immobilienpreise weiter steigen, bis es zu einer Zinswende kommen wird. Deswegen ist da auch der Zusammenhang, ja, weil sobald da eine Zinswende kommt, wird es wieder weniger interessant, in Immobilien zu investieren und mehr interessant in, was weiß ich, Sparbücher zu interessieren. Einfach mal das blödeste Beispiel. Und dann könnten die Immobilienpreise erstmal zu einem Plateau kommen. Und wenn wir nicht einen weiteren Bevölkerungsinflux haben, so wie wir ihn vor ein paar Jahren hatten in der Flüchtlingskrise, was ja auch auf die Immobilienpreise einen großen Einfluss hatte, werden die Immobilienpreise halt ab 2024, 2025 wieder sinken. So, und das zeigt halt alles, dass wir keine Immobilienblase haben, die mit einem Crash platzen wird, und die Immobilien sind immer noch nicht überteuert. Sagt die KfW, also meine persönliche Sicht ist da ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass es da einen Crash geben wird auf dem deutschen Immobilienmarkt, aber überteuert ist es allemal. Ja, das kann man ja so sagen, ja. Kommen wir zur Supply Chain Apokalypse, die läuft weiterhin. Ein weiterer Aspekt, dass die in der Supply Chain sehr viele Sachen zusammenhängen, sieht man gerade auf dem Plastikmarkt. Ja. Plastik ist sehr wichtig für Verpackungsmaterialien, und wenn du dein Produkt nicht verpacken kannst, kannst du es nicht verkaufen, und da gibt es gerade in Amerika extreme Probleme, dass sehr viele Leute ihre Verpackungsmaterialien umstellen müssen. Wir in Europa gibt es auch extreme Probleme, weil wir als Europa quasi die Sachen weltweit auch exportieren, diese Plastikprodukte. Die Nachfrage bei uns ist ja auch durch so Sachen wie die Anti-Plastik-Verordnung der EU, die seit ein paar Tagen jetzt ja in Kraft getreten ist, was ja absehbar war, dass gewisse Plastiksachen in Verpackungsmaterialien jetzt ja sowieso schon durch andere Sachen ersetzt wurden in der europäischen Supply Chain. Endlich keine Plastikströme mehr. In Europa das Problem nicht, aber in Amerika haben die das Problem gerade maximal, und von Südamerika und so brauchen wir gar nicht zu reden. Ja, weil wir dahin exportieren wir unser Plastik und unsere Verpackungsmaterialien. Ne, Tetrapack und so. Wunderbar. Das nur als Hinweis, dass es halt indirekt Probleme gibt und das einfach nur ein weiterer Sektor ist, den ich vielleicht noch nicht erwähnt hatte. Plastik, Verpackungsmaterialien, hört sich trivial an, aber kann alles total durcheinander bringen. Und das kann man nicht einfach so ersetzen wie ein Computerchip in einem Auto, indem man einen Tempomat, der durch einen Computer gesteuert wurde, weil der Chip nicht da ist, einfach durch eine mechanische Schaltung ersetzt. Ja, Verpackung ist halt schwierig. Sehr schwierig. Ja, weil es halt auch so ein großes Volumen ist und. Nein. Chemieindustrie hauptsächlich, oder nicht? Tja, hier haben wir einen Artikel von einem Unternehmer der Firma Smith Corona. Die ist ein Unternehmen, die machen Thermo-Label-Druck-Solutions, und der beschreibt im Endeffekt aus seiner Unternehmersicht, wie halt der. Ja, die ganze Supply Chain Apokalypse quasi als Unternehmer wahrnimmt. Ja, also das ist einfach, fand ich, eine sehr schöne Zusammenfassung, wie da wirklich der betroffen wird von diesem Zusammenkommen, was wir gerade sehen, was ja auch noch ineinander greift, richtige Kaskadeneffekte hat, dass diese ganze Just-in-Time-Supply-Sache einfach total durcheinander gekommen ist. Ja, die Preise für Freight Rates sind verdreifacht, vierfach, zehnfacht, je nach Region, wo man ist. Ja, die langfristige und kurzfristige Verträge sind total außer Kontrolle geraten. Langfristige Frachtverträge zu bekommen ist fast unmöglich. Fast alles wird auf dem Spot-Business, Freight-Tender-Market abgeregelt. Ja, also quasi 2 Wochen Takt und nicht die nächsten 3 Monate oder sowas im Voraus. Ja, also das muss sich alles erstmal wieder zeitlich einpendeln, weil 30% des weltweiten Warenverkehrs derzeit verzögert ist, immer noch, durch diese ganzen Sachen, die passiert sind in dem Yantian-Markt, die ganzen Corona-Shutdowns-Sachen, der Suezkanal, das hat alles verteuert, man kriegt bestimmte Waren gar nicht mehr. Hier wird auch auf die Plastikknappheit, ja, wenn man irgendwelche Plastiklabels auf Thermopapier druckt, muss man ja Plastik auch irgendwo herbekommen. Auf einmal kriegt man gar kein Plastik mehr. Und wenn man Plastik bekommt und das dann tatsächlich mit einem dreifach überteuerten Frachtcontainer aus Europa nach Amerika bekommt, dann sitzt im Hafen und dann gibt es keine LKWs, die es einbringen können, weil keine LKW-Fahrer da sind. Aus verschiedenen Gründen. Ja, und andere Rohstoffe, die normalerweise auch intern vorhanden sind, sind nicht mehr vorhanden, weil irgendwo anders auf der Welt dreifache Preise dafür bezahlt werden. Denken wir beispielsweise an die Klopapier-Sache. Ja, weil es ist tatsächlich doch so gewesen, dass große Klopapierunternehmen ihre Strategie umgestellt haben und jetzt Holzzellulose, aus der das ja gemacht wird, in massiven Mengen geordert haben, ja, und den Markt quasi leer gekauft haben, dass halt kurzfristig jetzt nichts mehr verfügbar ist und der Preis sich verdoppelt hat, ja, wie auf so vielen anderen Rohstoffmärkten. Und dann ganz viele neue Gesetzgebungen, die internationalen Warenhandel auch noch durcheinander bringen. Und ich fand das einen sehr schönen Artikel, der einfach mal das gesamte Spektrum von dem, was gerade schiefläuft auf dem Weltfrachtmarkt, und ich muss es wirklich immer noch wieder betonen, das ist unglaublich, was da gerade passiert. Es ist krass, was da gerade passiert. Das wird zum richtigen Crash irgendwie führen. In welcher Form ist mir noch nicht so ganz klar. Aber es führt auf jeden Fall jetzt schon dazu, dass die Unternehmen sich komplett umstellen müssen. Ja, und das sehen wir hier an dem Beispiel Logistiker Hellmann. Hellmann ist ein Frachtunternehmen, was alles, was mit Fracht zu tun hat, machen die LKWs, Züge, Flug, Schiff, alles. Weltkonzern, riesiger Konzern. Und die Situation ist so krass, dass sie keine Kapazitäten mehr bekommen. Ich habe das ja erzählt mit den langfristigen Lieferkontrakten und sowas. Es funktioniert einfach alles gerade auf dem Markt nicht. Und deswegen wird jetzt im Endeffekt Geld in Projekte gesteckt, die sonst überhaupt keine Chance auf Realisierung hätten. Und jetzt hat Hellmann mit einer bulgarisch-britischen Firma quasi zusammen ein Joint Venture geschlossen und die werden jetzt die Drohnenflugzeuge von denen benutzen, um Fracht europaweit zu transportieren ab dem nächsten Jahr. Ab dem nächsten Jahr wird das auch europaweit erlaubt sein. Derzeit ist es nur erlaubt von derzeit bestehenden Flughäfen. Heißt im Endeffekt, dass in Paderborn, Rostock und Weeze jetzt schon diese Drohnen theoretisch fliegen könnten. Allerdings ist Hellmann der erste wirklich große und gute, realistische Kunde, der dieses Konzept umsetzen kann, obwohl da wird ganz viel Geld verbrannt. Nur wenn man halt 5- bis 10-fach teurere Preise auf dem normalen Markt hat, dann sieht eine Drohnenfluglösung europaweit auf einmal doch ganz gut aus, ja, weil auf einmal ist es vergleichsweise günstig, das mit der Drohne durch die Gegend zu fliegen, ja, und vielleicht ist es sogar günstig einfach deswegen, weil man gar keine Kapazitäten hat, es anderweitig an den Frachtort zu bringen. An sich ist das System ganz cool, das erinnert so ein bisschen an SimCity, die haben nämlich quasi auch so ein modulares Konzept, dass die quasi kleine Drohnenflughäfen fertig bauen und den Kunden anbieten und die können die dann selber betreiben und müssen sich auch eine Fluglizenz holen und haben halt kleine Drohnen, die also ich sag mal von Spanien bis nach Spanien bis sagen wir mal ja, nicht ganz Finnland kommen, ja, in einer Tour. Also das ist wunderbar für die europaweite Abdeckung. Die können nur 350 Kilogramm mit sich nehmen, was offensichtlich extrem wenig ist. Aber für bestimmte High-Priority-Lieferungen im derzeitigen Marktumfeld tatsächlich rechenbar ist. Das zeigt, wie schlimm die Situation tatsächlich ist, dass solch ein Projekt nicht aus PR-Gründen, sondern aus der Not heraus tatsächlich umgesetzt wird. Ja, also Drohnen, die quasi 5, 6, 7, 8 Drohnen sollen dann ein LKW ersetzen, weil es einfach nicht mehr möglich ist, ein LKW quer durch Europa zu fahren in einer gewissen Verlässlichkeit. Wow. Ja, und fängt ab Januar 2022 fangen die an und ja, wird schon nichts schief gehen, oder? Was soll schon groß schief gehen? Die Deutsche Post hat 2016 ein Projekt versucht, das ist sang- und klanglos gescheitert. Ich weiß nicht genau, aus welchen Gründen. Wahrscheinlich sind die Akkus. Aber es ist einfach eingestellt worden. Eine wissenschaftliche Neuentdeckung, die ein kleiner Headscratcher für mich tatsächlich ist. Man hat herausgefunden, dass quasi der Kontinent, den wir früher als Pangea bezeichnet haben, also durch vor 100, 200, 300, nee, wie viel? Oder mehreren Millionen Jahren? Ach, verzeihung, kleine Bildungslücke. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber die gesamte Erdmasse war ja mal ein Kontinent, quasi Pangea. Und über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende sind die Kontinentalplatten auseinandergedriftet und auseinandergebrochen irgendwann und haben halt die Welt erzeugt, wie wir sie jetzt kennen. Ne? Und jetzt hat man tatsächlich herausgefunden, dass quasi die europäische mit der amerikanischen Platte verbunden ist über einen Unterwasserkontinent, der halt bei Island vorbeiführt. Und das heißt im Endeffekt, Pangea, dieser Superkontinent, ist niemals komplett auseinandergebrochen. Das ist lustig. Aber es hat halt mehrere Konsequenzen. Mit Wasser bedeckt hauptsächlich dann, oder was? Ja, es hat mehrere Konsequenzen, weil man beispielsweise jetzt weiß, okay, wenn es da diese geologischen Formationen gibt, da kann es jetzt Erdöl, Erdgas, bla bla bla, diese ganzen Mineralien geben. Vorher hat man da gar nicht gesucht, weil man dachte, das, okay, in dem Bereich gibt es das einfach nicht. Und es hat auch politische Gründe, weil bestimmte Schifffahrts- und Seefischereirechte sich von solchen geologischen Formationen ableiten. Und für mich ist es einfach der Headscratcher, weil ich mir denke, wie haben die das jetzt erst festgestellt? Weil wenn man sich da mal diese Unterwasserkarte anguckt, da ist das doch relativ offensichtlich. Warum hat man das vorher noch nie festgestellt gehabt? Hat man sich nicht getraut zu analysieren. Geologischen Formationen. Ja, vielleicht muss man unter Geologen ausstellen. Über 400 Kilometer das Meer nicht Kilometer tief ist, sondern nur ein paar hundert Meter tief. Wie ist denn das denen noch nie aufgefallen? Okay. Naja. Ja, vielleicht ist man unter Geologen auch schnell ein Schwurbler oder so. Ja, vielleicht haben die ja auch, vielleicht fahren die ja das gleiche Konzept wie viele Firmen. Die haben einfach die nächste Entdeckung schon in der Schublade liegen und warten einfach bis zum richtigen Zeitpunkt. Womöglich auch das. Ja. Geld bekommen fürs nächste Forschungsprojekt oder so. Ja, das nächste Forschungsprojekt der NASA, nachdem ich ja die Mission Equity vorgestellt hatte, kommen wir jetzt zu einer ähnlich wichtigen Mission, Mission Artemis. Und da hat es nämlich jetzt einige neue Entwicklungen gegeben und das Projekt ist quasi jetzt technisch umsetzbar in seinen ganzen Formen. Das heißt im Endeffekt, dass das amerikanische Space Launch System eine Kapsel, wo europäische Technik auch mit involviert sein wird, zum Mond schießt, in der ersten Mission unbemannt einmal um den Mond herum, in der zweiten Mission unbemannt, in der zweiten Mission bemannt einmal um den Mond herum und in der dritten Mission Mondlandung, bemannte Mondlandung im Jahr 2024. Wunderbar. Das muss da aber eigentlich bepersonte Mondlandung heißen. Das letzte Stück, was jetzt gefehlt hatte, war im Endeffekt das Landungssystem. Wie kommen die Leute von der Orion-Kapsel auf die Mondoberfläche? Und da hat es jetzt im Endeffekt der Elon Musk mit seinem Spaceship-Projekt quasi geschafft, eine Lunar-Lander-Konfiguration herzustellen, die es erlaubt, quasi Leute auf die Mondoberfläche zu bringen und wieder zurück. Und das sogar mehr als einmal. Es erlaubt es aber nicht, mit dem Lunar Lander direkt wieder zur Erde zurückzukehren, weil einfach Hitzeschilde und alles Mögliche nicht dabei ist. Deswegen funktioniert das Ganze so, dass mit der amerikanischen Rakete die Leute nach oben geschossen werden, in der Orion-Kapsel. Dann treffen die sich oben mit dem Spaceship vom Elon Musk und gehen rüber und landen auf dem Mond und machen das Ganze dann auf dem Rückweg umgekehrt. Die Frage ist dann, ob man das, was man dann mit dem Spaceship macht, was da ist. Man könnte es theoretisch wieder auf dem Mond landen lassen und hätte dann, wenn man die nächste bemannte Mission macht, schon quasi die doppelte Infrastruktur vor Ort, mit der man arbeiten könnte. Das sind noch ein paar Details, die noch nicht so ganz geklärt sind. Und nach der ersten bemannten Mondmission im Jahr 2024 wird auch die Mondstation, die sogenannte Gateway-Station, vor Ort sein. Das ist im Endeffekt eine Mini-ISS, die aber wirklich mini ist, ein Viertel der Größe, ein Fünftel der Größe, wo dann quasi relativ schnell Sachen vom Mond quasi in die Mondumlaufbahn gebracht werden kann und weiter in die Erdumlaufbahn geschickt werden kann, dass man quasi, wenn man beispielsweise eine längere bemannte Mondmission hätte, dass man ein sehr einfaches System hätte, um Frachtnachschub von der Erde zum Mond und von der Erdoberfläche zur Mondoberfläche zu bringen. So, das ist alles, was bis jetzt festgeplant ist mit der Artemis-Sache. Es war ja geplant, die Weltraumbasis bis 2024, allerdings ist das alles verzögert, wer hätte es gedacht, dass die bemannte Mission wirklich im Jahr 2024 fahren werden, ist noch nicht so ganz klar. Allerdings habe ich ja euch auch schon vorgestellt, dass die Chinesen und die Russen ja Ähnliches planen, also haben die auch ein bisschen zeitlichen Druck. Ich will jetzt nicht Space Race 2.0 sagen, weil das wäre ziemlich seltsam, aber es kriegt langsam schon so ein bisschen das Geschmäckle. Ja, und weil die schaffen das tatsächlich. Ich hätte nicht geschafft, dass die jetzt so weit wären, wie sie jetzt tatsächlich sind. Ja, und das ist doch wunderbar. Dann sind wir Menschen wieder auf der Erde und dann haben wir hier oben wieder ein bisschen mehr Gesellschaft. Wunderbar. Tja, also ich frage mich vor allen Dingen, was passiert, wenn eins von diesen Schiffen sich im Weltraum verkantet und die anderen nicht mehr durchkommen. Ich auf jeden Fall, sollte man überlegen. Das wird hässlich. Oder wenn in Kalifornien Lockdown ist und sie da gar nicht filmen können. Die dürfen dann gar nicht mehr landen. Nee, die dürfen dann die Stage nicht bauen, wo das drauf simuliert wird. Außerdem ist Stanley Kubrick doch tot. Wer soll das jetzt machen? Genau. Die anderen können das nicht. Also spätestens, wenn die da alle divers sind und so, wissen wir Bescheid, dass Disney das Remake verhunzt hat. Brie Larson auf dem Mond. Und man wird auch für James Bond benutzen bei MGM. Ich möchte gar nicht dran denken, was Amazon aus James Bond machen wird. Ich möchte gar nicht dran denken. Ja, ich glaube, der nächste wird ja schon James Bond genug, ist doch schon durch. Sorry, aber in James Bond kann ich mich schon gar nicht mehr aufregen, was sie damit machen, weil das ist schon durch, das Thema. Ist doch jetzt. Weil es im Mars drauf steht, ist doch klar, wenn auch Planeten. Ist das jetzt nicht mehr geschrieben von hier Fleabag-Mädchen? Hä? Ich stehe auf James Bond, aber nicht auf den Wolken James Bond. Ich dachte, der nächste Film, der ist ja schon Nebendarsteller in seinem eigenen Film. Sieht so aus, ja. Schade, dass Daniel Craig sich das antun muss. Aber gut. Ja. Wenn der Laden dann kaputt ist, kann man den für ein Apfel und ein Ei kaufen. James Bond. Oh, wirklich, Weltraumaffen präsentieren. James Bond. Da müssen wir wahrscheinlich den Backkatalog auch noch kaufen. Der wird, glaube ich, teurer dann. Ob der Bezos dann von oben eingreift? Den Feedback-Katalog. Wenn sie dann keine mehr machen. Ne? Also. Nee, wir machen die ja dann. Ach so. Wir schreiben die Drehbücher, produzieren die. Zum Drehen wird aber auch teuer, ne? Ich bin James und du bist Bond. Nee, das wird ausgeboxt, wenn James Bond spielen darf. So, okay. Ja. Na, Abel gewinnt. Ja. Beim Autorennen ausgefahren. Da könnte ich gewinnen. Na, guck mal, ja. Also Abel. Solange ich dich in der letzten Runde gegen den Raikönen fahre und deswegen auf den vorletzten Platz zurückfahre. Also ich glaube mal, Abel und ich müssen. müssen nach unserer Frisur schon den Bösewicht spielen. Die zwei Blofelds. Ja, dann wird das ja nicht so schwierig mit der Auswahl. Und Mammon ist McMammon Penny. Miss Mammon Penny. Ja, vor allen Dingen. Weil ich so dick bin. Aber ist die Chefin von ihm nicht auch M? Oh. Was? Aber es könnte auch Mars bedeuten. Ja, ich denke, das bedeutet eher Mars. Und Price ist P ist NHMQ. Der kennt sich ja hier mit so Raumschiffen und sowas aus. Der macht. PQRSCUVW, stimmt ja. Ja, ich tüftle euch was. Ich baue euch was Lustiges zusammen. Aber nicht so schlecht wie der Junge. All die gute Bruder, Technik, ne? Die ihr braucht, um den Kulturmarxismus zu zerstören und zu fördern, was der Freiheit dient, und zu zerschmettern, was ihr schafft. Ja. Smash Kulturmarxism. Das wär's doch mal. James Bond auf Mission, um den Kulturmarxismus zu vernichten. Das ist der immer. Nein, das war ja. Technische Hilfsmittel gegen Gendern finde ich auch gut. Gibt es übrigens schon ein Plugin für Firefox, glaube ich, das Anti-Gender-Plugin. Das macht ja automatisch vielleicht die ganzen Innen raus und so ein Sternchen raus und so. Vielleicht könnte man Leuten, die einfach zu hartnäckig gendern, auch so eine Elektromanschette geben. Die bei jeder Genderpause gibt es so einen Stromschlag. Au ja! Finde ich gut. Kann ich nicht sagen, dass liebe das Zuhörer ist. Und Zuhörer. Keine Gewalt. Keine Gewalt von Maschinen gegen Menschen. Lasst euch nicht gendern, geht in den Wald. Ja. Ab in den Wald. Lest Knicklicht, beschwört den Ebel. Ja. Geht auf That Safe Space. Ich war gestern im Wald und es war sehr schön. Ich war gestern sehr schöne große alte Bäume gesehen. Tschüss. Macht es gut. Ich grüße noch unseren Zuschauer, der sich von einem Kommentar von mir dazu hat inspirieren lassen, mit dem Rauchen aufzuhören. Zumindest hat das jemand behauptet bei uns in den Kommentaren. Und okay. Deswegen grüße ich diesen jemand einfach mal an dieser Stelle. War natürlich nicht beabsichtigt, aber finde ich natürlich gut. Wiederhole mal den Kommentar. Vielleicht ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, manche Leute, da ging es glaube ich ums Impfen. Ich hatte gesagt, manche Leute, also es hieß glaube ich irgendwie, das gibt sich ja keiner freiwillig. Und ich habe dann gesagt, naja, die Leute rauchen auch freiwillig. Und scheinbar. Okay, ja, so ist das. Den ja, muss ich mal wirken lassen vielleicht. Vaccine in Vape, oder was? Ja, wir haben nicht über Assange geredet, aber was soll man großartig sagen? Also es ist schlimm, was mit dem passiert, aber es ist ja jetzt nichts großartig Neues vorgefallen als der Ungerechtigkeit, die er ja dauernd schon ausgesetzt ist, nicht wahr? Ja. So. Bye bye. Mit dahin, bleib positiv und ab in den Wald.